Es stimmt schon, viele Zwergenfrauen sieht man nicht. Außerdem sind sie in Stimme und Erscheinung so ähnlich, dass man sie oft für männliche Zwerge hält. Gimli bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn nach Zwergenfrauen zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Gender ist, werfe als erster eine Axt. Und damit herzlich willkommen, Montagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, guten Abend. Jo, hallihallo. Wie jede Woche, 18 Uhr. Ja, genau. Pünktlich Montag, wie die Weltraumaffen, nur 24 Stunden zu spät. Montag ist der Sonntag des kleinen Mannes oder so ähnlich. Genau. Ja, meinetwegen. Keine Angst, ich bin nicht religiös geworden und habe jetzt hier den neuen Modus eingeführt, dass wir jetzt nur noch Montag streamen. Nächste Woche sind wir dann wieder am Sonntag da. Ach, ich weiß nicht, ich aber schnell beschrieben, ja auch noch, sehe ich gerade, Mammon ist da, nicht Mars. Mal, ja. Mal schnell korrigieren, so. Alles klar. Professionalität. Tja, ja. Auf Montag, was willst du erwarten? Andere Leute haben da ganz frei. Eine Stadt oder so. Tja, Montag könnte man Äxte werfen und heute ist der internationale Tag des Axtwerfens, was ja eine anerkannte Sportart ist. Mhm. Noch nicht olympisch, aber wer weiß, wenn es so weitergeht, freut sich ja immer mehr Beliebtheit. Ja? Wusste ich nicht. Aber klar, also Axtwerfen, da gibt es ja extra Wurfäxte. Mhm. Tja, der Zwergen frohlocket. Tja. Größer werden wir auch nicht, ne? Obwohl der Mars kommt ja zurück. Ne? Natürlich. Naja. Ja, heute einmal sturmfrei ohne Papa Mars, aber wir kriegen das auch so hin, glaube ich. Was gibt's Neues, Freunde? Tja. Nun sind wir schon beim Fact-Check-In angekommen. Mhm, ja. Ja, lustig, dass wir den Mars jetzt direkt korrigieren müssen, aber wir haben jetzt, letzte Woche gab es ja eine lustige Meldung über die Schule, die ihr Curriculum so ein bisschen anpasst, um den Schülern anhand von sekundären Attributen die Notenvergabe bei der Notenvergabe zu bevorzugen, beziehungsweise irgendwelche Malus-Sachen denen nicht einzuräumen. Und hier hat sich Reuters mal drum gekümmert. Reuters contacted West Cook News for comment, but did not receive a response at the time. Aber, das war quasi die Nachrichtenseite, die das kommuniziert hat. Aber, Executive Director of Communication at OPRFHS, was wohl die Schule ist, Karen Sullivan said via email, there are no school-wide changes being made to the way grading is done. Okay. OPRFHS does not... Nor has it ever had a plan to grade any students differently based on race. The article contains a variety of misleading and inaccurate statements. Ooh. Ja. At no time were any statements made recommending that OPRFHS implement a race-based grading approach. Ja, wenn das jetzt kein überspezifisches Dementi ist, dann war das eine Nachrichtente. Ja. Und das Verdict ist misleading. Also nicht Fact-Check false, Fact-Check misleading. Also auf jeden Fall ein weiches Dementi. Ja, irreführend, ne? Ja, irreführend. Ja. Also, wie gesagt, vielleicht hat sie sich so hinterher ausgedacht. So, oh nee, lass mal lieber nicht dazu stehen. Ja, na gut, ich meine, die wollen keine schulweiten Richtlinien dafür machen. Weiß jetzt nicht, ob man das, wie gesagt, als überspezifisches Dementi so verstehen kann, dass einzelne Lehrkräfte das aber in der Tat machen könnten. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich böse, böse Spekulation. Ja. Aber hey, ist doch schön. Illinois. Ist doch auf jeden Fall besser, als wenn die es machen. Ja. Ja, und jetzt haben wir einen neuen Verfassungsschutzbericht. Ja, der Verfassungsschutzbericht für ganz Deutschland vom Jahr 2021 ist jetzt rausgekommen. Hier habe ich mal eine Kurzfassung eingereicht, wo es im Endeffekt, es ist quasi wie eine kleine Zusammenfassung auf nur 60 Seiten. Die Kurzzusammenfassung auf nur 60 Seiten. Das ist ja ein bisschen wie beim IPCC-Bericht, oder? Ja, also unterm Strich gesagt kann man sagen, es sind die Aktivitäten von Extremisten sind generell ein bisschen eingeschränkt gewesen. Gut, ich meine, das gesamte öffentliche Leben war ein bisschen eingeschränkt aus Gründen. Deswegen überrascht das jetzt nicht so sehr. Natürlich gibt es neue Phänomene, die bedenklich sind. Ne? Es gibt natürlich, es gibt natürlich die politisch motivierte Kriminalität, den Rechtsextremismus und den rechtsextremistischen Terrorismus. Warum nicht gleich übertreiben? Reichsbürger und Selbstverwalter. Ich dachte, die wären darunter subsumiert. Den Linksextremismus gibt es auch noch so ein bisschen. Das darf man doch nicht so laut sagen. Dann gibt es auch noch den Islamismus und den islamistischen Terrorismus. Das kann man schon sagen. Dann gibt es den auslandbezogenen Extremismus, ne, das sind ja die, das ist die PKK beispielsweise, der türkische Rechtsextremismus und der türkische Linksextremismus. Da muss nochmal unterschieden werden, weil darf man nicht mit Rechtsextremismus und Linksextremismus verwechseln, das ist der auslandsbezogene Extremismus. Mhm. Wundert mich ehrlich gesagt, dass da nicht irgendwie russische Nationalisten oder so auch dabei sind. Die sind auch in aller Munde. Geheim- und Sabotageschutz, also wie ausländische Staaten uns unterwandern. Scientology-Organisation, ja, also religiöser Extremismus, so gesehen. Also andere religiöse Extremisten sind hier außer Islamisten gar nicht genannt, nur Scientology. Okay. Spionage, Cyberangriffe und sonstige sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Aktivitäten für eine fremde Macht, also Cyber. Das hat natürlich zugenommen, das ist relevant gewesen jetzt, weil Internet hat ja weiterhin funktioniert. Und es gibt eine neue lustige Kategorie, und zwar verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie und der staatlichen Beschränkungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Lage kam es in Deutschland zu gesellschaftlichen Diskussionen, nein, und legitimen Protestaktionen gegen diese Maßnahmen. Aber in einigen Fällen gingen die öffentlich geäußerten Meinungen oder Aktionen von Personen, Zusammenschlüssen und Einzelpersonen jedoch über einen solchen legitimen Protest hinaus. Und wiesen tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen auf. Wie heißt das? Delegitimierende? Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Also quasi. Ist das Delegitimierung? Der ist doch gewählt. Das. Beziehungsweise der ist doch ein Beamter. Dürft ihr doch nichts gegen sagen. Ich meine, mit der Wahl. Brauchen wir nicht so sagen. Die Akteure dieses Phänomenbereichs zielen dabei darauf ab, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen. Sowas wie keine Corona-Maßnahmen, die verfassungsrechtlich bedenklich sind. Oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seine Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen. Da müsste ich jetzt aber direkt wieder an Linksextremismus denken. Aber nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ist nur Kakao, wenn die das machen. Sie machen demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen von Legislative, Exekutive und Judikative verächtlich. Nein, die machen sich darüber lustig, ich glaub's nicht. Sprechen ihnen öffentlich die Legitimität ab und rufen zum Ignorieren behördlicher oder gerichtlicher Anordnung und Entscheidungen auf. Ja, ich sag nur Schottern, ne? Kennt ihr das noch? Hierdurch kann das Vertrauen in das staatliche System insgesamt erschüttert werden und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Ja, dadurch, ne? Eine derartige Agitation steht im Widerspruch zu elementaren Verfassungsgrundsätzen wie dem Demokratieprinzip oder dem Rechtsstaatprinzip. Die Angehörigen des Phänomenbereichs zielen auf die Radikalisierung und Mobilisierung von Teilen der Bevölkerung, um ihre eigene Agenda voranzubringen. In Klammern ab, das steht hier nicht. Schön, sehr schön formuliert. Ja, das Protestspektrum war immer wieder ein Vereinnahmungsversuchungen aus dem rechtsextremistischen Milieu und aus der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter ausgesetzt. Fand ich interessant formuliert, weil ich hatte das eher so verstanden, dass die sowieso alle in einen Topf geworfen werden. Also der Verfassungsschutz sieht das sogar noch differenziert. Okay. Obwohl diese nur zum Teil erfolgreich waren, zeigten sich mit fortdauernder Pandemielage und entsprechend fortlaufend angepassten staatlichen Gegenmaßnahmen zunehmend besorgniserregende Tendenzen im Protestgeschehen. Verschwörungsmythen, häufig mit Elementen antisemitischer Ressentiments, werden in weiten Teilen der Protestszene inzwischen selbstverständlich verbreitet. Also doch. Oder sind Antisemiten jetzt nicht mehr rechts? Also, Was ich mich frage, wir hatten ja auch sogar von Amadeo Antonio diesen Artikel, wo sie ja geschrieben hatten, dass es in dieser Corona, Protestbewegung auch eine ganz starke Linke, wie nannten die sich? Neue Linke oder so? Oder irgendwas mit Linke? Oder Freie Linke oder irgendwie so? Aber das wird hier überhaupt nicht angesprochen oder wie? Das ist für die komplett alles Rechtsextremismus oder wie? Ja, also ich guck mal, ob hier, nee, Reichsbürger, Selbstverwalter, nö. Nö. Telegram, bla. Echokammern, Verschwörungsideologien, antisemitische Narrative. Insgesamt blieb die Instrumentalisierung der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Schutzmaßnahmen das vorherrschende Agitationsthema. Also die Schutzmaßnahmen wurden quasi von denen instrumentalisiert für ihre Agitation. Ich dachte, die wären der Anlass für die Agitation, aber gut. Nö, nichts von Linksextremismus. Linksextremismus ist der nächste Punkt. Ja. Linksextremismuspotenzial. Gewaltorientierte Linksextremisten. Das ist auf Seite 28 übrigens. Gewaltorientierte Linksextremisten haben zugenommen um 900 Stück. Die zählen ganz genau, jeden einzelnen. Letztes Jahr 9.600, dieses Jahr 10.300. Davon Autonome 7.500, jetzt 8.000. Okay. So, aber nicht gewaltorientierte, dogmatische Linksextremisten und sonstige Linksextremisten, da haben wir 25.800 letztes Jahr gehabt. Und 2021, also im Betrachtungszeitraum, nur noch 25.500. Also wir können beruhigt sein. Die zählen genau jeden Einzelnen und die haben 300 weniger. Sonstige Linksextremisten, ja. Genau. Nicht gewaltorientiert und sonstige. Was ich auch lustig finde, nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften. Hey, da wäre das dann mehr. Also Ja, wahrscheinlich nicht gucken sie wissen irgendwie, auch wie viele erzeugen, Mitglieder in der DKP sind, wie viele in der MLPD und so. Und genau. das sind dann schon mal welche. Ja, also Summe 35.400, jetzt 35.800. Also ist es doch gestiegen. Aber nur die gewaltmäßigen, die sind gestiegen. Ja, aber mehrfach Mitgliedschaften ist natürlich sehr gut, Mann. Oh, und da zählt es auch ganz klein. Jetzt bin ich aber wirklich schockiert. Ich dachte, die zählen jeden Einzelnen. Mit so einem Rechenschieber. Aber da ist so eine ganz kleine Eins. Die Zahlen sind zum Teil geschätzt und gerundet. Alles klar. Geschätzt und gerundet ist gut. Wir schätzen und runden, so wie es ist. Rundgeschätzt sind die vielleicht auch. So, dann müssen wir natürlich auch nochmal direkt zum. Die Linken werden immer nur geschätzt und Rundweg gerundet. geschätzt sind die. Ja, also. Ja, man schätzt sich, ja, das auch. Was lustig ist, also was heißt, was lustig ist, aber zum Vergleich, wir haben 35.800 Linksextremisten und laut Verfassungsschutz 35.300 Rechtsextremisten. Also sind Also das weniger. mehr. Aber jetzt gewaltorientiert, darum geht es ja. Gewaltorientierte Linksextremisten gibt es 10.300 und gewaltorientierte Rechtsextremisten gibt es 13.500. Ne? 3.200 Leute mehr. Tut sich ja auch Das nicht so viel, oder? legitimiert ja hier diese ganzen staatlichen Hunderten von Millionen Programme, weil, ne, 2.300 Leute machen den Unterschied. Ja? Nur, dass ihr das versteht, ne? Und hier sind halt, ja. Also es sind 25.000 Radikale, die sich wahrscheinlich irgendwie relativ gut steuern lassen. Also, oh mein Gott. Tja. Naja, also das steht auf jeden Fall auf Seite 11, natürlich auch weit vorne, weil das ist ja ganz wichtig. Und natürlich sind da gar nicht die Reichsbürger und anderen dabei. Ja, jetzt gucken wir mal, wie viele Reichsbürger es gibt. Reichsbürger und Selbstverwalter. Ah, das sind so weniger, da gibt es nicht mal eine Statistik für. Oder so ein schönes Schaubild. Okay. Doch, 1150. Nee. Deutschlandweit waren dem Phänomenbereich im Jahr 2021 etwa 21.000 Personen zuzurechnen. Aber davon sind 1.000 bei den Rechtsextremisten. Also 20.000 Reichsbürger und Selbstverwalter. Okay. Man sieht aber gleich, dass sie da ein bisschen genauer Bescheid wissen, ne? Dass sie die auflisten, detailliert und so weiter. Rechte, dritte Weg, Trager. Ja, sehr lustig finde ich auch bei der vorherigen Grafik, also die ja jetzt auch noch eingeblendet ist. Sonstiges rechtsextremistisches Personenpotenzial in Parteien. Das sind die Facharbeiter, oder was? Unter dem sonstigen rechtsextremistischen Personenpotenzial werden die Mitglieder der Jugendorganisation Junge Alternative, in Klammern Verdachtsfall, und die Anhänger des formal aufgelösten Personenzusammenschlusses Der Flügel, Verdachtsfall, gezählt. Das ist ja diese AfD-Veranstaltung da gewesen, ne? Jo, zählen sie die von den Linken auch bei der anderen Seite, oder wie läuft das dann da? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Tja, ja. Und stand hier was nicht so detailliert drunter, ne? Ja, und hier, wir haben auch noch sowas wie Kompaktmagazin, PI News, ja. Antaios Verlag, 1%. Das sind hier diese 8500 Leute in parteiunabhängigen bzw. parteiungebundenen Strukturen. Jo. Ja. Das ist lustig. Bei den Linksextremisten gibt es einen kleingedruckten, hier gibt es direkt 4. Ah, doch, die Reichsbürger sind hier doch drin, sehe ich gerade. Aber wo ist klein 4? Weitgehend unstrukturiertes rechtsextremistisches Personenpotenzial. Da sind die Reichsbürger und Selbstverwalter mit drin. Die Selbstverwalter sind unstrukturiert? Ich dachte, die verwalten sich selbst. Ja, aber ohne Struktur. Das sind die Anarchos unter den Rechtsbürgern. Anarcho-Verwalter, ja. Ja, und dazu jetzt nochmal die das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass sie die da so, weil ich meine, die Zahlen sind ja nicht gerade wenig, ne? Also 13.000, 15.000. Ja, ja. Das ist ja der größte Posten. Man muss ja irgendwie auf Zahlen kommen. Es können ja nicht mehr Linksextreme sein als Rechtsextreme. Also so weit sind wir noch nicht. Ne? Selbst wenn die Zahlen geschätzt und gerundet sind, ne, da wird alles eingefangen, was nicht eingefangen werden, was eingefangen werden muss. Und deswegen haben wir ja auch diesen auslandsbezogenen Extremismus, der ist auf Seite 43. Da haben wir auch nochmal 28.650. Hier steht allerdings nicht, ob die gewaltbereit sind oder nicht. Kann ich nicht sagen. Und lustig, hier haben wir 600 Sonstige. Was ist das? Was sind 600 Sonstige? Sind das die Russen? Oder sind das die, was weiß ich, Mazedonier? Radikal, die... Tibeter. Ja, genau. Bei uns waren neulich welche aus Pakistan, glaube ich, die in so einer Gruppe da demonstriert. Zum Beispiel vielleicht sowas, keine Ahnung. Guck halt mal im Fließtext. Der Ölküche. Das sind 11.000. Wo kommen diese 600 her? Palästinenser, was weiß ich. Tja, also da habt ihr es. Generell ist es zurückgegangen. Wir haben einen neuen Phänomenbereich gefunden, den wir natürlich direkt irgendwie benennen müssten. Ne? Ja, aber da gibt es ja auch noch die Islamisten und die islamischen Terroristen. Die sind auf Seite 36, findet man die. Und da haben wir eine sehr lange Liste von einzelnen Organisationen. Ne? Islamischer Staat, Kern Al-Qaida, also die Hardcore. Al-Qaida im islamischen Maghreb, die sind so regional. Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, ist das eine Frauenorganisation? Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, wieder eine regionale Organisation. Al-Shabaab. Haid, Al-Tahrir, Al-Sham, Tanzim, Huras, Al-Din, Taliban. Oder Taliban? Taliban, ja. Und da gibt es überall keine gesicherten Zahlen. Gut, dass wir sie wenigstens alle aufgelistet haben. Auch wenn wir keine Zahlen haben. Schön. Ja. Islamistisches Zentrum Hamburg, ist das nicht das, wo der Mohammed Atta herkam? Kann ich nicht sagen. 9-11. Man weiß aber immer noch nicht genau Bescheid darüber. Also, naja. Ja. Das ist not Mjeld Steel Beams. Deswegen aber es ist vielleicht auch nur eine Vermutung natürlich. Ja. Ja, also die Zahlen an sich sind ja schon, ne, Salafisten rund 12.000. Ich runde jetzt einfach mal auf, weil das machen die hier ja auch. Dann 1400, 2000, 3000. 1052 sonstige. 1000, also 16.000 plus 10.000, 26.000 plus nochmal, sagen wir mal 1000, also 27.000 Islamismus, islamistischer Terrorismus, also weniger als Rechtsextremismus. Also ist es natürlich klar, dass wir, ne, ja, so, ne, was soll man sagen? Ist doch klar, wo der Fokus dann liegen muss. Hallo? Jo. 3000 mehr Rechtsextremisten als Linksextremisten. Auf den Delegitimierern wird der Fokus dann wahrscheinlich liegen. Genau. Ja. Tja, ja, ja. Also generell ist da ein Trend zu sehen, der als rückläufig bezeichnet wird, allerdings rückläufig im Bereich von, wir haben geschätzt, es waren mal 12.150, jetzt schätzen wir, dass es nur noch 11.900 sind. Also ja, statistischer signifikanter Rückgang, wie man sieht. Ja, aber das sind ja nur die Salafisten, ne? Die sind vielleicht einfach nur gerade nicht en vogue. Ne, die haben nachgelassen in ihrem Meme-Game wahrscheinlich. Deswegen weak Memes. Ja. Kann sein. Die Scientology-Organisation beabsichtigt, weltweit eine scientologische Gesellschaft zu etablieren, bevor die Aliens kommen, ne? Die Mitgliederzahl der Scientology-Organisation liegt bei rund 3.600 Personen. Somit ist im Vergleich zum Vorjahr 3.500 Mitglieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Aber finde ich halt, wie gesagt, interessant, dass Scientology hier wirklich so total rausgenommen wird. Also neben dem Islamismus natürlich. Als einzige religiöse, extremistische Vereinigung. Wobei dass ja auch tatsächlich ja auch andere religiös orientierte Extremisten gibt. Jo, was soll man sagen? Also es gibt ja dann noch diesen Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität. Ja, da ist natürlich auch ein Hase im Pfeffer begraben. Wir haben ja vorhin die Linksextremisten gehabt, die Rechtsextremisten, aber bei der politisch motivierten Kriminalität sind die ja auch da noch mit drin. Ja, die Zahl der rechtsextremistisch motivierter Straftaten ist im Berichtsjahr um 9,6% zurückgegangen. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten sankt um 7,4%. Ja, ich sag mit den gemeldeten Straftaten, das kann ja auch immer damit zusammenhängen, dass die Polizei mal ein bisschen weniger gemacht hat oder gemeldet wurden oder sowas. Also das weiß man ja auch nicht ganz genau, ob das wirklich ein Rückgang ist oder ob das nur ein Rückgang in der Statistik ist. Ein Rückgang in der Arbeitsleistung oder was auch immer. Ne? Könnte auch noch sein. Und interessant noch, letzter Satz. Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen ist die Zahl der Straf- und Gewalttaten mit ausländisch-ideologischer extremistischer Motivation im Berichtsjahr nun wieder angestiegen. Eine deutliche Zunahme um 46,8% gab es bei den Gewaltdelikten. Aber 116 nur. Nicht, dass ihr denkt, es wären ganz viele. Und darunter 4 versuchte Tötungsdelikte. Ui. Dabei bei Rechtsextreme 1, Linksextreme 1. Ja. Eins von Islamisten und noch eins von Bekloppten. Ja, das ist halt auch immer eine Frage, wie sowas gezählt wird, nicht wahr? Ja, genau. Und die SPD, die ja wohl in der Regierung mit ist, die ist ja bekannt für ihre Statistiktricks. Tja. Ja, hier haben wir einen Artikel von Papa Maas. Verfassungsschutzbericht, der Bürger unter Generalverdacht. Da wird eigentlich nochmal Bezug genommen auf das, wo ich jetzt gerade auch ein bisschen vorgelesen habe. Weil es nicht mit dem Phänomen der Corona-Proteste umgehen kann, ruft das Bundesamt für Verfassungsschutz einen neuen Phänomenbereich ins Leben. In diese Kategorie rückt der Staat jeden Bürger, der den Staat kritisch sieht und schafft damit eine Rückkehr des Tatbestandes der Majestätsbeleidigung. Ist natürlich überspitzt formuliert, aber ja, man darf den Staat nicht kritisieren und das Beamtentum, sonst zählt man da rein. Ja, es gab es aber schon auch gegen Böhmermann, also bei Böhmermann gegen Erdogan-Ding, da hieß es auch schon, Verächtlichmachung ist verboten, ja, von ausländischen Staats- oder Regierungschefs oder so. Und Majestätsbeleidigung ist es insofern, ja, vielleicht schon, aber es ist eben nicht erlaubt. Von vorher ist auch in anderen Bereichen schon verboten, diese Verächtlichmachung. Auch Mitbürger verächtlich machen ist nicht so. Nicht so ohne, ja, so wie Beleidigung. Der Witz ist ja, das ist ja nicht wirklich aber verboten in dem Sinne. Sie meinen ja nur, dass es die Leute extremistisch macht und deswegen liegt es halt am Verfassungsschutz, diesen Extremismus dann halt im Auge zu haben. Genau. Ja, das ist halt das Ja. Ding. Also die können da jetzt keinen an verhaften oder so, noch nicht, weil da gibt es halt keine Gesetze. Und das ist ja genauso mit diesen, ja, es gibt ja auch eigentlich kein Gesetz, dass du nicht Nazi sein darfst. Und was du halt nicht machen darfst, ist irgendwie verfassungsfeindlichen Symbole vor dir hertragen und so. Und solche Dinge. Aber theoretisch garantiert ja sogar die Verfassung, dass du die Verfassung auch komplett ablehnen darfst. Aber der Das ist der Witz Verfassungsschutz an der beobachtet Sache. dich dann trotzdem, ne? Ja, Und du das ist kannst nämlich ja der auch Witz eine an DKP oder sowas der Sache. gründen in Deutschland sogar. Solange Ja. wie du halt irgendwie noch den Anschein von demokratischen Strukturen da drin erfolgreich warst, kommst du damit vielleicht sogar durch, weil natürlich so ein Parteienverbot relativ schwierig ist. Ne? Ich sage jetzt einfach Ja, mal: das ist. Linkspartei, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ich meine hier AKAP und so. Was ist das denn zum Beispiel? AKAP, wofür steht das nochmal? Ist mir gerade entfallen. Ja, es ist eine Ja. komische Art der Beurteilung, finde ich irgendwie. Aber ja, natürlich, einerseits das hat schon eine gewisse Form von Logik, dass man da so ein bisschen trennt, ob derjenige den Staat da völlig ablehnt oder nicht, ob der Verfassungsschutz dann eben Ja, das aufpassen muss oder nicht. Delegitimieren, das ist halt so ein Wieselwort, ne? Was Ja, soll das jetzt irgendwie, ne? bedeuten? Das Also ist, da kann man alles Mögliche. Also, ich habe es klingt jetzt halt ein sehr bisschen stark danach. danach, ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, dass ich das unmöglich finde, dass hier irgendwelche Kommunisten, offene Kommunisten in unseren Medien irgendwie geil gefunden werden und so, oder irgendwelche Ja, es Verfassungsrichter irgendwie bedeutet absprechende Rechtmäßigkeiten, ne? Judith Butler lesen und Sozusagen. solche Sachen, dann können es ja auch Leute geben, die dann sagen so, ja, aber das wurde ja bestimmt hier und es wurde ja gewählt und es wurde ja ernannt und das ist ein Staatsorgan Ja, und so das weiter und und so überhaupt, wenn ich fort. jetzt einen Vorschlag mache, wie ein Wenn der Gesetz zu jetzt. ändern wäre, bin ich doch nicht gegen die Legitimität der vorhandenen Gesetze, sozusagen. Das ist ja Ja, irgendwie der so. Autor bewegt sich hier mit dem Text auch hart an der Grenze, ne? Er schreibt hier, dass der Verfassungsschutz es tatsächlich wagt, angesichts der im Jahr 2021 maßgeblich von einer verfassungsrechtlich nicht vorgesehenen, direktoriumsähnlichen Bund-Länder-Konferenz von demokratischen Entscheidungsprozessen zu reden, in denen ja gerade Institutionen der Legislative sich dem Votum von Experten oder Räten beugten und die vorpreschenden Entscheidungen gewisser Ministerpräsidenten zum Leitstern machten, steht dabei noch auf einem ganz anderen Blatt. Das ist aber gefährlich. Das Auch könnte eine delegitimierend, kontinuierliche ne? Agitation sein, dass das Vertrauen in den Staat erschüttern könnte. Oh. Ja, es macht so ein bisschen eine Willkürtür wieder auf, ne? Dass man ein bisschen sich darauf beziehen können und ja, gut, Verbot ist es natürlich nicht, aber verächtlich Ja. machen kann man auch auf die Art, dass man sagt, die sind und die legitimieren oder so. Ja, der Autor schreibt weiter, der Staat delegitimiert sich in den Augen vieler Bürger seit Jahren selbst. Etwa wenn er Grundrechte außer Kraft setzt, die verfassungsrechtlich geltenden Abläufe im Falle von Massenmigration und Pandemie außer Kraft setzt, oder in Berlin offenbar Wahlmanipulation als Pannen passieren lässt. Ein Schelm, wer da denkt, dass der Staat sich selbst delegitimiert. Ich würde sagen, das sind doch alles Vollprofis, oder? Ja, und vor allem böse ist jetzt, wer es ausspricht oder was, ne? Ja, wer schon geistig das gegenwärtige System nicht in Frage stellen und anders denken kann, läuft dem Kasten- und Funktionärswesen in die Hände. Am Funktionärswesen soll Deutschland genesen, oder wie? Tja, die Schlampereien des Staates dürfen nicht kritisiert werden. Wer das tut, begeht Majestätsbeleidigung. Neudeutsch, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ja. Ist schon ein starkes Stück. Maßnahmen kritisieren ist sicher erlaubt, aber dann zu behaupten, die wären alle nicht rechtmäßig, das soll dann schwierig sein, oder Was vor was? allen Dingen auch der Witz ist, diese Leute werden ja nie auf die Idee kommen zu sagen, dass wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, wir leben in einer rassistischen Struktur oder wir leben hier in einem sexistischen Land, wo irgendwie nicht genug getan wird gegen Gewalt gegen Frauen und so weiter und so fort, wegen den Strukturen und wegen dem Patriarchat und diese ganze Scheiße, ne? Das ist natürlich alles wieder nicht delegitimierend, ne, für den Rechtsstaat und so. Das ist alles einfach nur super cooler Aktivismus, den wir gar nicht weit genug treiben können. Das sind Ne? Interpretationen, Politisch erwünscht sozusagen. ist, ne? Ja. Ja, also es meint der Autor hier auch. Damit kann jetzt alles als verfassungsschutzrelevant bezeichnet werden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz dazu erklärt, weil es sich nicht nur in diesem Fall, sondern auch zukünftig für sich in Anspruch nimmt, jederzeit neue Kategorien zu schaffen, wenn es denn nötig ist. Also es wird einfach eine neue Kategorie geschaffen, was gerade politisch erwünscht ist. Das sehe ich auch sehr kritisch. Ne? Und das Bundesverfassungsgericht hat die Slippery Slope entdeckt. Diese Ankündigung führt der Bericht zu seinem logischen Ende. Heute sind es vielleicht noch Kritiker der Bewältigung der Corona-Pandemie. Morgen schon könnten es die Kritiker der Bewältigung des Klimawandels sein. Zum Beispiel, Zitat, hier ist beispielsweise eine verstärkte Thematisierung der politischen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels durch Akteure des Phänomenbereichs in Betracht zu ziehen. Hierdurch wird einem Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des demokratischen Staates Vorschub geleistet. Nein. Bitte nicht. Ja, also, ne, das ist halt, ja, nach Gutdünken kann man im Endeffekt umdefinieren, was ist denn jetzt gerade politisch die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die jetzt mit allen möglichen Sachen gerade gerückt werden müsste. Stichwort Sondervermögen für die Bundeswehr beispielsweise, würde mir jetzt einfach mal auch als Thema einfallen. Ja, wenn man das kritisiert in Zukunft, könnte das ja auch das Vertrauen in den Staat untergraben. Ja, da stellt sich von alleine die Frage, wie legitim das ist, das stimmt wohl. Tja, ja. Braucht man nicht extra stellen. Und wenn irgendwann die Lobbynetzwerke einzelner Akteure aufgedeckt werden, kann man die Leute immer noch damit belangen, dass sie Repräsentanten eines Staates zu legitimieren suchten. Also es ist halt wirklich, ja, Thoughtcrime. Was soll man sagen? Ne? Ist Thoughtcrime. Ja, und gemeckert über all das und wie es bei Corona gelaufen ist, hat jetzt auch mal der Papi, der Hans-Jürgen, glaube ich, heißt der Papi, ehemaliger Verfassungsschutz oder Verfassungsgerichtspräsident, glaube ich. Ja, und er hat jetzt im Nachhinein über diese ganzen Maßnahmen und so weiter gemeckert und es ist alles nicht rechtens war und so weiter, finde ich auch ganz okay. Ich habe mich nur ein bisschen darüber geärgert, dass er das, als es soweit war, überhaupt nicht gemacht hat. Da habe ich ein Interview mit ihm gelesen, da hat er das alles irgendwie als möglich und kann man machen und so weiter. Schön, ja, schön geredet, ist vielleicht übertrieben, aber er hat es eigentlich nicht kritisiert, was da gelaufen ist. Und jetzt ja, weißt du noch, an welchem so zeitlichen Punkt das war? Weil hier in dem Interview, was hier der Reitschuster wiedergibt, da sagt er ja im Endeffekt, dass das anfangs gerechtfertigt war. Aber ja, ich glaube, das war so zur Hälfte ungefähr, kann ich nicht genau sagen. Okay. Ja. Weil hier sagt er halt, anfangs wäre es gerechtfertigt gewesen, aber nach einer Zeit dann nicht mehr. Ja, ich meine, dass das Ding war, dass der Regierung in Dortmund zurückgepfiffen wurde. Da ging es ja darum, dass dem Richter die Rechtsgrundlage fehlte und dann man eine Rechtsgrundlage gemacht hat. Und das hat er zum Beispiel noch gut geredet, meine ich. Das war so der inhaltliche Zusammenhang. Ja, aber ja. Naja, und ja. Er meinte ja nicht nur das, sondern was war es noch? Nicht nur Corona. Ach ja, Asyl meinte er halt auch, also 2015. Und der Reitschuster sagt dann noch, dass der neue Typ irgendwie von Merkel da installiert wäre, um nur die Politik abzunicken. Das ist natürlich seine Analyse dann an der Stelle. Aber dass die beiden da irgendwie mal essen waren und so, das weiß man ja. Ne? Also, der Meinung sind ja viele, ne? Sagen wir es mal so. Ja, also man muss sich halt schon fragen irgendwie, weil das, also da waren ja schon halt viele Entscheidungen, so nach dem Motto, ja tralala, was die Regierung macht, ist schon eh alles gut. Und wo man halt dann, weil eigentlich soll dieses Gericht ja gerade die Grundrechte schützen und sich im Zweifel dann davor stellen und sagen, alles muss richtig gut begründet sein, wenn wir solche Sachen machen. Und wir drehen das ja, dieses ganze Prinzip ja ständig auf den Kopf und sagen irgendwie, nee, hier, die Gesundheit ist das höchste Gut überhaupt und das prangert der ehemalige Richter halt auch an und sagt halt, dass das kein super Grundrecht ist mit dem Gesundheitsschutz und dass man da halt eine Abwägung dann treffen muss. Und das mag dann erstmal irgendwie gerechtfertigt gewesen sein, irgendwelche starken Einschränkungen zu machen, aber halt nicht mehr lange dann. Und das war ja auch im Endeffekt das mit diesen Gesetzgrundlagen und so, die man dann halt geschaffen hat, um dann halt Grundlagen zu haben. Aber ja. Ja, so hat es schon sehr nach politischen Urteilen aus, ja. Jetzt, ja. Und wenn sie den Habert dann auch extra dafür installiert hätten. Tja, der, und das ist jetzt natürlich auch wieder ein Problem, ne? Ich meine, der, wir haben ein relativ aktuelles Thema noch, habt ihr ja alle mitbekommen, unser lustiger Bundespräsident hat sich auch zu Wort gemeldet und der muss jetzt wirklich aufpassen, dass er nicht auch vom Verfassungsschutz irgendwie überprüft wird, weil er irgendwie das Vertrauen in den Staat untergräbt, irgendwie mit seinen Aussagen, sage ich mal böse. Weil er hat ja schon einige Sachen gesagt, die so ein bisschen manchen Leuten komisch aufgestoßen sind. Eine Sache noch zu der medialen Kommunikation. Sehr interessant, dass der Bundespräsident ein Interview mit der Bild am Sonntag gibt, was hinter einer Paywall ist. Aber auf der Webseite vom Bundespräsident kann man alle Interviews vom Bundespräsidenten nachlesen, weil er das da veröffentlichen muss. Haha, also braucht ihr die Bild am Sonntag nicht zu kaufen, sondern könnt das da nachlesen. Das ist geil. In der ja, Bundespräsident am Sonntag. Genau, Bundespräsident am Sonntag, heute am Montag. Bums am Sonntag, am Montag. Ja, aber wie gesagt, super aktuell, ist ja gestern rausgekommen. Gehen wir einmal mal ganz schnell durch. Es fing erstmal an, Herr Bundespräsident, Sie kommen aus bescheidenen Verhältnissen. Ihr Großvater ging als Ziegler auf Wanderschaft, pipapo und so weiter und so fort. Also nur ein bisschen rummenscheln. Dann kurz Inflation. Was ist mit Inflation? Ich weiß, wie belastend das gerade für ältere, ärmere Haushalte ist, wenn der Wochenendeinkauf plötzlich 10 oder 20 Euro teurer wird. 10 oder 20 Euro? Ich glaube, der war schon länger nicht mehr im Supermarkt. 1020 Euro. Wahrscheinlich. Der Wocheneinkauf wird plötzlich 10 oder 20 Euro teurer. Ach nein, der Wochenendeinkauf natürlich dann. Ne, da, am Wochenende holt man ja nur das, was man eh nicht braucht, ne? Oder wie? Wenn Menschen, die von Grundrente leben, nun jeden Euro noch einmal umdrehen und noch einmal umdrehen, den sie vorher schon dreimal umgedreht haben. Deshalb muss alles getan werden, die Helden zu lindern. Blablabla. Tut der Staat genug? Entlastungspaket. Die Debatte darüber muss geführt werden, ohne dass sich die Beteiligten vorab Denkverbote auferlegen. Floskel, Floskel, Floskel. Dann hier Diesel. Wie viel kostet Diesel? Wissen das überhaupt? Ja. Ich verstehe den Unmut der Bürger, wenn sich viele einschränken müssen und manche extra Gewinne einfahren. Ne, die bösen Ölkonzerne. Floskelei, das hast du schon ganz recht. Das ist irgendwie ein bisschen überreitet. Dann natürlich das wichtigste Thema. Ich meine, jetzt haben wir die unwichtigen Sachen hier, Inflation und solche Sachen, die sind jetzt vom Tisch. Jetzt kommen wir zu den richtigen Themen. Haben Sie eigentlich Gerhard Schröder am 7. April zum Geburtstag gratuliert? In diesem Jahr nicht. Ja, bla. Warum? Ja, bla, bla, bla. Putin, Russland, pipapo. Bla, bla, bla, bla, bla. Dann Wahlbeteiligung. Es haben nur 55% der Wahlberechtigten in NRW ihre Stimmen abgegeben. Können wir das einfach hinnehmen? Nein, es darf Demokraten nicht kalt lassen, wenn so viele Bürger von dem stolzen Recht, über ihre Regierung zu bestimmen, keinen Gebrauch machen. Aber nur den moralischen Zeigefinger zu erheben, bringt uns da kaum weiter. Floskel, Floskel, Floskel. Okay. Ja. Und auch irgendwie genau das Gegenteil von dem, was die machen, ne? Ja, ja. Wir müssen wieder mehr hingehen und jeden und jede Frage, warum gehst du nicht wählen? Am besten soll der Verfassungsschutz das übernehmen, ne? Von Tür zu Tür gehen. Warum warst du nicht wählen? Ja, dann, wie steht's um die Demokratie im Land? Bla, bla, bla, bla. Putin-Versteher, Corona-Leugner, bla, bla, bla, bla, bla. Gefahren für unversöhnliche Auseinandersetzungen, bla bla bla bla bla. Und dann kommt US-Präsident John F. Kennedy hat mal gesagt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land kannst. Wow. Mehr Porters geht nicht. Wäre es jetzt in Zeiten des bedrohten Friedens nicht an der Zeit, die Wehrpflicht wieder einzuführen? Antwort, ich war für die Wehrpflicht, solange es sie gab. Sie ist ausgesetzt worden. Wir haben jetzt eine Bundeswehr mit ganz anderen Strukturen und Sondervermögen. Ich rate davon ab, die alte Debatte über die Wehrpflicht neu aufzulegen. Was wir aber gerade erleben, ist ein wachsendes Verständnis dafür, dass sich Menschen eine gewisse Zeit für die Gemeinschaft einsetzen, dass sie sich engagieren. Politik sollte das aufnehmen. Ich weiß, dass es nicht einfach werden wird, aber ich wünsche mir, dass wir eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit führen. Ah, der hat den Zivildienst neu erfunden quasi. Ich habe auch bewusst Pflichtzeit gesagt, denn es muss kein Jahr sein. Man kann ja einen anderen Zeitraum wählen. Warum nicht gleich 10 Jahre? 15 Monate, 18 Monate, 9 Monate. Ja, 18 Monate war es doch, oder? Ja, je nachdem, wann du dran warst. Ja. Die soziale Pflichtzeit könnte meiner Meinung nach genauso bei der Betreuung von Senioren in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterkünften geleistet werden. Ja, nicht in Flüchtlingsheimen oder so. Das hat mir da irgendwie gefehlt, aber ja. Gerade jetzt in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein. Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern. Wir sollten alle zu Hause bleiben mit Corona. Mhm. Genau, raus. Ja. Raus. Ach, das ist ja schon mit dem 9-Euro-Ticket ad absurdum geführt, aber vergessen wir das. Tja. Und da ist das Interview dann auch schon zu Ende. Oh. Gar nicht so lang. Er hat gesagt, was er sagen wollte, Pflichtzeit platziert, Vertrauen in den Staat gestärkt. Ja, ich meine, ne, die einzigen, die das Vertrauen in den Staat untergraben, sind diese bösen Demonstranten. Ja, er ist genau der Richtige für solche Sprüche wie wir müssen, wir dürfen nicht, wir sollten, tralala, wo immer irgendwie mit einhergeht, haben wir aber noch nicht gemacht, haben wir eigentlich auch nicht vor. Ne. Dieser dämliche Seitenhieb gegen Schröder war meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Haben Sie ihm zum Geburtstag gratuliert? Nein. Kindergarten. Also wirklich. Irgendwer hat auf Twitter geschrieben, kann mal einer die beiden aus dem Bällebad abholen. Genau so. Was ist hier los? Ja. Gehen wir weiter mit vertrauensstärkenden Maßnahmen gegenüber dem Staat. Richterinnen sollen Accounts sperren lassen gegen digitale Gewalt. Er kennt es nicht, wenn einem aus dem Monitor eine Faust entgegenspringt. Aber nein, es ist ja nur eine verbale Faust. Denn manche erleben Hass und Hetze im Netze, nicht nur während eines Shitstorms, sondern dauerhaft. Dann wird diese Form von Gewalt zum Teil des Lebens. Wer dagegen etwas tun möchte, kann nur begrenzt auf die Hilfe von Plattformen hoffen. Weil die machen ja gar nichts, in Anführungszeichen. Alternativ können Betroffene mutmaßliche Straftaten wie etwa Volksverhetzung bei der Polizei anzeigen. Doch manchmal passiert darauf schon monatelang nichts, wie Böhmermann gezeigt hat. Ja, ne, guter Zeitpunkt für einen Böhmermann. Ja, also die Koalition hat ja im Endeffekt gesagt, dass Richterinnen quasi ein Instrumentarium in die Hand bekommen sollen, dass es rechtens sei, dass die den Social-Media-Plattformen auferlegen können. Wir haben Beschwerden über dieses Nutzerprofil bekommen, wir haben das geprüft und sind zur Ansicht gekommen, dass das Hass und Hetze im Netze ist. Und deswegen können die das sperren, von Richterseite aus. Oder man könnte, wenn man sich belästigt fühlt, zivilrechtlich gegen den betreffenden Facebook-Account sich wehren. So, das wird hier in dem Artikel gefeiert, weil das quasi datenschutzmäßig konform wäre, weil dafür wäre es nicht einmal nötig, die Identität der mutmaßlichen Täterinnen zu ermitteln. Das heißt, die Richter sperren anonyme Accounts, ohne dass sie überhaupt wissen, von wem sperren sie da den Account. Da gibt es so gewisse Rechtsgrundlagen, dass man sich gegen seine Angreifer juristisch zur Wehr setzen kann und Unschuldsvermutung und Beweislastumkehr und solche komischen Worte spuken da bei mir im Kopf rum, aber nein, ist alles wunderbar. Richterinnen, die Accounts von Unbekannten sperren lassen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte verspricht sich davon nicht etwa weniger Freiheit im Netz, sondern mehr. Das klingt zunächst paradox, da muss man schon wirklich Superbrain sein. Ne? Ich stehe schon wieder. So, digitale Gewalt treffe nicht alle gleich. Ja. Für Frauen und andere marginalisierte Menschen ist sie Alltag. Sie droht ausgerechnet die Menschen auszuschließen, die offene digitale Diskursräume am meisten bräuchten. Weil wer kennt es nicht? Ne, da postet einer mal irgendwas, irgendeine Rainbow Flag, wird direkt der Account gesperrt. Ne, ist doch Lebensrealität, oder? Ja, Accountsperren könnten Betroffene schnell vor weiteren digitalen Attacken schützen. Ja, man kann das, glaube ich, zusammenfassen. Der hinter dem betroffenen Account sei zunächst irrelevant. Damit entfällt auch das Bedürfnis nach immer neuen Formen der Massenüberwachung, insbesondere der Vorratsdatenspeicherung. Ist das nicht nett? Hier wird das positiv gesehen. Ganz toll. Aber genau. Keine Massenüberwachung mehr machen. Ja, ja, wenn man alle sperrt, dann braucht man es auch nicht mehr überwachen. Was will ja, man dann weil überwachen? Wir ja auch schon vorher wissen, genau wissen, welches die Feinde sind und welches die Freunde sind. Und dann müssen wir das einfach jetzt nur institutionalisieren und sagen, na, jetzt Falschdenker bitte sperren. Und dann ist alles prima. Und dann müssen wir auch nicht mehr gucken, was andere Leute so machen. Genau, da wird nicht diskriminiert, weil man weiß ja gar nicht, wer das ist, den man sperrt. Logisch, ne? Die wissen ganz genau, die verlassen sich doch darauf, dass man, das hast du doch gerade vorgelesen, dass diese Frauen und Marginalisierten, dass die dann halt davon ausgenommen sind, alle anderen einfach gesperrt werden. Nach den geltenden Sachen, die an der Scheune stehen, die Prinzipien für was irgendwie gefährlich ist und so. Nehmen wir das, was an der Scheune steht. Und so machen wir das dann einfach. Dann brauchen wir keine Vorratsdatenspeicherung, weil wir schon eine Scheune haben. Ja, ja. Und die haben auch an alle Argumente schon gedacht, ne? Was, wenn manche Staaten Accountsperren missbrauchen, um marginalisierte Gruppen zum Schweigen zu bringen? Also wenn der Spieß umgedreht wird. Ja, Unrechtsstaaten brauchen keine Vorwände, um Accounts zu sperren. Die machen das einfach so. Das ist kein Argument gegen einen rechtsstaatlichen Einsatz, dass man das Richter Konten von Leuten sperren, von denen sie gar nicht wissen, wer das ist. Einmal Captain Picard mähen, bitte. Ne, das Alte, nicht das Neue. Ja, alle Marxisten von Twitter sperren. Mhm. Accountsperren sind eine elegante Lösung, um zügig handeln zu können, ohne dass beispielsweise Verkehrsdaten unverhältnismäßig lange gespeichert oder Verschlüsselung in Frage gestellt würde. Ne? Ich meine, und natürlich, ich meine, ist ja super, wenn sich dann Richter mit diesen ganzen Sachen beschäftigen dürfen, weil die haben ja sonst nichts zu tun, sage ich mal. Ja, Überforderung von Polizei, Staatsanwaltschaften, Richterinnen sei für Betroffene ein unglaublich großes Problem. Es sei schwer vorauszusagen, ob sich etwas verbessert, wenn die Entscheidung zukünftig bei Richterinnen liege. Es gibt Beispiele, in denen der Richtervorbehalt ins Leere läuft, weil aus Zeitmangel alles durchgewunken wird. Um das zu verhindern, sei ausreichend Personal und Kompetenz nötig. Also alles klar, das Argument zieht nicht, weil man muss einfach mehr Personal einstellen. Hallo? Logisch. Macht man doch überall sonst auch. Ja, und unsere alten Bekannten, kennt ihr noch Hate Aid? Die Organisation Hate Aid setzt sich für die Rechte von Betroffenen digitaler Gewalt ein. Wir befürworten die gesetzliche Regelung von Accountsperren grundsätzlich. Ja, ich kenne auch noch das Dingsbums für Freiheitsrechte von ihrem tollen Republika-Vortrag. Den hat man uns, glaube ich, auch mal besonders drum angeguckt. Das war da, wo diese Dame immer von Gleichheit gesprochen hat. Erinnert euch noch? Ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich auch, dass sie am Verfassungsgericht schon Sachen durchgesetzt haben. Ne? Ja, es war ja angeblich die Dame, die, also Danisch hat das ja mal so ein Bild irgendwie geteilt. Ja, die haben die wohl unterstützt, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass die im selben Büro gesessen haben soll, wie die Frau Bär vom Bundesverfassungsgericht, als sie da noch nicht war. Also die ist bei der GFF oder was? Ja, aber ja. Die haben doch trotzdem, die eine Klägerin haben sie unterstützt, da ging es um diese Sache mit der Sparkasse und den Anschriften. Ob das kann auch sein, ja, stimmt. Ich glaube, ich meine mich auch zu erinnern, ja. Das kann gut sein, ja. Ich will meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, aber das klingt irgendwie, das klingt irgendwie vertraut, ja. Ich glaube, das kann so gewesen sein, ja. Das sind ja auch immer die gleichen Pappnasen. Auf die Republika wird ja auch Bezug genommen, aber ich habe ja gerade gesagt, Hate Aid befürworten die gesetzliche Regelung von Accountsperren grundsätzlich. Aber das geht ja noch nicht weit genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier von betroffenen Personen nun wöchentlich mehrere Anträge auf Accountsperrung stellen und hierfür die Kosten tragen sollen. Also es ist ja denen nicht zumuten, wenn der Hass und die Hetze im Netze so schlimm ist, dass die Person quasi sich gar nicht mehr traut, den Computer einzuschalten, dann ist natürlich der juristische Schritt für die unzumutbar. Ja, weil das ist ja mit Aufwand für die verbunden und vielleicht mit Kosten. Ja, und dann ein weiteres Problem, vielleicht ist das ja auch ein Problem, dass die Leute nicht wirklich geholfen wird, weil die überforderten Ermittlungsbehörden, die ja erstmal noch mehr Personal bekommen müssen, wir erinnern uns, ob einer betroffenen Person wirklich geholfen wird, ist quasi zu 100% davon abhängig, ob sie auf jemanden trifft, der die in der Sache sensibilisiert ist. Darum eine personelle Aufstockung mit Fortbildung und Sensibilisierung durch anerkannte Organisationen. Damit das stimmt aber auch nur zu so bedingt. Die haben die Dollarzeichen in den Augen, sage ich nur. Da hieß es aber neulich erst noch, dass irgendwie, dass sie nicht so viel weiterleiten könnten, weil die EU-Gesetze dagegen sprechen oder so. Also es ist auch nicht immer so weit, dass möglich ist, das überhaupt einzuleiten. Und ja gut, darauf geht es ganz hinaus. Ne? Die Organisationen, die wollen Trainings anbieten. Ne? Diversity-Training und was hatten wir da beim Tatort? Diese Navigatoren, oder wie die sich genannt haben. Das ist geil, das ist so eine Sache, die man durchsetzen will. Sensibilisierungstrainings für Richterinnen und Richter und Ermittlungsbehörden. Die wollen das gesellschaftlich weit durchsetzen. Was hat und jetzt im Netze ist. Aber laufen eigentlich gerade vor der Wand damit. Naja. Es gibt keine Gesetze, nur Hass und Hetze und im Netze und deswegen lasst uns beten. Ja, und diese viele Frauenfeindlichkeit und so weiter, die Gewalt, die da passiert, ne? Ja, wissen wir, der Feind ist. Es ist Gamergate. Ja, genau. Heute sperren. Misogynistische Schweine. Einfach nicht tot zu bekommen. Woran das wohl liegt? Wird halt immer wieder aus der Kiste genommen, wenn jemand drauf rumprügeln muss. Es ist jetzt in dem Artikel hier nicht explizit gesagt worden, aber ja. Ne? Ja, schon krass von Netzpolitik, ne? Aber gut. Nächstes Thema, nächstes Glück. Claudia Roth. Aber Pseudo-Claudia Roth nur. Ja, hatte ich mir angeguckt. Weiß nicht so ganz, worauf der Mars damit hinaus wollte. Ja, dass es natürlich offensichtlich lustig ist. Aber ja, es ist halt lustig, weil diese Person schreibt, ich bin jetzt so lange Claudia Roth, bis dumme Boomer aber verstehen, dass nicht alles im Internet echt ist. Das kann dauern. Halt diverse Leute dann darunter kommentiert haben. Ja, so als wäre es halt wirklich Claudia Roth. Ja, das ist bestimmt auch ein Spaß. Aber worauf genau Mars damit hinaus wollte, weiß ich auch nicht. Ja, Niveau an Gewalt auf europäischen Straßen, wie wir es noch nie gesehen haben. Ist das so? Ja, hier haben wir ein Paywall-Interview von der Welt am Sonntag diesmal, nicht Bild am Sonntag, ist auch schon 2 Wochen her. Allerdings hat die Dame, das ist die Chefin von Europol seit 1,5 Jahren, hat ein paar interessante Sachen gesagt. Und zwar, sie zieht im Endeffekt Parallelen, ich fasse jetzt einfach mal kurz zusammen, sie zieht Parallelen zwischen dem ehemaligen Balkankrieg und dem aktuellen Ukraine-Krieg, da ja, solche Krisengebiete werden halt von Extremisten angesteuert. Und im Zuge von Flüchtlingsbewegungen gibt es sogenannte verdeckte Aus- und Einreise bekannter terroristischer und gewaltbereiter extremistischer Personen. Ja, das ist ja auch ein Punkt, wo Europol sehr stark aktiv ist. Was uns ebenfalls besorgt, ist der Verbleib der Waffen, die aktuell in die Ukraine geliefert werden. Irgendwann ist der Krieg vorbei, in Klammern, ja, Klammer zu. Wir wollen eine Situation verhindern wie vor 30 Jahren im Balkankrieg. Die Waffen aus diesem Krieg werden noch heute von kriminellen Gruppen genutzt, also organisierte Kriminalität. Wir müssen einen Weg finden, wie wir mit der Situation nach einem möglichen Kriegsende umgehen. Wir werden eine internationale Arbeitsgruppe zusammenstellen, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Jetzt ist es nämlich jetzt schon so, dass sehr viele Waffen Darknet-Angebote an Ausländer verkauft werden, also an Nicht-Ukrainer, dass die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, wieder aus der Ukraine verkauft werden von korrupten Leuten. Nein, die gibt es tatsächlich in der Ukraine noch. Wer hätte es gedacht? Hätte ja keiner ahnen können. War ja auch noch nie so. Und das ist einfach so eine Sache, das darf man an sich gar nicht so laut sagen, weil das ist ja böse Putin-Versteher und die brauchen jede einzelne Patrone. Weil sonst hört man ja beim Selenskyj immer, ne, wenn wir da stehen 5 Panzer, wenn ihr diese 5 Panzer jetzt nicht an uns liefert, dann gewinnen die Russen. Ne, weil 5 Panzer, hallo? Ne, also das ist ja die Rhetorik, die man von ukrainischer diplomatischer Seite immer gerade gegenüber Deutschland zu hören bekommt. Und das ist einfach nur ein Punkt, der halt interessant ist, dass halt die Chefin von Europol das hier mal so sagt. Und das spielt ja so gesehen nicht so großartig eine Rolle. Ne? Was passiert mit den ganzen Waffen, die wir in die Ukraine liefern? Die werden jetzt schon teilweise ins Ausland verkauft. Und was ist, wenn der Konflikt irgendwann mal wirklich beendet ist? dann hat die Ukraine dreimal so viele Waffen, wie sie überhaupt benutzen kann, was ja jetzt schon der Fall ist. Und ja, ne, es geht auch noch um weitere Sachen. Drogenkriminalität ist extrem explodiert in den letzten Jahren. Hat halt auch was mit den ganzen Lockdown-Angelegenheiten zu tun, dass halt die Leute zu Hause gesessen haben, nichts mit sich anfangen konnten und dann ist der Drogenkonsum auch gestiegen. Das halt auch so eine Nachrichtenmeldung ist, die nicht so ganz weit verbreitet ist, aber ist tatsächlich der Fall. Da sagt die Dame halt noch, da müssen halt noch ein bisschen, ja, die Entwicklungen sind besorgniserregend, denn wir sehen, dass trotz der riesigen Menge die Preise für Kokain nicht fallen, weil die Qualität sehr hoch bleibt. 40% aller kriminellen Strukturen investieren mittlerweile in den Drogenmarkt. Das ganze Geschäft ist ja profitabel. Nein! Drogen im Allgemeinen und Kokain im Speziellen sind zu weit verbreitet, um das einfach unter Kontrolle zu bringen. Aber wir versuchen es, wir werden immer besser. Wir erhöhen den Druck und wollen die großen Spieler aus dem System nehmen und wir sehen, dass die Kartelle verunsichert sind. Denn wir versuchen mit unseren Spezialisten auch die Finanzströme aufzudecken. Wir müssen an das Geld ran, das tut der organisierten Kriminalität sehr weh. Ja, und die russischen Oligarchen haben ja auch sehr viel illegale Gelder in kriminellen Strukturen in Europa, wo die derzeit nicht drankommen, was halt aber von den Organisationen, die ja weiterhin vor Ort sind, quasi, ich werde jetzt nicht sagen, zweckentfremdet wird, weil das ist ja nicht der richtige Begriff dafür, aber die kriminellen Organisationen in Europa haben derzeit sehr viele Cash-Reserven aufgrund von dieser Paradoxie. Ja, weil die können das Geld ja nicht nach Russland schiffen und geben das Geld jetzt halt aus, um sich, ich drücke es mal so aus, personell und technisch besser auszurüsten. Und deswegen sagt sie, wir werden eine Gewalt in Europa, europäischen Straßen sehen, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Und sie sagt, wir werden bald südamerikanische Verhältnisse wahrscheinlich haben. Weil, gut, ich meine, in Südamerika sind natürlich die ganzen Regierungen auch noch sehr viel stärker von diesen Drogenkartellen unterwandert. Das ist in Europa natürlich gar nicht der Fall, zwinker, zwinker. Aber, ja, ne? Organisierte Kriminalität ist immer stärker ausgestattet und da kommt natürlich auf der anderen Seite dann wieder der Ruf, okay, da müssen die Strafverfolgungsbehörden mitziehen. Das kennen wir ja vielleicht aus Amerika, ne, wo dann auf einmal jede Dorfpolizei mit irgendwelchen gepanzerten Wagen durch die Gegend gefahren ist. Vielleicht sehen wir da halt dann auch eine lustige Spirale, wenn wir jetzt das Sondervermögen haben für die Bundeswehr, dann weiten ja die Rüstungsunternehmen ihre Produktionskapazität auf. Und wenn der Staat bzw. die militärischen Strukturen diese große Kapazität irgendwann nicht mehr aufnehmen, dann müssen ja andere Käufer gefunden werden. Dann werden sie an die nächsten Behörden rangehen. Ne, also das, was halt vor 10 Jahren in Amerika passiert ist, nach 9/11, mit der Militarisierung der Polizei, steht uns in Europa auch bevor. Das lese ich hier aus diesem Interview heraus. Weil wir müssen ja irgendwie auf das Niveau von Gewalt reagieren, was da auf uns zukommt. Ne? Ja. Wild West Fans blenden Frosche Kritiker aus. War das auch vom Mars? Ja, ne? Kommt mir auch so bekannt vor. Ja. Ja, Wild West Fans. Ach ja. Es gibt ein Wild West Festival in. Ich muss mal ganz kurz die Notizen finden. Zu viele Tabs auf. Sorry. Es ist der Country Fest in Vogelsberg. Ja, auf jeden Fall, es geht im Endeffekt darum, dass da Vogelsberg, wo ist das? In Hessen. Ja, also es gibt im Endeffekt ein Western-Festival, was jetzt ein paar Jahre nicht stattgefunden hat wegen Corona. Und da haben natürlich jetzt direkt ein paar Uniforscher rausgefunden, dass ja die indigene amerikanische Bevölkerung ja ziemlich gelitten hat unter dem ganzen kolonialen Szenario. Und dass es halt fragwürdig gefunden wird. Die Leute, die wollen einfach nur ihren Spaß haben, hört sich sehr lustig an, was die da alles gemacht haben. Ja, ne, die Gemeinschaft der Gleichgesinnten hier kennengelernt hat, sieht das, was wir hier erschaffen haben, das wird staunen. Ja, es ist einfach nur eine lustige Western-Kulisse, die Leute haben ihre Spiele, ne, Karl May, Bonanza und rauchende Colts. Ich habe diese Geschichten früher verschlungen. In die Westernwelt einzutauchen ist ein schöner Ausflug aus dem Alltag. Er mag auch das Tanzen zur Country-Musik und kleidet sich entsprechend. Also es ist einfach nur ein lustiges Festival. Ne? Es gibt Stunt- und Reitshows und womöglich werden auch einige Laiendarsteller wieder spontan die Bank überfallen oder ein schießwütiges Duell aufführen. Ja, an sich ein schönes Country-Fest, wie man es ja vielleicht auch in irgendwelchen Vergnügungsparks, aus irgendwelchen Vergnügungsparks kennt. Aber das ist natürlich ein trauriges Kapitel der Geschichte, womit hier Geld verdient wird und was halt manchen Leuten übel aufstößt. Das Thema Wilder Westen ist nicht unbelastet. Schließlich geht es nicht nur um Folklore, sondern auch um Rassismus, Unterdrückung und Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner. Wenn man die Vorstandsmitglieder des Vereins damit konfrontiert, blickt man in entgeisterte Gesichter. Das ist ein trauriges Kapitel der Geschichte, aber wir können die Vergangenheit nicht ändern. Man wolle hier keinen Kolonialismus nachspielen, sondern eher die romantische und unterhaltsame Seite des Wilden Westens zeigen. Aber nein, das geht doch nicht. Das geht doch gar nicht. Ein anderes Vorstandsmitglied sagt, wir wollen eine harmlose Freizeitveranstaltung nicht unnötig politisieren. Moment, das Private ist politisch. Das geht gar nicht. Deswegen, Markus Lindner, Ethnologe an der Universität Frankfurt, sagt, wenn man solche Westernveranstaltungen heutzutage macht, dann sollte man die Sensibilität haben, dass diese romantisch erzeugten Bilder nicht der Realität des 19. Jahrhunderts entsprechen. Da geht es schließlich am Ende um die Ausrottung indigener Völker. Er spricht tatsächlich so, habe ich mir sagen lassen, aus unbestätigten Geheimdienstquellen. Lindner, dessen Forschungsschwerpunkt das indigene Nordamerika ist, wer hätte es gedacht, sagt, es besteht die Gefahr, dass unangebrachte Stereotype manifestiert werden. Es ist ja nicht so, dass alle in friedlicher Eintracht am Lagerfeuer gesessen haben. Niemand wolle den Western-Fans ihren Spaß nehmen. Nein. Und sie verurteilen. Nein. Nein, verurteilen schon gar nicht. Niemand hat die Absicht. Niemand hat die Absicht. Aber mit der nicht schwer zu erlangenden Kenntnis um die historischen Zusammenhänge sollte man das kritisch sehen und sich Gedanken machen, ob das alles noch zeitgemäß ist. Ist das übertrieben, politisch überkorrekt und an der Lebenswirklichkeit vorbei? Nein, findet auch die Amerikanistik-Professorin Carmen Birkle von der Uni Marburg. Man tut gut daran, alles kritisch zu hinterfragen. Alles muss kritisch hinterfragt werden. Mhm. Hinter dem Bild von Cowboy und Indianer steckt Gewalt und Rassismus und die Botschaft Rot heute verlieren und die weiße Gesellschaft triumphiert. Die Geschichte des Kolonialismus wird damit fortgeschrieben. Das sollte man nicht imitieren. Selbst Kinder sollten trotz des spielerischen Zugangs aufgeklärt werden über diese kriegerischen Konflikte. Und wenn Erwachsene als Vorbilder in dieser Szenerie aufgehen, ist das umso fragwürdiger. Tja, aber schöner letzter Satz. Die Fans aus dem Vogelsberg und die teils von weit her angereisten Gäste wollen sich durch diese Debatten ihren Spaß nicht nehmen lassen. Dort wird gefeiert. Yeehaw! Muss erwachsen werden. Western müssen erwachsen werden, genau. Ja, also Spaßverderber, sage ich einfach mal nur. Hallo. Ja. Ah ja, ein lustiger Artikel von der Süddeutschen Zeitung. Machen wir das. Links progressiv, abgewählt. Ja, hier geht es im Endeffekt um, ich sage jetzt mal die Midterms in der Aussicht und die teilweise Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Kalifornien. Und ja, toll, meine Notizen sind weg, egal. Um es kurz zu sagen, es gibt halt, ja, ich meine, Kalifornien ist super woke, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, ja, aber die haben halt jetzt teilweise schon ein bisschen übertrieben. Ja, die ganze Pandemie-Politik ist sehr vielen Amerikanern, die ja doch friedliebend sind, sehr stark aufgestoßen teilweise, auch wenn das hier nicht so gut angekommen ist. Aber es ist im Endeffekt so, dass die halt zu sehr übers Ziel hinausgeschossen sind. Ne? Man kann sehen, dass das linke Lager in den USA, genauer der linke progressive Flügel der Demokratischen Partei, ein Problem hat oder ein Problem ist für den Rest der Partei nämlich. Im Februar hatten die Einwohner San Franciscos bereits mehrere linksliberale Mitglieder des Gremiums, das für die Schulpolitik der Stadt verantwortlich ist, per Referendum aus dem Amt entfernt. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten sich während der Pandemie zu wenig darum gekümmert, die geschlossenen öffentlichen Schulen schnellstmöglich wieder zu öffnen. Stattdessen hätten sie ihre Zeit damit verschwendet, Schulen umzubenennen, die angeblich politisch unkorrekte Namen trugen. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Tja, nur dass man solche Leute in Deutschland nicht abwählen kann. Ja, genau, nur da kann man es halt immer wieder abwehren. Ja, aber ich meine, Kalifornien wäre nicht Kalifornien, wenn die Zustände dann nicht total demokratisch wären, im Sinne von, man kann da nur Demokraten wählen. So, seit 2001 ist dieses Amt in der Hand der Demokraten, Bürgermeister Los Angeles. Das wird es auch bleiben, denn die Stichwahl zogen am Dienstag zwei Demokraten: Rick Caruso und Canvas. Der konservative Immobilienmilliardär Caruso ist allerdings ein früherer Republikaner, der nur wegen seiner Kandidatur zu den Demokraten gewechselt ist. Weil das ist so demokratisch, da kann man nur Demokraten wählen. Er bekam mehr Stimmen als Barrs, ein hoch angesehener schwarzer Kongressabgeordneter, die ihr gesamtes politisches Leben in der Demokratischen Partei verbracht hat. Ja. Mit anderen Worten, Eine sie ist Sehnsucht total nach woke. öffentlicher Ordnung, Sicherheit, Stabilität zieht in Kalifornien wieder ein. Kalifornien ist zwar immer noch der wirtschaftlich stärkste und reichste Bundesstaat der USA, allerdings steigt die Ungleichheit dramatisch. Vom Wirtschaftswachstum profitieren Silicon Valley-Investoren, Apple-Designer und Software-Ingenieure, doch für Millionen Menschen, die keine hochbezahlten Jobs haben, wird das Leben schlicht zu teuer. Manche Teile Kaliforniens, vor allem die Großstädte San Francisco, San Diego, Los Angeles, Oakland, sehen inzwischen aus wie Katastrophengebiete. 10.000 Obdachlose, die keine Chance haben, hausen dort in Zeltstädten. Offene Drogenmärkte und die damit verbundene Beschaffungskriminalität ist stark gestiegen. Ja, und das ist einfach, wie gesagt, Kalifornien ist mittlerweile so woke, dass die Leute vor Ort mittlerweile den Schuss gehört haben. Ich weiß, man wie es nicht anders sagen soll, ne? Und die Demokratische Partei hat sich halt so krass auf diesen woken Kern festgesetzt. Das ist auch Ja, mit also das einer ist Grund noch davon, dass krasser als hier teilweise, muss man wirklich sagen. sie mit der Armut da nicht klarkommen. Eigentlich müssten sie sich Ja. gegen die Armut tun, ne? In Amerika. Tja, also es gibt jetzt halt immer mehr Wahlen, wo halt, es gibt ja auch die Möglichkeit, Leute frühzeitig abzuwählen. Ja, also nach dem Motto, es müssen alle 4 Jahre die gewählt werden, irgendwelche Kommunalräte oder sowas, aber es gibt halt auch mal die Möglichkeit, sowas wie ein Misstrauensvotum zu machen, dass sie halt wieder abgewählt werden. Gut, dann werden wieder andere Demokraten von der Demokratischen Partei in diese Ämter reingewählt, aber dann halt doch mittlerweile eher die, die etwas konservativer drauf sind. So, und vielleicht auch ein bisschen mehr Fachkompetenz an den Tag legen. Und man hat halt das, ja, man hat das Phänomen, dass du halt Republikaner hast, die halt die Partei wechseln, nur damit sie eine Chance haben, gewählt zu werden. Und ja, nur weil die Partei wechseln, wechselt die ja nicht unbedingt die Ideologie. Und das Ganze kulminiert halt auch in der nationalen Debatte, die wir jetzt gerade sehen mit diesem Schauprozess, der da zu Primetime im Fernsehen ausgestrahlt wird. Was ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Gerichtsprozesse ausgestrahlt werden, aber es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass sie von ehemaligen Hollywood-Filmproduzenten quasi inszeniert werden und auf 6 Kanälen gleichzeitig zu Primetime ausgestrahlt werden. Und ich meine, die Vorverurteilung hat ja sowieso schon stattgefunden. Und auch wenn es das Ganze juristisch im Sande verlaufen wird, ist es natürlich schön, wenn da eine Person nach der anderen jetzt eine Anklage bekommt, weil es sind ja bald Midterms in Amerika. Ja, und die, ja, sieht nicht so gut aus für die Demokratische Partei. Die Republikaner haben relativ gute Prognosen bekommen. Und deswegen ist da, somit erklärt sich auch diese ganze Farce mit diesem komischen Schauprozess, was da am 6. Januar irgendwie die Leute hätten versucht, die Regierung zu stürzen. Und ja, ne, deswegen backen die da ganz große Brötchen, weil sie einfach merken, uns schwimmen gerade die Wähler weg. Und ich fand das ganz interessant, dass so ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung steht. Weil normalerweise sind die deutschen Medien dann nicht so gut darüber informiert. Vor allem über solche kleinteiligen Sachen, weil das sind ja schon sehr unterschwellige Trends, vor allem in Kalifornien, wie die da abgehen. Deswegen fand ich es einen sehr interessanten Artikel von der Süddeutschen. Ich finde auch interessant die Frage hier von dem einen Zuschauer, was denn, wie denn wohl die deutsche Presse reagiert, wenn die Republikaner die Midterms gewinnen. Ja, Ja. dann wird es einfach nur sagen, Schlicht der gar nicht Amerikaner anders. ist doof. Und Genau. deswegen ist das und nicht, dass das halt irgendeinen Grund hat. Der ungebildete Durchschnittsamerikaner. Ja, wirklich, der weiß. Tja. Ach ja, hier haben wir einen Thread von Veronika Kracher. Also, da muss ich wirklich sagen, den habe ich wirklich nicht durchgearbeitet, aber der ist ja auch relativ selbst erklärend. Ja, der war auch eigentlich von mir. Es geht größtenteils Ja, darauf okay. hinaus, dass sie hier halt wirklich offen Kommunismus halt verteidigt und wieder nur sagt so, ja, aber überleg doch mal, es sind ganz böse Leute, die Kommunismus nicht mögen. Und das ist ja der Grund, warum man Kommunismus mögen muss. Hat der Kommunismus gesellschaftlich weit in den Mainstream verankert, was die Angriffe gegen hier die Dame, die wir letzte Woche schon hatten, vielleicht auch nochmal die von Nazis. Sowohl von Nazis als auch aus der bürgerlichen Mitte beweisen, dass das der Antikommunismus überall ist. Wenn man da überhaupt nichts dran auszusetzen zwar hat, wenn sich so jemand in so ein Interview setzt und irgendwie, joch, ja, wir brauchen schon Kommunismus, wenn wir überleben wollen, sagt. Und die fühlen sich dabei auch im Recht, weil die Falschinfo von 100 Millionen Tote aufsitzen. Dass Kommunismus hier eher mit 100 Millionen Tote aus der Luft gegriffene Propagandazahlen Totalitarismus gleichgesetzt wird, liegt auch daran, dass die westliche Auseinandersetzung mit dem Thema primär auf negativen Aspekte der Sowjetunion fokussiert. Und die gab es, Ausrufezeichen. Ja, tut mir leid, Veronika Kracher. Du kannst das noch ergänzen. Du kannst das noch ergänzen. Ja, ja, hier wird die positiven Eigenschaften. Was ist mit Vietnam? Ja, in Vietnam gab es auch diese ganzen Säuberungen und diese ganze Scheiße. Und da gab es überhaupt gar keine Leute, die das alles, genau, China, Nordkorea, da gab es überhaupt gar keine Leute, die das überhaupt zählen konnten. Die Leute sind einfach verschwunden. Vom Erdboden verschwunden. Mit niemandem mehr, der darüber sagen kann, dass es die jemals gegeben hat. Mit allem weg sind die verschwunden. In diesen super tollen Revolutionen, so wie du hier wieder einer haben willst, mit irgendwelchen Kulturkämpfen aufgerieben worden, einfach nichts wert, das menschliche Leben überhaupt nichts wert, Ausbeutungssystem, geschlimmstes, größtes Ausbeutungssystem, was es überhaupt je gegeben hat in diesen Ländern. Aber du willst das alles nicht wahrhaben, das ist richtig, weil deswegen bist du ja dafür, anders würde das ja nicht gehen. Über Arbeitskämpfe weltweit, über Rätekommunismus, Rätekommunismus, super schlaue Philosophenkönige, wie ich eine sein will. Die Errungenschaften in Burkina Faso. Hat die Kommunismus gesellschaftlich so weit verbreitet, weil der Kapitalismus ihn braucht, um sich unausweichlich, nee, Antikapitalismus, umgekehrt, Antikapitalismus ist bei Leuten wie dir so weit verbreitet, weil der Kommunismus den braucht. Um sich als unausweichlich darzustellen. So herum wird ein Schuh draus, Veronika. Wenn die Angriffe hier aus der Mitte kommen, dann höre ich dann wieder diese Mitte-Studie trapsen und den Teveleit trapsen und so, die alle gesellschaftlichen Mitglieder für Nazis erklären immer. Also, das ist doch auch so eine scheiß Ideologie. Dieser Effekt auf den Zorn. Oh, mit Hawk haben wir zitiert. Warum nicht mal Hölderlin? Aber das ist auch wieder so ein Text, man könnte einfach Faschismus und Kommunismus 1:1 austauschen und das würde alles Sinn ergeben. So, nicht, dass an Faschismus irgendwas gut ist, ja, aber ja. An Kommunismus ist halt auch nichts gut. Ja, das ist eben dieses Ding, diese Leute wollen es immer so darstellen, als gäbe es nur zwei mögliche politische Positionen, die sich polar gegenüberstehen. Und wenn du nicht der einen Position angehörst, dann musst du halt der anderen Position angehören. Und ja, das ist der Weg, wie sie ihre Bauern fangen. Ja. Jetzt auch nicht unbedingt schlauer, aber ein bisschen. Fangen richtiger. Wollen. Ich glaube ja wirklich nicht, dass es. Politische Dialektik, so. Ne? Ja. Tja. Aber ist das wirklich so? Ja. Die haben wir nochmal in Kemperer, weil Marco Buschmann, unser Justizminister, hat auch zu diesem Deutschlandfunk-Interview von letzter Woche gesagt: Kommunismus hat Millionen von Menschen immer wieder Tod, Folter, Unterdrückung und Unfreiheit gebracht. Der von Kommunismus redet, aber diese Tatsachen verschweigt, scheint die Geschichte nicht zu kennen. Absolut richtiges Statement. Und dazu sagt ausgerechnet Andreas Kemper, droht aktuell der Kommunismus und wann kümmert der Justizminister sich nicht um den demokratiefeindlichen Rand der FDP, gern Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem Proprietarismus, in Klammern Libertarismus, ich bin ein sehr schlauer Mensch, der gegen Artikel 20 Absatz 1 soziale Ausrufezeichen und demokratische so. Ausrufezeichen Bundesstaat verstößt. Proprietarismus, ja, sicher. Ich weiß gar nicht, was er damit meint. Proprietarismus, Libertarismus. Das ist ein sehr schlaues Wort. Ja, die Libertären, die sind böse, ne? Klar. Ja, das war ja nochmal von Tichys Einblick, einfach nochmal, ich habe das ja letzte Woche nur aus dem Gedächtnis gelesen, aber ich hatte jetzt halt diesen Artikel hier nochmal gelesen und ich wollte das doch nochmal so wiedergeben, wie das hier auch steht. Ab Minute 35 sprechen die beiden Moderatoren, also was wir letzte Woche hatten mit dieser Dame beim Deutschlandfunk, Also die Dame zu ihrem Hang zum Kommunismus, in Anführungsstrichen, an, aber nicht ohne bei der Frage schon mal ins Lachen zu kommen. Daraufhin darf die Frau dann ausgiebig erklären, warum sie vom Kommunismus überzeugt ist und wieso man in Anführungsstrichen keine kapitalistische Klasse in der Gesellschaft zulassen dürfe. Kritik oder auch nur im Ansatz kritische Frage dazu sucht man vergebens. Die beiden scheinen eher begeistert von ihren Ausführungen. In Anführungsstrichen einfach nachfragen will Moderator Friedemann Karik schon, aber in seinen Worten, in Anführungsstrichen nicht, weil ich dich irgendwie bloßstellen will oder widerlegen will. Ich glaube wahrscheinlich eher im Gegenteil. Weil es ihm gefällt. Danach klingt es. Ja, genau so hat sich das nämlich für mich auch angehört. Wie konkret stelle sie sich denn die Umverteilung vor, hakt er nach. Und dann sagt sie dazu, sie macht klar, sie meint mit Kommunismus schon das volle Programm, staatliche Planwirtschaft und so weiter. Und nicht nur ein bisschen Reichensteuer. Sie meine schon, in Anführungsstrichen, sie meine in Anführungsstrichen schon wirklich Kommunismus, betont sie. Nicht ein paar, in Anführungsstrichen, Reförmchen hier und da. Nach ein, zwei Minuten Erklärung dazu, wie sie auch ein EU-weiter Zero-Covid-Lockdowns befürwortet, fragt die Moderatorin El-Wazir dann begeistert, in Anführungsstrichen, warum bist du nicht in die Politik gegangen? Also ich habe gerade in diesen letzten 10 Minuten so viel klügere und bessere substanzielle Ansätze zu hören bekommen, als in vielen Bundestagsdebatten oder politischen Talkshows. Wer gedacht hätte, dass die Frau werde auch nur mit einem Wort damit konfrontiert, dass Kommunismus vielleicht doch nicht so eine großartige Idee ist, wird hier enttäuscht. Ja, und das war wirklich dieses Ding. Also ich konnte es echt nicht fassen. Und sobald ich das mitbekommen habe, haben die auch alles ausgeblendet darunter, was irgendwie an Kommentaren irgendwie war, was da empört war. Und die Leute, die sie nicht ausgeblendet haben, denen haben sie drunter geschrieben, sie sollen sich das Interview bitte anhören. Ja, das sind Leute, die sich für Und kritisches Denken einsetzen und dann sitzen hier lange, um eine kritische Nachzufragen oder das so. Ne? Interview habe ich mir letzte Woche schon angehört, weil sie das ja geschrieben hatten, dass man sich das anhören soll. Und genau dieses, was hier jetzt wiedergegeben wird, in diesem Artikel nochmal, dass ihr das wirklich im Wortlaut nochmal gehört habt, da war ich ja letzte Woche schon total baff drüber. Ne? Also, und ja, das ist einfach so gelaufen. Der coole Friedemann Karik, der das nicht widerlegen will und so. Eher nicht, der war auch bei der Republika schön und im Publikum, nur wie man das halt so macht, als Typ, der letzte Woche noch Kommunismus geil fand, rennt man halt auf die Republika und da ist man zu Hause. Ja, kommen wir kurz nach China. Militär. China droht beim Shangri-La-Dialog. Wer die Unabhängigkeit Taiwans anstrebt, wird kein gutes Ende finden. Ja, es gibt so etwas wie die Münchner Sicherheitskonferenz halt für den asiatischen Raum und das ist der Shangri-La-Dialog. Ja. Ach so. Und ja, im Rahmen der gesamten ja, Kriegsprozesse, die halt gerade so stattfinden, ne, wird halt bei der wichtigsten Sicherheitskonferenz in der Region Asien-Pazifik, ja, was ja der Kriegsschauplatz da sein wird dann, die gerade in Singapur stattfindet, halt auch ja, weitere Bündnisse besprochen. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt da mehrere Militärbündnisse, die die Amerikaner eingegangen sind mit den Philippinen, mit Indonesien, mit Australien und um halt die Aggression Chinas im südchinesischen Meer irgendwie Paroli bieten zu können, Japan natürlich auch. Es ist ja so, dass im südchinesischen Meer die Chinesen halt sehr viele militärische Stellungen aufgebaut haben durch Aufschüttungen von Inseln, ja, wo irgendwelche Riffe mit Sand so lange vollgepackt wurden, bis dann da ganz Militärflughafen draufbauen kann. Und das wird halt von China als territorialer Anspruch gesehen, dass quasi die Meergrenze von denen sich immer weiter verschiebt. Es gibt dauernd irgendwelche Sachen, dass halt irgendwelche Schiffe das freie Seefahrtrecht durch diese von China beanspruchten Gewässer in Anspruch nehmen. Und dann werden die quasi von chinesischen Kriegsschiffen verfolgt und wird immer gesagt, sie befinden sich in chinesischen Gewässern, drehen sie sofort ab, drehen sie sofort ab. Das hat den Hintergrund, wenn genug Schiffe das machen, dann sind quasi seerechtliche Präzedenzfälle geschaffen und China kann sich darauf auch berufen. Das ist halt so eine Strategie. direkte militärische Konfrontation hat es da noch nicht gegeben. Aber es gibt halt auch noch ganz viele andere marine-taktische Sachen, die Chinesen machen, dass sie halt, die haben ja riesige Fischereiflotten, die ja einfach in andere Hoheitsgewässer reinfahren, dort die Meere leer fischen, dass halt die örtlichen Fischer nur noch einen geringen Fang einführen können, was natürlich auch zu diplomatischen Spannungen führt. Allerdings gibt es halt keine wirklichen Staaten, die da irgendein Druckmittel gegen China an der Hand haben. Die kommen da einfach mit 100 Schiffen angefahren. Was willst du dagegen machen? Also es sind wirklich hunderte Fischereiboote, die dann in einem Konvoi fahren und dann irgendwo was abfischen und dann sind sie irgendwann wieder weg. Was soll man da machen? Soll man da 20 Schiffe in die Luft sprengen? Oder was? Es gibt da gar kein wirkliches Abschreckungspotenzial zu. Es ist einfach ja, eine krasse Strategie. Ja, und China sieht Taiwan halt weiterhin als chinesisches Staatsgebiet, wobei Taiwan natürlich sagt, ja, also nee, wir sind unabhängig. Der taiwanische Premierminister Su Cheng-Chang sagte am Sonntag, kurz nach der Rede Weis, man wolle die Tür zu China nicht schließen. Man sei bereit, sich im Geiste des guten Willens zu engagieren, jedoch auf gleichberechtigter Basis und ohne politische Vorbedingungen. Ja, also das sagen die Taiwanesen zu China. Die Chinesen, auf der anderen Seite, China weigert sich seit der Wahl mit der taiwanischen Präsidentin Tsai zu sprechen, da sie als Separatistin ansieht, die sie nicht akzeptieren wolle, dass China und Taiwan Teil des einen China seien. Und ja, generell die Chinesen halt, versuchen die Chinesen einen gegen Militärbündnis zu schmieden, gegen diese Militärallianz, die Amerikaner da eingegangen haben. Indonesien und Philippinen und Singapur sind halt so Wackelkandidaten, die sich halt noch nicht hundertprozentig auf die Amerikaner und die japanische Seite geschlagen haben. Und die Chinesen wollen halt da quasi so einen Ausgleich schaffen. Auch mit Wirtschaftshilfen wird da sehr viel gemacht und anderen Zugeständnissen. Ja, und ja. Das sind so die Themen, die dort quasi die größte Aufmerksamkeit erregt haben. Und natürlich hat auch der Selenskyj, der ukrainische Präsident, wer kennt ihn nicht, auch eine Rede gehalten und meinte, wie es per Videoschalte warnt darauf hin, dass die Invasion in der Ukraine die regelbasierte Ordnung bedrohe und die ganze Welt der Gefahr vor Hungersnöten und Nahrungsmittelkrisen aussetze und ein Konflikt zwischen China und Taiwan hätte ähnliche Konsequenzen. So, also der gießt da auch noch ein bisschen Öl ins Feuer. Und ja, das einfach nur als kurzes Update. China versucht, ein Gegenmilitärbündnis zu schmieden gegen das amerikanische Militärbündnis. Der Name ist mir gerade entfallen. Aber ja, ich kann mich ja auch erinnern, dass du vor ein paar Wochen noch so eine Meldung hattest über Taiwan, dass die sich aufrüsten. Ja, das ist natürlich. Ja. Und in Taiwan hat es ja gerade die letzten Jahre einige Sachen gegeben, die vorher einfach nicht stattgefunden haben. Das ist halt, was ja nicht unüblich ist, dass die Amerikaner beispielsweise irgendwelche Militärberater in Länder schicken, die dann Leute dort trainieren, die Militärs trainieren. Das hat in Taiwan lange Zeit überhaupt nicht stattgefunden, weil die Chinesen einfach gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Darüber haben sich die Amerikaner jetzt seit einiger Zeit halt drüber hinweggesetzt. Mhm. Ja, und wie gesagt, seit ein paar Jahren ist halt auch eine taiwanesische Regierung, die jetzt nicht auf Konfrontationskurs mit China geht, aber halt doch schon mehr auf die Unabhängigkeit pocht und halt auch die militärische Ausrüstung vorantreibt. Genauso wie es Japan ja auch tut. Japan hat sich ja auch von seiner reinen Verteidigungsmilitärdoktrin losgesagt und baut jetzt ihr Militär, was ja de facto unter dem Begriff Küstenwache läuft. Die haben ja so gesehen kein eigenes Militär. Mhm. Natürlich haben die ein eigenes Militär, es ist nur offiziell die Küstenwache. das wird halt auch massiv ausgebaut. Ja, also generell bereiten sich da alle auf einen Konflikt vor, der in den nächsten Jahren da irgendwie stattfinden soll, in welchem Rahmen auch immer. Ja, dann gibt es eine Entscheidungsschlacht im chinesischen Meer oder wie man es nennen will, im Südpazifik. Und ja, hoffentlich wird die genauso episch wie die Entscheidungsschlacht auf Sylt. Anti-Deutsche versus Anti-Imps. War der von dir oder vom Mars? Die Anti-Deutsche Anti-Imps. Von Mars war der. Ich habe den nicht gelesen. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich Hengame. Hengame muss natürlich immer sein. Ich weiß nicht, jemand hat angemerkt, dass die Banker heutzutage mit der Fahrkarte kommen, ist schon komisch. Und es gab ja schon mal so eine Geschichte, hat mir einer erzählt. Er wäre dabei gewesen als Punker damals, 1995, beim 28,30 Mark Ticket oder so. Wochenendticket hatten sie damals gemacht. Wo man mit 5 Leuten, glaube ich, auf einer Karte fahren konnte. Und da sind sie dann ja, schon in Sylt. Ganz lange. Also bin ich auch früher mitgefahren, auch als ja. Nicht-Punker. Jedenfalls sind die da mit den Punks auf Sylt auch aufgelaufen, wohl am Wochenende. Am Wochenende war es, glaube ich, hauptsächlich. Wie auch immer. Und er meinte, da hätten die Leute richtig in Schicks gehabt oder so. Ja, ich glaube, das war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders. Ne? Was sagt Hengame dazu? Ja, Hengame wurde getriggert von einem Foto. Es war ein Foto, das an irgendeinem Provinzbahnhof gemacht wurde. Beschriftet mit den folgenden Zeilen. Antideutsche versus Anti-Imps. Entscheidungsschlacht. Ein Datum, eine Uhrzeit und als Ort. Sylt. Zusätzlich der Hinweis, keine Waffen, keine Argumente. Wahrscheinlich beginnen die Provokationen bereits in der Regionalbahn, wo sich die beiden Teams alkoholisiert bei ihrer Anfahrt begegnen. Die Antideutschen in ihren schwarzen Fred Perry Polohemden, ihren ill-fitting Jeans und New Balance Sneakern. Manche werden das Essex Update gemacht haben. Die Anti-ImperialistInnen in T-Shirts mit Politaufdruck, Kufia um den Hals, ebenfalls schlecht sitzenden Hosen und Turnschuhen. Uneinheitlich. Sie werden sich gegenseitig Hässlichkeit vorwerfen. Beide Lager werden im Recht sein. In jedem zweiten Abteil sitzen ein paar Queers mit glänzenden Sportshorts, Tanktops, Tennissocken, Plateausandalen und exzentrischem Make-up, die von den Anti-Imps als Scheiß-Touris und von den Antideutschen als Dschihadismus-Apologetinnen bezeichnet werden. Die Pinkwashing-Vorwürfe fallen gegenüber beiden Teams. Würde dieser Kampf queer ausgetragen werden, hätten wir einen stundenlangen Voging-Ball voller geiler Tanzanlagen, heftigen Outfits und cheeky Konzepten vor uns. Aber die meisten sind eh cis-hetero. Cheeky. Genau. Um sicher zu gehen, dass die Antideutschen aus Angst vor stiernackigen Kanaken auf die Fresse zu kriegen nicht in letzter Sekunde kneifen, wird vorab eine Fight Club Area mit verschiedenen Disziplinen angekündigt. Die Stationen teilen sich auf in Backgammon, Armdrücken, Wrestling und Quicken Dirty Schlägerei. Oh yeah. Beide Mannschaften bringen ihre massivsten KnochenbrecherInnen mit. Während sie sich auf der Insel gegenseitig bekämpfen, sichern die reichen Residents ihr Eigentum, reisen mit Privatjets ab und rufen die Polizei, die ohnehin schon ready war. Die Übernahme Sylts zur roten Zone scheitert, wie die meisten linken Bestrebungen, mal wieder am Israel-Palästinenser-Konflikt. Es gibt zig Verhaftungen und auf der Rückseite Zoff auf Twitter. Gewonnen hat der Staat. Ja. Ich sag mal, es gab schon schlechtere Artikel von der Hengame. Kopfkino auf jeden Fall. Aber nee. Nee. Ja, ist nicht an ihre Zielgruppe teilweise zu erkennen. Aber gut, ich meine. Sie ist für die Suchwörter da, die man sonst nirgendwo finden darf. Genau. Die Sehnsucht danach, den Szenebeef der deutschen und österreichischen linken Schlägerei zu beenden, ergibt nach jahrzehntelangem Scheitern einer Annäherung durch Dialog oder Argumente Sinn. Hä? So mackrig dieser Aufruf klingt, birgt er einen Hauch von Zärtlichkeit, den sich keiner der beiden Lager jemals eingestehen würde. Du kannst nie Maus aufs Maul geben, ohne die Person anzufassen. Das steht hier, ja. Eine Rauferei kann ein homoerotischer Playfight sein. Eine innige Umarmung, die intensivste Dimension von Reibung, die existiert. Und der Artikel endet mit dem tiefschürfenden Satz: Was, wenn es einen heißen Schwitzkasten braucht, um die Verachtung ins Gegenteil kippen zu lassen? Ja, Hengame, was wolltest du uns damit sagen? Homoerotische Fantasien, während sich die Linken gegenseitig auf die Fresse hauen, oder wie? Okay. Allmanns halt, ne? Oder wie? Ja, das war der Hengame der Woche, der muss ja sein. Ne? Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was uns Hengame damit sagen will. Ja, kommen wir schon mal zur Republika. Läuft ja gerade. Ne? Läuft auch bei denen. Ist, glaube ich, vorbei, ne? War noch 3 Tage oder so. Ist es schon vorbei? Ja, stimmt. 8. bis 10. Alles klar. Ja, da müssen wir leider auch noch uns ein paar Streams wahrscheinlich bald angucken. Aber hey, wir sind ja, wir bringen hier eine Dienstleistung. Ja, ich habe schon ein paar gesehen. Ich habe die Dummheit schon gesehen, als sie noch frisch war und noch gezappelt hat und nach Luft geschnappt hat. Aber bis wir uns die Dummheit dann anschauen, ist sie schon ausgestopft. Ja, hier haben wir tatsächlich einen Republika-kritischen Beitrag. Zunächst wird der Ursprungsgedanke der Republika so ein bisschen nostalgisch wiedergekäut. Es geht die Angst um vor Datenkraken und Ausspähsoftware. Die Angst ist berechtigt. Ausgespäht wird und Konzerne wie Google, Facebook und Co. nutzen ihre Datenmonopole vor allem zur Entwicklung von Projekten, die ihre Profite erhöhen und die sie dann auch an den Finanzämtern der Länder, in denen sie aktiv sind, vorbeischleusen. Ein digitaler Ausbeutungsprozess par excellence also. So beschrieb Tom Mustrow damals die Grundstimmung auf der ersten Republika im Jahr 2007. Wie gesagt, da, die Republika hatte ja mal Ursprünge, wo man, ja, ne, kam halt aus diesem linken, antiautoritären, aber halt auch nicht staatsgläubigen, sondern staatskritischen Milieu. Ne, damals dominierte eine differenzierte Debatte über den Umgang mit Internetkonzernen, den Zugang zu ihnen und die Besitzverhältnisse an ihnen. Ja, aber jetzt, 2020, zwei Jahre nach Corona-Pause, der Wind weht heute anders. Natürlich überlagert dort der Ukraine-Konflikt alle anderen Themen. Doch nicht die Suche nach einem schnellen Ende des Krieges, sondern der ersehnte Sieg der Ukraine dominiert die Debatte. Ja, die Republika ist mittlerweile tatsächlich eine Konferenz der Bundesrepublik. Das zeigt auch ein Blick auf die Liste der Standbetreiber, die hier ihre eigenen Inhalte anbietet. Das Bundesinnenministerium, früher der Feind aller AktivistInnen, darf sich dort mit einem bunten Programm präsentieren. Kontroverse Themen wie den Einsatz von Spionagesoftware durch Bundesbehörden klammert man dort lieber aus. Nicht über das von deutschen Nachrichtendiensten und dem Bundeskriminalamt verwendete Ausspähprogramm Pegasus wird auf der Republika geredet. Vielmehr mehr wird das Bundesinnenministerium auf der Konferenz Fachpersonal anwerben. Mhm. Aber auch Softwarekonzerne wie SAP haben die Republika längst als Werbemöglichkeit entdeckt. Ja, ja, ja. Und ja, also das ist ja im Grunde genommen, ne? Und natürlich, hier geht er jetzt nicht auf die ganze woke Mafia ein. Ne? Sponsert bei Mercedes oder so. Die Glückungskurse verkaufen will. Mhm. Ne? Wo wir vorhin ja auch schon das Thema hatten. Die Leute müssen sensibilisiert werden, am besten mit teuren Kursen. Ne? Am besten gefördert von staatlichen Geldern auch noch. Ne? Da gab es ja jetzt auch ein von dieser Penn, von dieser Autoren- Schriftstellerverbandsangelegenheit, die ja sich auch immer politisch positioniert hat. Da gab es ja quasi einen Fork, sag ich mal. Da gibt es ja das Penn-Zentrum und Penn-Berlin. Und die haben sich im Endeffekt darüber zerstritten, wie sieht es denn jetzt aus? Frieden oder kein Frieden? NATO-freundlich, nicht NATO-freundlich? Staatsferne oder den Staat umarmen? Ja, da gibt es halt eine Abspaltung von Leuten, die tatsächlich noch so ein bisschen kritisch sind. Doch es steht zu befürchten, dass es sich dabei eher um linke Feigenblätter handelt. Schließlich könnten Gründungsmitglieder wie der Grüne Daniel Cohn-Bendit, Konservative wie Jan Fleischhauer und Dennis Yüksel sich auf das Motto Frieden schaffen mit NATO-Waffen einigen, so divers sie auch sonst sind. Mhm. Die Forderung einer Flugverbotszone ist dagegen ein klarer Rückschritt, weil sie die Gefahr einer Ausweitung des Krieges erhöht und keinen Ausweg aus nationalistischer Logik bietet. Dann gibt es einen kleinen Seitenhieb auf Umberto Eco, der 14 Merkmale des Urfaschismus aufgezählt hat und eins dieser Merkmale. Ach, die Scheiße schon wieder, ja. Okay. Ja, ja. Aber die sind halt ihren eigenen Prinzipien nicht treu. Als eins dieser Merkmale benennt Eco die Verurteilung des Pazifismus als Kollaboration mit dem Feind. Genau diese Diffamierung von Kriegsgegnern können wir aktuell aber auf beiden Seiten beobachten. Wäre es nicht eine lohnende Aufgabe für eine moderne Friedensbewegung, genau diese Stimmen gegen alle Kriege weltweit zu bündeln? Das wäre eine Frage, über die es sich auf der Republika zu streiten lohnen würde. Ja, eher bedächtige Sozialdemokraten werden vom Milieu der Grünen an Kriegsbegeisterung rechts überholt. Ja, hinter ihnen steht die Innovationsoffensive des digitalen Kapitals der Großkonzerne auf der weltweiten Suche nach neuen Profitmöglichkeiten. Eine NATO-freundliche Zivilgesellschaft könnte hier ganz divers und gendergerecht mit dafür sorgen, dass in der öffentlichen Meinung die pazifistischen und antimilitaristischen Stimmen überhöht werden. Ne? Hauptsache gendergerecht und alle anderen Prinzipien einfach über Bord werfen. fand ich ganz interessant, weil sie halt so ein paar Grundprobleme der Republika halt benannt hat. Die fehlende Staatsferne, die Vereinnahmung durch Konzerne und andere staatliche Institutionen als Werbeplattform und natürlich halt, ja, was ich halt gerade gesagt habe, ne, die Kulturmarxisten, die halt ihre Kurse verkaufen wollen, damit alle gendergerecht ihr Leben leben. Ja. Ist ja leider beim Chaos Computer Kongress mittlerweile auch nicht sehr viel anders. Waren früher mal gute Sachen. Tja. Das war auch von Mars. Ja, gut, zwei Tage Republika, zwei rote Kacheln, kommt nicht überraschend, zeigt aber, warum es so wichtig war, immer wieder auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Ja, es gibt ja keine Maskenpflicht auf der Republika, weil, ja, ne, also Regeln nicht für uns, nur für andere. Ja. Na, wieso ist er überall aufgehoben oder nicht? Bitte? Aus seiner U-Bahn ist er überall aufgehoben oder nicht? Ja, ja, aber es wird da halt kritisiert, ach so, dass sie, also, normalerweise tönen die ja, dass es so nötig wäre und dass man besonders vorsichtig sein will. Und es würde ja keiner die daran hindern, per Hausrecht diese ganze Maskenpflicht durchzusetzen. Ja, das weiß ich nicht genau. Vielleicht ist das doch nicht so einfach. Also, ja. Doch, also ich habe es war wohl halt eine Diskussion, die sich dann halt auch, also wie ich das hier rausgelesen habe, am Anfang war alles frei. Dann hieß es, okay, wir müssen doch vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Und hier ab Mittwochnachmittag wurde immer wieder von Republika-Team an das Massentragen in den Innenräumen erinnert. Und dann haben das tatsächlich auch alle getan. Es ging, auch ohne Zwang. Aber es musste immer wieder erinnert werden. Und natürlich einen Tag zu spät. Ja, super. Tja, ja. Ja, ich meine, sollen sie machen, was sie wollen, aber ne, die verlangen es ja auch von allen anderen immer. Ne, Papa Schlumpf. Kann man es jetzt nicht online sehen dieses Jahr? Die Republika? Oder doch, nee? Doch, sei es online. Also nicht alles, aber es gab halt auch einen Präsenzkongress. Die müssen ja irgendwie Ticketpreise verkaufen. Hatten wir die Ticketpreise sogar? Achso, ich dachte, du meinst, ob die Sachen übertragen wurden. Ja, meinte ich auch. Ja, die wurden übertragen, aber ja, da waren Leute anwesend gucken, dieses Mal. Ja. Ja. Ja. Das ist ja aber nur online, ja. Okay. Wow, hier haben wir ein richtig investigatives, schon wieder ist meine Notiz weg, egal. Hier haben wir ein richtig schönes investigatives Stück. Da hat sich ein anonymer Reporter, ein männlicher Reporter, so, hat sich quasi auf die Polizeimesse geschlissen, ne? Geschlichen. Die Reportage wurden anonym veröffentlicht, um den Autor zu schützen. Weil es ist eine nicht öffentliche Messe, da dürfen im Endeffekt nur Fachbesucher hin. Hier gibt es halt im Endeffekt einen Bericht von diesem Reporter, der halt ganz irritiert war, was da für eine toxische Atmosphäre herrscht. Ja, wie die Leute lapidar halt über Wehrtechnik und Sicherheitstechnik gesprochen haben. Ja, jetzt gucke ich gerade mal, muss jetzt aus dem Kopf gucken, wo interessante Themen waren. Ja, so, die Qualität der Messe ist ein One-Stop-Shop für alle Sachgebiete. Das bedeutet, dass alle bürokratischen Schritte, die zum Abschluss einer Zusammenarbeit zwischen Behörden und Industrie notwendig sind, fort eingeleitet, wenn nicht gar vollzogen werden können. Und das, wie die Messebetreiberin besonders hervorheben, in einem vertraulichen Rahmen. Also ich bin über den Artikel so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist die Militarisierung der Polizei eine Sache, die ich vorhin schon kritisiert habe, die ich leider auch weiterhin kommen sehe. Und auf solchen Messen und so wie diese Messen auch abgeschottet werden, ist da halt im Endeffekt dem Klüngel Tür und Tor geöffnet. Ja, das halt, ja, aber manche Dinge sind ja schon, sind ja politisch auch schon durch, beispielsweise, dass immer mehr Polizisten mit Tasern bewaffnet werden dürfen, so. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist ein leidiges Thema. Aber die Art und Weise, wie das Thema einfach durchgewinkt wurde, dass halt keine richtige Diskussion darüber stattgefunden hat, die hätte stattfinden sollen, ist halt sehr bedenklich. Ja? Der Reporter sagt hier, vor Ort sind die Leute sehr, sehr abgebrüht, was das Thema angeht, und sagen das immer aus der Perspektive rauf, so, ja, ich muss ja im Rahmen meiner Berufstätigkeit Gewalt anwenden. Bei bestimmten Personen reichen einfach die üblichen Mittel wie Pfefferspray und Schlagstöcke nicht mehr aus. Und dann wäre das letzte Mittel, was ich hätte, die Dienstwaffe. Und dann ist es doch besser, ich benutze den Taser, als dass ich die Leute anschießen muss. Was die Dame, was den Herrn halt sehr schockiert hat, dass man sowas überhaupt denken könnte. Ja. Ja, ich habe schon von Leuten gehört, die bei der Polizeischule aufgehört haben, weil ihnen das so viel wir gegen die war oder so. Also, dass die da auch ziemlich Zusammenhalt predigen würden und so weiter. Das war nur eine unbestätigte Einzelgeschichte. Anekdotische Evidenz. Ja, also wie gesagt, dass da halt die Militärtechnik vorgestellt wird, für die Polizeien quasi schmackhaft gemacht wird, könnte mehr in der Öffentlichkeit stattfinden. Allerdings ist die Person auch im Endeffekt nur dahin gegangen, um sich aufregen zu können. Als wir eintreffen, halten sich ausschließlich Männer im Tagungsraum auf. Kurz darauf erscheint die Mitarbeiterin einer Polizeibehörde, die sich prompt sexistischen Sprüchen zweier männlicher Referenten ausgesetzt sieht. Und diese sexistischen Sprüche? Oh, Sie sind ja eine Frau, sagt der eine, um danach klarzustellen, dass sie dennoch herzlich willkommen sei, da man ja mittlerweile genderneutral sei. Der andere begibt sich zur Tür und ermahnt zwei verspätete Teilnehmer der Fachtagung, sich doch zu beeilen. Man brauche Verstärkungen, da auf einmal eine Frau im Raum anwesend sei. Die anwesenden Männer quittierten die zur Schau gestellte toxische Männlichkeit mit einem anerkennenden Lachen. Ja, der ältere Herr. Diese Monster, das ist die schlimmste Geschichte, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist halt der Punkt, wo der Artikel auch kippt, weil diese ganzen Sachen mit Polizeigewalt und sowas sind ja Themen, über die kann man sprechen. Und wie viel Geld wird da korrupt irgendwie von links nach rechts verschoben, ist das alles notwendig. Aber hier, ne, der ältere Herr, der die Fachtagung moderiert, lässt sich zur Begrüßung der anwesenden Damen und Herren auch noch zu einem Witz der anwesenden Dame und Herren auch noch zu einem Witz über die genderneutrale Sprache, Stichwort Teilnehmende, hinreißen. Ein Verhalten, das mittlerweile in vielen gesellschaftlichen Kreisen durch betretenes Schweigen sanktioniert wird, erhält in Sicherheitskreisen noch bis heute Anerkennung in Form von Lachern. Da können wir uns ja mit den Sicherheitskreisen hier gerade solidarisieren, glaube ich. Volles Brett. Tschüss wie ja. Sicherheitskreis. Genau, wir bilden einen Sicherheitskreis und dann tanzen wir unseren Namen. Ja, und dann noch ein bisschen so, ja, in so einem Schützenpanzer sind die durch die Gegend gefahren. Und dann beiden geraten ins Fachsimpeln über die Bewaffnung, die auf dem Rheinmetallkoloss eingesetzt werden kann. Im lauten Ton der Überzeugung lässt uns unser Scharfschützenfahrer wissen, die HK-417 reicht vollkommen aus. Damit kannst du auch noch problemlos auf 900 Meter jemanden umballern. Mit einem mulmigen Gefühl steigen wir aus dem Survivor Air aus. Die allgegenwärtige Begeisterung bei den MesseteilnehmerInnen für immer neuere und bessere Waffen erschließt sich uns logisch nicht. Dient die gezeigte Technik der Polizei dazu, die Bevölkerung zu schützen? Oder geht es den AkteurInnen auf dieser Messe eigentlich darum, die Polizei vor der Bevölkerung zu schützen? Das war der letzte Satz des Artikels. Ja, ja, ja. Also, interessant, dass da überhaupt berichtet wurde, aber dann wirklich so oberflächlich. Ja. Und du weißt mal, warum die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Ne? Noch so ein Seitenhaken über den Sachsensumpf und irgendwelche Spezialeinheiten, die sich irgendwelche Nazi-Bilder geschickt hätten und da, bla, und ja. Ne? Und der Witz mit der Dame. Also, schon sehr seltsam. Die toxische Maskulinität ist meiner Meinung nach nicht so wichtig, als dass die Militarisierung der Polizei voranschreitet, aber für die ist das halt auf gleichem Niveau. Naja, wir sind verloren. Ja, das ist das Ahmed Mansur. Ich war gemutet. Okay. Oh, okay. Ja, hier haben wir nochmal wieder die Männlichkeit. Nochmal wieder Andreas Kemper von eben schon mal. Der ist ja auch ein ganz besonderer Experte für Geschlechterthemen. Tausend Sasser. Und sagt, das Problem heißt Männlichkeit. Und Ahmed Mansur sagt, nein, das Problem heißt Erziehungsmethoden, patriarchale Strukturen, bestimmte Männlichkeitskonzepte, Traditionen, kulturelle Erwartungen an Männer, bestimmte Jugendkulturen, Minderwertigkeitskomplex und Persönlichkeitsstörung. Und dann geht hier eine Diskussion darüber los, Mann oder Männlichkeit, wo ist der Unterschied? In einer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft kann es keine konstruktive Männlichkeit geben, sondern bestenfalls eine entschärfte. Daher ist Männlichkeit in dieser Gesellschaft ein Problem. Sie muss entschärft werden. Entschärfe die Männlichkeit. How do you do? Ja, ja, ich meine, wie macht man das? Entschärfe, ne? Die Männlichkeit. Alter Schwede. Ja, keine Ahnung. Ich meine, der Ralf Bönte, der redet ja davon, dass, dass die Jüngeren auch so grenzenlos sind, weil eben die Väter fehlen, die ihnen die Grenzen zeigen oder so. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt dasselbe, was der Camper meint. Mit Sicherheit. Ja. Was er meint, ist, die Leute brauchen, ich meine, patriarchal-kapitalistisch, die Leute brauchen Feminismus, Druck. Kommunismus. Genau. Und Gegendruck. Feministische, kommunistische Philosophenkönige, die endlich das entscheiden, was wir entscheiden müssen, damit wir alle überleben können. Ah, oh, Metaverse, another cesspool of toxic content. Oh nein. Ja. Ja. Das ist im Endeffekt die das Paper, würde ich jetzt nicht nennen, eine Zusammenstellung, ein Konvolut von einer NGO, die im Endeffekt untersucht hat, wie sieht das denn aus bei Online-VR-Chaträumen mit der persönlichen Sicherheit von teilnehmenden Ninnen, hauptsächlich Frauen. Und es geht auch um so Sachen wie Datenschutz und wie sind die Geschäftsmodelle aufgebaut, so, ja. Aber es gibt natürlich auch Hass und Hetze im virtuellen Netze und Sexual Violence and Sexual Harassment. Nein, nein, nein. Und es gab hier wirklich Fälle, da sind Frauen oder als sich selbst als Frauen sehende Personen sind quasi ja, in diese digitale Welt eingestiegen. Und ein Beispiel: Nina Jane Patel reported being virtually gang raped within 60 seconds of logging onto the platform. Also, man wird da direkt vergewaltigt, wenn man da hochgeht. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie funktioniert das mit VR-Headsets, kann ich euch erklären. Ja, da gibt es ja so Force-Feedback-Systeme. Ja, du hast den Controller in der Hand und wenn dich ein anderer Avatar berührt, dann vibrieren die ja. Aua! Ein Schelm, wer jetzt was Böses denkt. Nein, sie hatte sie in den Händen. Denkt mal nichts Falsches. Ja, und ja, da gibt es halt sehr viele Meldungen. Das kannst du auch nicht steuern damit, oder? Ja, hier. Eine andere betroffene Meldung. Her Avatar had been groped by a stranger. Oh nein. Was approached by another player who then simulated groping and ejaculating onto her avatar. Nein! Und dann another player groped her avatar's chest. Digitale Vergewaltigung, ich sag's jetzt. Natürlich auch so Sachen, die natürlich nicht zu tolerieren sind, aber natürlich nicht so schlimm sind wie die digitale Vergewaltigung. The lewd sexist remarks while playing. Another player claimed to have recorded her voice in order to jerk off on it. Ne, also einfach mal Mikro ausmachen vielleicht. Ja, also das waren jetzt nur ein paar Sachen. Ja, die Liste ist noch ein bisschen länger, aber das sind halt so die schlimmsten Beispiele. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Wird halt eher Meta-Perverse, oder wie? Meta-Perverse, genau. So waren die. Oh, meine. Ja, wer hätte das gedacht? Irgendwas im Internet, was für Trollkram und Zeug benutzt wird. Ja. Alles Überraschung, Überraschung. Wäre ich nie drauf. Ja, und natürlich gibt es da viele Aktivisten, die jetzt trommeln. Ja, oh. Also diese Metaverse-Studie hier ist halt, natürlich gibt es auch Hass und Hetze. Ne? Conspiracy Theories, Hate Speech and Graphic Content. Ja, homophobic remarks, homophobic slurs, gun violence, including a shootout at a house party. Natürlich mit virtuellen Waffen. Ja. Virtual drug representation of drugs laid out on a table. And a user stalking the researcher and following her into different worlds. Das ist ja... Hat man ja noch nie gehört. Das ist ja... Das sind ja ganz neue Erfahrungen. Inakzeptabel, oder was? Ja, aber echt? Oder hier, ein 17 Jahre alter User, also ein Minderjähriger, was harassed with homophobic language and witnessed sexual harassment of another female player. Ey, du kleiner Schwuli, hat das mir gesagt, das ist nicht... Der ist minderjährig, hallo? Oh mein Gott. Traumatized. Das ist ganz schön schlimm, ne? Und dann so Content Moderation, Meta's Game of Whack-A-Mole. Ja, also die machen gar nichts. Und wenn man sich irgendwie beschwert, dann sagen die, ja, sorry, aber wir sind noch im Beta-Stadium. Du bist hier eingeladen worden als Beta-Tester. Danke für den Hinweis, wir werden das aufnehmen. Aber es gibt keine Konsequenzen für die anderen Beta-Tester. Ja, Meta ist nur Beta, bitte kommen Sie später. Oder wie? Genau, die Beta-Metas. Also ihr merkt, das ist ein Problem, das kann man nicht ernst genug nehmen. Ja, und die natürlich gibt es auch mehrere Nachrichten-Outlets, die halt da auch rumgefragt haben, ja, wie sieht's denn aus? Was gibt es denn noch für Opfer? It happened so fast, I was kind of disassociated. One part of my brain was like, what the fuck is happening? The other part was like, this isn't a real body. And another part was like, this is important research. Das ist eine Autorin von diesem. Also die hat quasi, also einerseits hat sie sich harassed gefühlt, dann hat sie realisiert, Moment mal, das ist mal, ist ja gar nicht mein echter Körper, ist ja nur digital, und hat sich gefreut. Juhu, das ist gut für meine Recherche. Ne? Ja, genau. Sich, Funk haben wir es wahrscheinlich auch gewünscht. Aber es kam leider keiner, der angebissen hat. Ja, und confronted with a horrific attack that took place in the metaverse, a Meta spokesperson noted that the researcher had turned off the personal boundary feature. The feature was launched in February as a safety tool that is turned on by default and prevents non-friends from coming within 4 feet of your avatar. Also die hat das Sicherheitstool absichtlich ausgeschaltet, sonst hätte sie gar nicht digital vergewaltigt werden können. Ne? So viel dazu. We don't recommend turning off the safety feature with people you don't know. Okay. Dann gibt es auch ein Safety Feature, das sich keiner anfassen kann, virtuell oder was? Genau, ja. Also weil halt, wenn du andere in so einen anderen Charakter reinlaufst, also das ist halt dieses haptische Feedback über die Controller und ne, aber man ist es standardmäßig ausgeschaltet. Keine weiteren Fragen. Aber wirklich, ey. So ultra Banane. Ja, deswegen sage ich ja. Gut. Und natürlich gibt es direkt Forderungen. Regulators must address the predatory anti-competitive practices of Mark Zuckerberg. Ja, Mark Zuckerberg ist schuld. Ich meine, The Zuck will ich jetzt nicht unbedingt verteidigen, aber ja, sorry, wenn er das Safety-Feature dir anbietet und du schaltest es aktiv aus, dann weiß ich auch nicht. Ja, ne, dann geht's eine Option. Okay, das kann ich verstehen. Aber dann kommt direkt hier die Forderung, ja, in Europa gibt es auch jetzt den Digital Services Act. The United States government must use this landmark legislation as a blueprint for how to regulate big tech companies in their own jurisdictions. Ja. Und ja, also das übliche Rumgeschrei, aber ich finde es einfach nur lustig, jetzt auch in VR. Ne, die kann man übertreiben. In 60 seconds, I was gang raped. Mhm. Alles klar, komm mal runter, Mädel. Ja. Ja, wenn die jetzt nicht ausschaltbar hätten, dann würden sie sich wahrscheinlich beschweren, dass man sich nicht LGBT-mäßig da irgendwie treffen kann oder irgendwas. Und deswegen ist es auch wieder falsch oder irgend so ein Scheiß. Ja, non-problem und gibt uns mehr staatliche Förderung, so auch so ein bisschen. Aber lustig. Man kann drüber schmunzeln. Ja, also... ich schmunzel auch jetzt schon über meine Einleitung am nächsten. Ja. Sonnenstrand, mehr Blutkrämpfe. Irre. Ja, habe ich, glaube ich, nicht eingereicht auch. Das war von Price, glaube ich. Ja. Urlaubstage für die Menstruation helfen niemanden. Wieder ein Anti-Artikel. Ja, wir haben immer noch Pro-Artikel, aber ich habe tatsächlich einige Anti-Artikel gefunden. Hier beschreibt eine Dame halt so, dass das Konzept generell blödsinnig ist. Ja, das Konzept für das Menstruationsurlaubs ist zu kurz gegriffen. Es kommt alle paar Jahre mal auf. Aktuell ist ein Gesetzesentwurf in Spanien der Aufhänger. Dort soll ein Rechtsanspruch auf freie Tage verankert werden. Ja, schließlich, die Grundidee ist gar nicht schlecht. Schließlich soll hier realen gesundheitlichen Bedürfen begegnet werden. Aber wir wollen das auf keinen Fall so. Alternative Regelungen wären leichter zu schaffen und würden allen helfen. Das Problem ist eher, dass ein bald 140 Jahre altes Krankensystem, in Deutschland sind wir stolz darauf, dass Otto von Bismarck die Krankenversicherung einführte, aber die Basis bilden immer noch die gleichen Grundlagen. Menschen arbeiten ausnahmslos an Betriebsstätten, sie sind entweder arbeitsfähig oder nicht. Sie müssen vom ersten Tag an überwacht werden, man kann ihnen nicht vertrauen. Bestenfalls haben Arbeitnehmende noch 3 Tage Zeit, bis das Attest vorliegen muss, ausgestellt sein muss es aber am ersten Krankheitstag. So, für Frauen mit Menstruationsbeschwerden bedeutet das, sie bekommen bereits Krankentage, müssen also keinen Urlaub nehmen und der Firma auch keinen Grund für ihr Fehlen mitteilen. So, also damit ist erstmal der Menstruationsurlaub sowieso vom Tisch. Aber jetzt kommen wir zu der Sache, warum nicht so argumentieren. Allerdings müssen sie jeden Monat einen Attest vorlegen und auf die Dauer ist eine Kündigung wegen häufender Krankheit wenigstens theoretisch möglich. In der realen Welt natürlich nicht, ja, aber diese Form von Diskriminierung am Arbeitsplatz geschieht, da müssen wir uns nichts vormachen, durch Männer und Frauen, ja, dass Leute einfach gesagt werden, hier, die ist dauernd krank, die nimmt sich Urlaub, deswegen, die sollen mal die Zähne zusammenbeißen und weitermachen, so. Wenn es einen Menstruationsurlaub geben würde, wäre da aufgrund von diesem sozialen Druck die klügste Lösung für die Karriere, ist es dann, den Menstruationsurlaub bewusst nicht zu nehmen. So, und es geht im Endeffekt darum, ja, ich meine, wenn man nicht arbeitsfähig ist, dann soll man nicht zum Arbeitsplatz gehen. Ne? Sei aus welchen Gründen auch immer. Ja, und wenn man starke Periodenkrämpfe hat, was auch immer, dann ist man ja so gesehen auch nicht wirklich sehr arbeitsfähig. Da gibt es ja auch Abstufung. So, natürlich gibt es Leute, die das ausnutzen. Ja, und die Dame appelliert hier allerdings an den kompletten gesunden Menschenverstand. So, sie sagt, aus der Science of Trust Forschung, der sich der Neuroökonom Paul Sack widmet, wissen wir schon seit 4 Jahren, dass die Annahme, dass man nicht auf Eigenverantwortung setzen kann, Unsinn ist. Bei einem auf Eigenverantwortung basierenden System nutzen nicht alle Leute es nur für ihren eigenen Vorteil aus. Menschen, denen Vertrauen entgegengebracht wird, reagieren mit Vertrauenswürdigkeit. Ein bisschen blauäugig so, aber es ist auf jeden Fall ein sehr viel besserer Ansatz, als extra Menstruationsurlaub zu fordern, nur für einen Teil der Bevölkerung. Die Dame appelliert halt eher daran, eine generelle Systemreform zu machen, dass man den Menschen mehr Vertrauen entgegenbringt, dass sie sich nicht dieser Bürokratie aussetzen müssen, immer zum Arzt gehen zu müssen. Ja, es gibt chronische und rezidivierende Krankheiten, die Menschen belasten. Krankheiten, die unangenehm genug sind, um nicht zur Arbeit zu gehen und auch sicher nicht in einer Arztpraxis. Denken wir an Migräne, Kita-Erkältung bei Kindern, chronische Krankheiten des Verdauungstrakts. Kein vernunftbegabter Mensch würde wegen A, Kinkerlitzchen oder B, wiederkehrender Krankheiten jedes Mal in die Praxis gehen. Selbst bei schweren oder schlimmen Krankheiten ist dies nicht immer nötig, denn Patientinnen und Patienten lernen sich selbst ziemlich gut kennen. Aber von Arbeitnehmenden verlangen wir diesen Gang immer wieder und wieder. Brauchen sie außerdem einen Attest sonst noch was? Nein. Ja, ach. Also es ist eher ein Appell, das Gesundheitssystem ein bisschen zu reformieren, dass halt man für solche Krankheiten nicht die ganze Zeit diesen bürokratischen Aufwand hat. Und das würde ja für ein bisschen Vertrauen sozusagen, ne? Entlasten, sage ich jetzt mal. Ja, also ich bin jetzt nicht hundertprozentig hinter dieser Idee hinterher, weil ich denke schon, dass es mehr Leute zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen, weil es ja jetzt auch schon der Fall ist, dass die Leute das tun. Aber es hat halt immer diesen ganzen bürokratischen Aufwand und den ganzen Kostenschwanz, der da dranhängt, hinter sich. Und deswegen könnte man das System vielleicht ein bisschen lockern und auf gar keinen Fall einen Urlaub nur für eine Bevölkerungsgruppe fordern. Das ist einfach, ja, es führt einfach, ne, wie es halt ja auch im Artikel steht, es gibt halt auch andere Krankheiten, die nicht nur Frauen betreffen, die einen auch nicht arbeitsfähig machen kann. Während der man sich auch nicht diesen ganzen bürokratischen Scheiß gibt und wo man dann die Zähne zusammenbeißt und vielleicht nur ja, sich zur Arbeit schleppt, dann nicht ordentlich arbeitet, vielleicht noch irgendwie schlecht arbeitet, nacharbeiten muss. Ja, also ich kenne das Phänomen halt auch, Leute, die mal besser zu Hause gewesen wären, weil sie halt einfach nicht arbeitsfähig sind, aber ja, dann müssen sie halt zum Arzt gehen und die ganzen Sachen machen. Was dann halt auch wieder, weißt du, wenn sie eh raus müssen, wenn sie zum Arzt müssen, dann können sie auch gleich zur Arbeit gehen. So sehen die meisten Leute das ja. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem persönlichen Umfeld kennt, aber So habe ich das wahrgenommen. So, ein weiterer Anti-Artikel aus dem Westfernsehen. Tap zu, tap auf. Ah, das Klavier der Sexist. Der Mann als das vermeintlich frauenfeindlichste Maß aller Dinge. Ja, hier wird anhand von Klaviaturen, Klaviertastaturen das ganze Fass aufgemacht, dass Sachen nur für Männer gemacht werden und dass es generell nicht so ist, sagt die Frau Claudia Wirz in der NZZ. Ja, erstens sind nicht alle Männer gleich und zweitens ist es nicht verboten, explizit frauenfreundliche Alternativen zu finden. Dumm nur, wenn es dafür keine Nachfrage gibt. Manchmal erscheint der Sexismus in unerwarteter Gestalt, zum Beispiel in Form eines Klaviers. Das ist bemerkenswert, weil sich in den letzten 200-300 Jahren Hunderttausende von mehr oder weniger begabten Amateurinnen freiwillig an diesem Instrument versucht haben. Etliche von ihnen wurden Profis, brachten es zu Weltruhm und überstrahlten mit ihrer Brillanz manchen Mann. Es brauchte die Wokeness des 21. Jahrhunderts und ein Buch der Feministin Caroline Criado Press, um der Öffentlichkeit klarzumachen, dass das Klavier ein frauenfeindliches Gerät sei. Ja, und wahrscheinlich noch zusätzlich 1000 Journalisten, die das nur irgendwie hören und rufen, ja, Frauenfeindlichkeit, das passt uns genau in den Kram. Das glauben wir sofort, das drucken wir ungesehen, ungeprüft. Nein, nicht ungeprüft. Untermauert diese These mit Studien. Oh. Eine davon soll belegen, dass exakt 87% der Pianistinnen solchermaßen benachteiligt würden. Die anderen 13 anscheinend nicht. Der Geschlechterkrieg tobt auch auf der Klaviatur. Das nennt man Gender Mainstreaming. Und das ist ja genau der Punkt. Deswegen gibt es ja auch Wissenschaftler und Journalisten, die diese Sache halt so gerne begleiten, weil die halt den Kulturkampf halt durchziehen wollen. Ne? Das Klavier steht in diesem Diskurs stellvertretend für zahllose Alltagsgegenstände wie Smartphones, Sitzgurte, Bohrmaschinen oder Hygienemasken. Ne? Sind die Frauen also Opfer eines gigantischen, misogynischen Industriekartells? Das böse, böse systematische Patriarchat. Nein. Die Tastengrößen eines modernen Pianos seien weniger dem Diktat irgendwelcher Männerhände geschuldet, als vielmehr den Notwendigkeiten des komplexen technischen Innenlebens, sagt Rainer Matz, der die Piano-Werkstatt bei Music Hug leitet. Ja, ja. Kommt dazu, dass die Natur unabhängig vom Geschlecht große und kleine Hände hervorbringt und dass auch kleine Hände, ja selbst Kinderhände, dank pianistischen Techniken am Klavier immer wieder Bravouröses leisten. Ne? Kennt ihr ja vielleicht auch so Kinder am Klavier? Das ist auch so ein Phänomen. Die haben kleinere Finger als Frauen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, ja, ja. Nach Auskunft von Branchenkennern ist die Nachfrage nach gegenderten Klavieren bis Anhängen allerdings, gelinde gesagt, überschaubar. Ideologien liefern zwar einfache Weltbilder, aber eben nicht immer gute Geschäftsideen. Jo, einfach nur ein kleiner Einwurf. Also wird doch alles Mögliche für Frauen extra gemacht, oder nicht? So, abgesehen davon, dass sie jetzt alles Mögliche in Rosa halt machen oder so, mit den Rasierklingen und so. Gibt es ja auch die Smartphones, die kleinen extra und so weiter. TTP. Also, für Frauen gibt es Opel Corsa, für Männer gibt es, keine Ahnung, andere Autos. Ne? Und ja, Nissan Micra. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo die EU daher. Ja, Geschlechterquote in Führungsgremien kommen. Kommt oder kommen? Ja, die Quote kommt. Ja. Ja, im Endeffekt haben wir die Situation, dass in der Europäischen Union jahrelang halt schon das, ja, eine Quote für Aufsichtsrate und geschäftsführende Gesellschafter und so weiter in Großkonzernen halt, ja, eine gesetzliche Quote vorgeschrieben werden soll. Und jetzt sieht es so aus, bis 2026 dürfen sich die Mitgliedsländer für eins von zwei Modellen entscheiden. Entweder sollen mindestens 40% der Mitglieder von nicht geschäftsführenden Aufsichtsratmitgliedern Frauen sein, oder ein durchschnittlicher Frauenanteil von 33% für alle Aufsichtsräte, also Aufsichtsräte, geschäftsführend und nicht geschäftsführend und Vorstände. Ja, also 40% von Nicht-Geschäftsführenden oder 33% quer über die Bank alle Vorstandsmitglieder. Ja, diese Sache soll geschlechterneutral durchgezogen werden. Was ich mir nicht so ganz erschließt, also ich habe mir den Gesetzestext, den Kommissionsvorschlag nur teilweise durchgelesen. Ich habe halt so auf die Prozentsätze geguckt und ich habe das nicht so ganz nachvollziehen können. Hier in dem Artikel steht, das Vorhaben ist geschlechtsneutral. Wenn also in einem entsprechenden Gremium mehr Frauen als Männer sitzen, profitierten auch Männer von der Regelung. Dann müsste allerdings in den Sachen stehen, es sollen exakt 40% oder um die 40% sein und nicht ja, mindestens. Ne? Weil es gibt ja den Vorschlag, mindestens 40% von Nicht-Geschäftsführenden oder mindestens 33%. Also das schließt ja nicht aus, dass du 50% hast. Das sind ja mindestens 40%. Das würde dann ja nicht heißen, okay, 10% weniger und wieder mehr Männer rein. Ja, das heißt ja nicht mindestens 40% vom anderen Geschlecht, sondern 40% Frauen oder was? Ja, 40% Frauen, mindestens. Mhm. Das ist halt der Punkt. Ja, schließe ich mir nicht ganz. Beim anderen ist es halt mindestens im Mittel ein durchschnittlicher Anteil von 33%. Okay, ist ein bisschen schwammiger formuliert, aber weil das würde ja auch wieder irgendwie wenig Sinn ergeben, weil dann wäre es ja quasi eine Deckelung der Quote. Das heißt, es dürften nicht mehr als 40% Frauen sein. Das wäre ja dämlich. Deswegen, also wie gesagt, hier im Artikel steht, das Vorhaben ist geschlechtsneutral. Wenn also in einem entsprechenden Gremium mehr Frauen als Männer sitzen, profitieren auch Männer von der Regelung. Könnte ich so nicht unterschreiben, weil kann ich so nicht nachvollziehen. Ja. Und ja, jahrelang wurde das Ganze quasi von der CDU geführten Bundesregierung halt auf europäischer Ebene blockiert, weil halt durchgescheiden wurde, okay, wir lassen das nicht zu, aber jetzt haben wir ja die SPD und da wird es durchgewinkt. Ne, seit 10 Jahren sind sie da schon am Rumschrauben, aber jetzt haben sie es endlich durchgebracht bekommen mit dem schönen Argument, ja, wir haben ja schon auf nationaler Ebene ganz viele Quoten. In Deutschland haben wir ja schon seit 7 Jahren eine Frauenquote für Aufsichtsräte. 30% mindestens. Ja, und was ist alles besser geworden seitdem? Alles. Da sage ich jetzt einfach nichts. Wir sind bei, Moment, da stand, glaube ich, sogar 30, nee, okay, das ist europaweit 30%. Also Deutschland weiß ich jetzt nicht die Zahlen, ich habe hier nur die Zahl für ganz Europa. Ja, und allerdings die europäische Regelung wurde jetzt quasi mit dem Argument durchgedrückt, ja, es können ja nationale Unternehmen, können ja einfach eine europäische Aktiengesellschaft gründen und dann gilt diese Regelung nicht mehr für die. So, also, ja, ne? Ist das so? Frauenquote kommt europaweit und keine Fluchtmöglichkeit mehr, außer man geht nach England natürlich jetzt, ne? Ja. Also die Vergaberichtlinien, die waren ja schon vorher so, dass es nur Aufträge gab von der EU und so weiter, vom Staat, wenn man eine entsprechende Quote erfüllt, halt eine Genderquote und so. Das war immer schwierig für die deutschen Handwerker, aber ja. Ja, es so geht ja jetzt eher halt um, es geht ja um Konzerne mit einer gewissen Mindestgröße. Die, da werden einige Details auch noch festgeklopft, aber was jetzt einfach klar ist, es kommt auf jeden Fall und es gibt dann halt auch nicht mehr den politischen Willen, das vielleicht auch irgendwann mal wieder zurückzunehmen. Vielleicht irgendwann sagen zu lassen, hier, die freien Kräfte des Marktes werden das schon machen und die Leute werden quasi nach ihrer Befähigung in die Pöstchen reingemacht, was ja sowieso jetzt schon nicht ist. Da spielen ja eher Beziehungen eine gute Rolle. Aber ja, jetzt spielt Kompetenz auf einmal gar keine Rolle mehr, weil Hauptsache, was hast du in der Hose, da darfst du rein oder nicht. Wunderbar. Oder vielleicht rennen uns die Gender-Leute ja noch. Ne? Vielleicht kann man ja wirklich bald von Tag zu Tag sagen, heute bin ich Frau, morgen bin ich Mann. Dann betreffen einen diese ganzen Regelungen ja gar nicht mehr. Heute bin ich Frau, morgen bin ich Mann, übermorgen geht mich gar nichts mehr an. ja, das Thema Transsexualität, hier geht es immer noch um den Weltartikel, den wir uns letzte Woche angeschaut haben und die Reaktion darauf. Und dieses hier ist ein sehr guter Artikel von dem Ben Krischke bei Cito Online und das ist wirklich ein sehr gelungener Artikel, wo ich auch gar nicht groß reinlesen möchte jetzt, weil geht natürlich ein bisschen länger und außer zu sagen, dass ich damit übereinstimme, könnte ich jetzt auch nicht viel tun. Er zählt ja also alles Mögliche auf und seine Argumente sind aus meiner Sicht halt wirklich sehr treffend. Dass halt wirklich diese, ja, es ist halt, es gibt halt große Probleme dabei und es ist einseitig aktuell, da eine Gruppe von Leuten will ihre Sachen allgemeingültig halten. Das liest sich auch raus aus diesem Anspruch von unserem Queer-Beauftragten, dass man ja, dass das ja menschenverachtend wäre, wenn man das kritisiert, irgendwelche, dass es Zweigeschlechtlichkeit nur gibt und nicht noch mehr Geschlechter und so. Und Ben schreibt hier halt auch, dass das ja eine Verwirrung in den Begrifflichkeiten ist mit dieser Zweigeschlechtlichkeit, weil man das dann halt vermengt und also biologischen Zweigeschlechtlichkeit zur Fortpflanzung und man vermengt das dann irgendwie mit irgendwelchen soziologischen Konzepten, um dann zu sagen, ja, das ist ja eigentlich hier ein Spektrum oder so der Wahrnehmung oder des Empfindens, Auslebens irgendwie, aber das hat ja mit dem biologischen Geschlecht dann trotzdem nichts zu tun, da sind es dann halt immer noch nur zwei. Und ja, also fand ich sehr gelungen. Hinz und Hicke am Ende hat er auch das mit den, was ich letzte Woche auch schon angesprochen hatte, dass das Problem, warum halt so viele Feministinnen da ja jetzt auch gegen sind, gegen diese Geschichten, dass man jetzt irgendwie sagt, die Männer sind dann halt alle Frauen, ja viele Sachen halt auch in Frage stellt, wofür diese Feministinnen halt irgendwann mal eingetreten sind, ob das jetzt aus guten oder schlechten Gründen war, sei aber dahingestellt. Du kannst aber, ja gerne hinzufügen, das ist bei 90%, genau das, was du gerade sagst, hatte ich mir gehighlightet. Ja, ich war gerade eben schon mal einmal unten in dem ganzen Artikel, ja. Aber das könnt ihr euch halt auch nochmal durchlesen. Dann in Ruhe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und als gute Argumentensammlung lohnt sich das auf jeden Fall auch. Und dieses Jahr war auch durchaus positiv. Sehr gut zusammen, was ihr auch letzte Woche besprochen habt. Habt ihr ja auch ausgiebig drüber gesprochen. Genau. Ja. Und wie gesagt, sehr viele schöne Satzfragmente. Einen Satz lese ich jetzt noch vor. Das ganze Thema der Genderdysphorie, ihre Ursachen und Folgen ist das eine. Allerdings die Argumentation für eine Absenkung der gesetzlichen Hürden und für Transition zu vereinfachen, das führt im Prinzip auch die hart erkämpften Errungenschaften des Feminismus und der Schwulen- und Lesbenbewegung der vergangenen Jahrzehnte ad absurdum. Dann nämlich, wenn Männer per Sprache wieder in sichere Räume für Frauen vordringen können oder Frauen als schwule Männer oder Männer als lesbische Frauen behandelt werden sollen. Kopfschmerzen, sage ich dazu. Ja, und er sagt halt auch ganz klar, dass diese Geschichte, dass die Öffentlich-Rechtlichen damit, das jetzt so normalisieren wollen, dass es halt auch gut dazu geeignet ist, dass die ganzen Zahlen halt zunehmen, wenn irgendwelche jungen Leute das halt sehen und sich dann denken, ja, das ist halt normal und das ist konsequenzlos und so und das ist einfach nur, ja, das werden, was man sowieso schon ist, wie sie ja immer sagen, ne, und das, ja, also ist ja schon relativ heftig und das haben sie ja kritisiert in dem Beitrag. Und vom Döpfner war ja nur die Antwort, ja, aber wir sind ja vielfältig, lol. Und dies ist auch durchaus positiv, das ist nämlich in der Welt, ein Weltplus-Artikel, ein kritischer hier von diesem Herrn Andreas Rödder, der durfte hier schreiben und der sieht das eigentlich auch so vernünftig und richtig, wie es halt ist mit der Schweigespirale, wie hier in der Überschrift schon steht, aber in dem Artikel natürlich auch nochmal. Also Schweigespirale, natürlich auch dadurch, dass man halt so Sachen unterbindet, kann man dann nicht mehr drüber reden und dann wird es noch schlimmer, dann kann man darüber auch nicht weiter reden und dann wird es noch schlimmer und, na, und dann geht es immer weiter abwärts. Ja. Ja, also, das heißt, kann man nicht drüber reden. Also kommen auf jeden Fall Antworten, mit denen man nichts anfangen kann, schon wenn man mal nachfragt. Ne? Ja, kann man nicht drüber reden, das insofern, dass ja die Antwort lautet Menschenrechte. Den Leuten wird die Existenz abgesprochen. Leid und Opfer und so. Ja. Ja, es wird ja immer sofort auf den höchstmöglichen, auf die höchstmögliche Ebene gehoben, das Ganze. Ne? Und das sollte die Leute eigentlich. Das sollte den Leuten eigentlich, vermitteln, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Weil wenn das jetzt irgendwas wäre, was irgendwie vernünftig ist und so, dann kann man das doch auch vernünftig verargumentieren. Ich bin zutiefst erschüttert. Aber es wird einfach nur gerufen, oh mein Gott, die Menschenrechte werden in Frage gestellt. Und das geht doch nicht. Und da waren wir doch schon mal weiter und da wollen wir doch nicht mehr hin. Und die Leute werden alle sterben. Und ja, also das sollte eigentlich jeden skeptisch machen, der das hört. Ja, nur ich will Mindestens. das jetzt nicht dann hinstellen und so tun, als wenn nichts wäre und so ein Gesetz da machen und alles Mögliche verändern. Das wird dann eventuell nicht funktionieren. Noch glauben sie das teilweise, habe ich den Eindruck. Na gut, wir werden sehen. Hier ist die Ali Ayan. Ja, mein Interview mit Ayaan Hirsi Ali, wieder aus dem Westfernsehen. Und ja, sie bringt einige sehr gute Sachen gut auf den Punkt. Wird euch allen schon relativ bekannt sein. Sie kommt ja generell aus der Perspektive, dass Frauen vor Männern beschützt werden müssen, weil sie das halt aus dem islamischen Kontext sehr negativ erfahren hat. Ne? Ihr kennt ja die Geschichte von ihr, wie sie in die Niederlande geflohen ist und lange um ihre Freiheitsrechte kämpfen muss. Sie wohnt ja mittlerweile in Amerika. Ist auch ein relativ langes Interview, ja, aber sie sagte zum Beispiel hier auch, wir Frauen mussten sehr hart dafür kämpfen, Räume zu schaffen, die nur uns zustehen. Ja, also gibt als Beispiel Frauenhaus zum Beispiel. Ja, und weil umstritten ist, was eine Frau ist, ist es auch schwierig geworden, über die Rechte von Frauen mittlerweile zu sprechen. So. Eine Aussage, die ich gut finde, weil das ja auch eine Sache ist, die oftmals vorkommt. Es gibt ja einige Aktivisten, die selber Transgender sind, aber es gibt ja genauso viele Transgender-Leute, die sich in dieser ganzen Diskussion auch zurückhalten. Nun gibt es wahrscheinlich nicht abertausende Transgender-Personen, die darauf warten, in Frauenhäuser zu strömen. Es wird hier viel über relativ wenige Menschen geredet, wird das Problem übertrieben. Das macht die ganze Geschichte ja so verrückt. Die Zahl der Transgender-Personen ist sehr, sehr gering. Und nicht nur das. Viele von ihnen kämpfen mit ihrer eigenen Identität. Sie gehen durch einen enorm schwierigen Prozess. Aber von ihnen sehe ich denn auch nicht die geringste Gefahr ausgehen für die Frauenrechte. Das Problem sind die Aktivisten, die vorgeben, im Namen der Betroffenen zu sprechen. Sie treten laut auf und verkünden eine Ideologie, die ich als frauenfeindlich erachte. Sie stellt das Konzept Frau in Frage. So, dann geht es ja halt wieder Politischer darum. Wokismus, oder wird der Maas das so genannt? Ja, genau. Populismus. Es Ja, geht wirklich politischer. genau um das. Um Männer, die die Situation ausnutzen. So, ne, halt irgendwelche Aktivisten, ne, irgendwelche Perverslinge, sag ich mal, wie es ist. Abseits der politischen Dimension, was haben die sonst für eine Motivation, das irgendwie voranzutreiben? Ja, so. Dann eine interessante Sache. Mit den rechten Ideologien, ob sie nun im Namen der Religion oder der Tradition vertreten werden, sind wir seit langem vertraut. Ja, aber die Argumentation aus der linken Ecke. Ne? Vor allem aber kommt sie im Unterschied zur rechten Ideologie in einem sprachlichen Tarnkleid daher. Erst wenn man sieht, was effektiv passiert, wie Andersdenkende von dieser guten Bewegung gecancelt werden, wie die Räume der Frauen eingenommen werden, erst dann beginnt man sich zu fragen, was passiert da eigentlich? Genau, das ist der Punkt. Ja, ein Satz, den ich auch noch eine sehr gute Analyse finde, weil ich reite auch gerne drum. Manchmal glaube ich, dass die Politik, und zwar alle Parteien geradezu darauf hinarbeiten, diese Probleme andauern zu lassen. Denn sie sind emotional besetzt und mobilisieren die Wähler. Genau. Es geht um nichts anderes. Vielmehr geht es darum, die Themen alle paar Jahre bei allen Wahlen wieder unter die Leute bringen zu können, um die Wähler zu mobilisieren. Tja, es Ja. gibt Feministinnen, die sich nicht gegen das Kopftuch oder die Burka stellen, weil sie meinen, dass jede Kultur ihre eigenen Werte haben. Und man den westlichen Feminismus nicht überall hin exportieren sollte. Diese Haltung habe ich ein Problem. Man nennt sich dann zwar Feministin, ist aber nicht bereit, sich für Frauen einzusetzen, die anderswo unter schwierigsten Bedingungen leben. Auch genau ein Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt. Feminismus, ja, schön und gut, aber wir haben hier schon gewisse zivilisatorische Errungenschaften erreicht, die in anderen Teilen der Welt noch nicht so erreicht sind. Und sobald man einmal darüber spricht, darf man nicht mehr darüber sprechen, weil alle Kulturen sind ja gleichwertig und so weiter und so fort. Tja, ich habe den Eindruck, dass junge Frauen, die in diesem linken Umfeld aufgewachsen sind, eigentlich schon alles haben und fast verzweifelt nach etwas suchen, für das sie noch kämpfen können. Ich persönlich glaube, dass die Frage nach dem Feminismus in der dritten Welt die allerwichtigste ist. Sehr gut. Einige sehr gute Punkte auf jeden Fall gesagt. Da ist schon was dran. Jo. Ja. Tja. Ja, und apropos Zugang zu irgendwelchen geschützten Räumen. Hier haben wir die Pisser. Bundestagsabgeordnete, die sagt, seit meinem Coming Out war ich erst zweimal saunieren, weil mir schon allein der Gedanke, dort Ausgrenzung und Schlimmeres zu erfahren, Schweißperlen auf die Stirn treibt. Ja. Das ist alles so Ja. absurd, ey. Man erkennt das bei ihm noch überhaupt nicht in der Sauna, also das ist auch irgendwie Latte. Aber in eine Frauensauna reinzugehen, lässt natürlich erwarten, dass da irgendwie, dass das nicht glatt geht. Ja, eben alles In möglich, dieser absolut. Folge reden wir über Transmisogynie. Also wir reden darüber, dass die Leute mich nicht Yeah. mögen, weil ich eine Frau bin, Genau. oder was? Ja. Denke ich mal. Die US-Soziologin Amy L. Stone untersucht Kampagnen der religiösen Rechten. Da haben wir hier so eine Grafik, wo man sieht, homosexuellen Kram geht immer weiter runter, bis fast nicht mehr wahrnehmbar, und Transzeug geht immer weiter hoch. Und das sollen jetzt irgendwie beweisen, dass das Frauenhass ist, oder was? Weil Homosexualität war auch Frauenhass, oder wie? Ich weiß nicht, was das belegen soll, aber Hauptsächlich darauf, dass die schwule Sachen aus Männer Amerika vermeintlich belegen auch potenzielle Sachen aus Amerika, ne? Sexualstraftäter zu diskreditieren. Seit den 20. Ja. Ja, das hatten wir doch in Deutschland auch alles. Was braucht man da mit Amerika irgendwas machen? Ich auch. Mensch. So nett von uns, dass wir den richtigen Namen, also wenn vermeintlich richtigen Namen sagen und so, ne? Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding. Ne? Als ob es keine Sauna gäbe, die gemischt werden, oder geh halt in die Herrensauna oder so, wird sich schon keiner beschweren. Ja, also hat er hier sich eine Oberweite machen lassen oder was? Liegt das daran? Ich finde das peinlich. Weiß ich nicht. Ja, das möchte ich jetzt nicht diskutieren. Sieht ein bisschen aus auf dem einen Bild, aber richtig besprechen möchte ich das auch nicht unbedingt. Rausfinden muss ich das auch nicht gerade auf die Schnelle. Also, war schwierig. Naja. Ja, bei Audi gab es auch ein bisschen Ärger, weil die doch intern Gendersprech einführen wollten. Und da haben intern einige Leute gesagt, nö, so, und haben ihren Arbeitgeber daraufhin verklagt, dass sie das nicht machen wollen oder wollen müssen. Ja, eine Person, soweit ich weiß. Also nicht Ja, einige. nun einer reicht ja, ne? Das Gendern ist offensichtlich nach wie vor ein Reizthema. Jetzt müssen sich Aber also die es wurde Richter unterstützt mit damit auseinandersetzen. von dem Verband für die deutsche Sprache, oder wie der heißt. Diesen. Die Klage oder was? Oder Stiftung Deutsche Sprache oder Hm. irgendwie so. Gibt es Ja, das ist ja so? auch. Für die Sache an sich reicht es ja, wenn ein Fall im Prinzip entschieden wird. Und ja, das geht dann jetzt vor Gericht. Schauen wir mal, wie es dann zu Ende geht. Und da geht es jetzt um interne In Franken. Kommunikation, die er irgendwie. Ich meine, dass intern das vorgeschrieben werden sollte, ja. Ja, genau, ja. Und die Leute sollten irgendeine Art von geschlechterneutraler Sprache verwenden. Und der Sprecher des Unternehmens Ja. sagt: Aber wir wollen alle abbilden. Amen. Ja, wenn man das auch so schön kann. Ja. Ja, ohne Feminismus kein Frieden. Erzählen Sie das mal der Ukraine. Ist hier ein Artikel von Anna Schneider, von dem ich erstmal nur den Ausschnitt gelesen hatte, der mir ziemlich gefallen hat. Und dann habe ich mir noch meinen ganzen Artikel durchgelesen, und da habe ich dann doch ein bisschen was dran auszusetzen. Also es geht hier um das Center for Feminist Foreign Policy und generell diese ganze Feminist Foreign Policy Geschichte natürlich nochmal. Und ja, über dieses Center for Feminist Foreign Policy sich aufzuregen, ist auf jeden Fall richtig und wichtig aus meiner Sicht. Also aufregen in Anführungsstrichen, ich meine halt natürlich, dass also halt ablehnen, dass so ein Verein hier irgendwelche Verantwortung bekommt für irgendwas und so viel Gehör bekommt für so ein Ding, dass man irgendwie behauptet, ja, wir müssen irgendwie abrüsten, weil Waffen irgendwie schlimm für die Frauen sind oder so. Aber das ist zum Beispiel sowas, was hier natürlich auch nicht aufgenommen wird. Hier geht es größtenteils um irgendwelche Aussagen, die diese Chefin vom Feminist Foreign Policy Center irgendeinem Gastbeitrag oder so getroffen hat, die relativ wirr halt eben sind, aber natürlich Sinn machen, wenn man halt dieses Phrasen-Bingo von progressiven Krempel irgendwie kennt. Ne? Dies, das, jenes, bla bla bla, Frauen. Dies, das, jenes, Frauen aus benachteiligten globalen Süden, keine Ahnung wie. Also könnte man auch einen Republika-Vortrag halten in dem gleichen Kram. Und eine gute Sache, die sie hier schreibt, ist, mir scheint, es gibt nur eines, das schlimmer ist als ideologischer Pazifismus, das ist feministischer Pazifismus. Wie soll zudem die Annahme, mit Frauen an der Macht wäre alles anders, halten lassen. Ich empfehle Margaret Thatcher zu googeln und freiheitlich kann ich auch Österreich Nachhilfe geben. Maria Theresia war eine äußerst gewaltbereite Kriegsherrin, schreibt sie hier. Aber was ich halt nicht so gut fand an dem Artikel ist weiter unten, dann wo sie hier um Johnny Depp und Amber Heard schreibt und da schreibt sie dann, um eins klarzustellen, ich schlage mich in dieser Promi-Streitigkeit, die wohl besser beim Therapeuten als vor Gericht aufgehoben gewesen wäre, keinesfalls auf eine Seite. Da muss ich sagen, nee, also das wäre nicht besser beim Therapeuten aufgehoben, wenn, und das hat sie vorher auch geschrieben und dargelegt, dass das ja dieser Artikel da war in der Zeitung, den Amber Heard da irgendwie, ja, wahrscheinlich, also, ja, ich glaube, belegt, ne, nicht selber geschrieben hat, sondern irgendwelche Leute bei der ACLU für sie geschrieben haben, zumindest größtenteils. Und, also, sorry, diese Beziehung war sowieso vorbei und die hat ja der Karriere von ihm halt massiv geschadet mit diesen ganzen Sachen und das verstehe ich überhaupt nicht. Was das soll, diese Promi-Streitigkeit, die besser im Therapeuten. Nee, sorry. Wer auch nur Teil des öffentlichen Prozesses mitverfolgt hat, wird sich damit ebenso schwer tun, denn es scheint, als hätten sich die beiden Protagonisten gegenseitig nichts geschenkt. Nee, auch das scheint es überhaupt nicht, wenn man das mitverfolgt hat. Und sie schreibt halt auch vorher in dem Artikel, dass ja Amber Heard auch in einem von drei Punkten irgendwie recht gekriegt hätte, ja, aber das war kein Punkt, wo es um Gewalt oder irgendwas ging. Da ging es auch nur um irgendwelche Behauptungen und das waren, glaube ich, noch nicht mal Behauptungen von Johnny Depp selber, sondern von seinem Anwalt, irgendwie, wenn ich das richtig verstehe. Oder ehemaligen Anwalt. Und dass sie sich da nichts geschenkt haben, nein, sorry. Also, das ist, ne, das hatte ich vor ein paar Wochen ja auch schon mal. Das ist irgendwie so dieses Ding jetzt bei so einer Geschichte, wenn das ein Mann und eine Frau ist, dann sind irgendwie alle Leute so eingestellt, dass sie irgendwie sagen müssen, sie, ja, da gehören aber immer zwei dazu, ne? Und ich wette, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, so hier und da XY, Frau irgendwas ist irgendwie Opfer von häuslicher Gewalt, und wenn du dann da ankommen würdest und sagen würdest, da gehören aber immer zwei dazu und hat die dann vielleicht provoziert oder so, das wäre das, dann würden die alle schreien, oh mein Gott, hier, das ist aber das Schlimmste überhaupt und hier Frauenfeindlichkeit hoch 300, so als ob die da immer selber dran schuld, die sind überhaupt nicht schuld und nur der wenn Gewalt macht, ist schuld und aber hier ist es dann plötzlich so, dass da immer zwei dazu gehören, ne? Das ist und das muss so sein. Und dann geht's weiter mit einer Schlammschlacht sondergleichen, die in den sozialen Medien dermaßen hochkochte. Und dieses soziale Medien-Narrativ-Bullshit-Ding haben wir ja auch schon zigfach drüber geredet, dass einem beim Zusehen übel werden konnte. Hört wurde zur Karikatur. Nee, diese Auftritte von der waren einfach Hanebüchen. Das ist das Ding. Und dann geht's weiter mit Männerrechtler sahen sich in ihrer Ablehnung der MeToo-Bewegung bestätigt. Wie so oft gab es nur Schwarz und Weiß. Männerrechtler. Strohmännerrechtler oder was? Männerrechtler sahen sich in ihrer Ablehnung der MeToo-Bewegung bestätigt. Und das ist die MeToo-Bewegung, die Anna Schneider in demselben Artikel ein paar Absätze drüber, wo sie dann irgendwie über wichtige Prinzipien unseres Rechtsstaats irgendwie schreibt. Und also, keine Ahnung. Na gut, fand dass ich wegen bisschen, dem Artikel kein Abo abgeschlossen habe. Fand ich ein bisschen schräg. Ja. Just also, da wohl einer so einen Pfeil mit einem giftigen Narrativ in den Hals geschossen, irgendwo mittendrin beim Schreiben dieses Artikels. Also. Männerrechtler. Bundeswehr Sondervermögen. Vermögen. Das Bundeswehr Sondervermögen. Ja. Schön reich. Ein schöner. Also hier haben wir quasi eine Zusammenfassung in dem Artikel von der Einkaufsliste, die jetzt quasi mit diesem Sondervermögen getätigt werden soll. Es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Noch ist alles recht vage. Mehreren sich grob an die Streitkräfte orientierende Dimensionen werden zwar Gesamtbeträge zugeordnet, darüber hinaus fehlen aber für die insgesamt 38 aufgelisteten Vorhaben konkrete Preisangaben und Zeithorizonte. Ja, also wird es wahrscheinlich auch noch teurer werden, wie man das ja vielleicht bei Regierungsprojekten öfters mal könnte. Die Projektliste soll nun jährlich fortgeschrieben werden, wobei der Haushaltsausschuss jedes Vorhaben bei einer 25 Millionen Euro Grenze noch einmal separat bewilligen muss. Also bei 100 Milliarden 400 Mal. Schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mhm. Ja, und dann einfach nur ein paar kurze Zahlen. Dimension Landstreitkräfte. Da wurden gerade 340 Schützenpanzer Puma neu gekauft. Kaum bereitgestellt, gelten Teile bereits als veraltet. Aktuell sind lediglich 40 davon als kriegtauglich zertifiziert. Also 340 haben wir gekauft, 300 müssten direkt wieder nachgerüstet werden. So, aus dem neuen aus dem Sondervermögen und den jährlich laufenden Rüstungsausgaben sollen davon 266 kriegstauglich gemacht werden. Zum einen, und es sollten eigentlich nochmal weitere Schützenpanzer Puma gekauft werden. Allerdings, da 300 nachgerüstet werden sollen, ist dafür schon gar kein Geld mehr da. Herzlichen Glückwunsch. So, Schützenpanzer Marder soll ein 100 sollen neu besorgt werden. Sollten auch nochmal 200 oder 250 davon besorgt werden. Allerdings, weil das bei den Pumas so schlecht gelaufen ist und 300 nachgerüstet werden müssen, werden halt nur 100 gekauft werden. Für mehr reicht das Geld nicht aus. So. Dann gibt es so ein MCS-System. MGCS-System, das ist quasi ein Vernetzungssystem, wo die Technik in den Panzern miteinander vernetzt wird, dass sie mit Satellitentechnik und mit anderen modernen Koordinationsgeräten effizienter funktionieren können. Und da sind jetzt 1 Milliarde Entwicklungskosten für geblockt. Allerdings sollen bis 2035, also über die Laufzeit des Sondervermögens hinaus, insgesamt ein dreistelliger Milliardenbetrag dafür veranschlagt werden. Also das geht über das Sondervermögen sogar noch weit hinaus. Also das Geld reicht schon gar nicht mehr, obwohl es viel zu viel ist, weil einfach in der Vergangenheit so schlecht gearbeitet wurde da bei den Beschaffungsmaßnahmen. Das waren die Landstreitkräfte, jetzt kommen die Seestreitkräfte. 5 Korvetten sollen neu gekauft werden. So, für 2 Milliarden Euro. Dazu sollten 4 Fregatten nochmal gekauft werden. Was? 5 Korvetten wollen sie anschaffen? Bitte? 5 Korvetten wollen sie anschaffen? Ist das nicht ein bisschen das Falsche? Du Korvette, ist doch nicht für ein Auto. Korvetten. Ja, okay. Ja. So heißt es nicht. Die sind ein bisschen teurer als eine Corvette. Aber noch teurer. Vielleicht ist es auch nur ein Schreibfehler und der Generalstab holt sich einen neuen Fuhrpark. Das kann auch sein. Also, ich habe ja vorhin. Auch nicht von den Tour, also ist ja nicht. Jetzt gerade schon 340 gekauft, die geliefert worden sind jetzt gerade. Von denen sind 300 jetzt schon so veraltet, dass sie neu aufgerüstet werden müssen bei den Landstreitkräften. Und deswegen können die gar keine neuen Panzer von diesem Typ kaufen, weil sie die ersten erstmal aufrüsten müssen. Da ist das Geld schon wieder weg. Also, katastrophale Planung. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll. So, also 5 Korvetten sollen neu gekauft werden. 4 Fregatten sollen neu gekauft werden. Und 2 U-Boote sollen neu gekauft werden. Insgesamt für 19 Milliarden davon. So, Luftstreitkräfte, 40 Milliarden Euro. 35 F-35 werden gebaut, werden angeschafft werden. Das ist jetzt soweit klar. So. Und es wird einiges Geld reingesteckt, dass halt diese nukleare NATO-Teilhabe, dass die Flughäfen umgebaut werden und dass die Technik da erneuert wird, dass das halt weiterhin dargestellt werden kann. Das heißt ja im Endeffekt, dass wir amerikanische Atomwaffen ins Ziel fliegen können, sollten wir dazu aufgefordert werden. Also 40 Milliarden für die F-35 plus die Flughäfensache plus nochmal 10 Milliarden Euro für die Wiederherstellung der Fähigkeit der NATO-Nuklearteilhabe. Und am Ende wird alles doppelt so teuer wie gewohnt. So, dann wird nochmal ein FCAS-Luftkampfsystem quasi bestellt. Das ist ähnlich wie bei den Panzern, dass sie besser vernetzt sind mit Satellitentechnik und moderner Leitfähigkeit und Koordinierungsfähigkeit. Das soll für Luftstreitkräfte auch gemacht werden. Das wird allerdings nur mit 4 Milliarden Euro jetzt aus dem aktuellen Paket bezahlt, weil das wird auch über 100 Milliarden kosten. Allerdings wird das bis 2040 fertiggestellt sein. Das geht also auch weit über dieses Sondervermögen hinweg. So, da kommen nur 4 Milliarden dafür. Und also ihr merkt schon, das Geld war schon ganz schnell weg. Ja, man konnte die Einkaufsliste gar nicht fortsetzen, ne? Und jetzt investiert man schon in Sachen, die in den nächsten Jahrzehnten nochmal 100 Milliarden kosten werden, mehr als 100 Milliarden kosten werden, ne? Ich meine, 70 Milliarden haben wir sowieso im jährlichen Haushalt drin, deswegen sollte man das auch nicht überbewerten, aber die 100 Milliarden, die jetzt extra per Verfassungsbeschluss quasi genehmigt wurden, sind, was kriegen wir? Wir kriegen 35 Flugzeuge, wir kriegen 10 neue Schiffe, 100 neue Panzer. Und wir können das alte Zeugs, was wir gekauft haben, was nicht ordentlich war, können wir auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Hört sich das nach einem guten Deal an? Musste man dafür die Verfassung ändern? Ja, ne? Ich weiß nicht. So, und dann nochmal 20 Milliarden Euro aus dem Paket nochmal für ein System, was halt die Luft-, See- und Bodenstreitkräfte auch nochmal miteinander vernetzt. Ne? Die haben ihr eigenes System von der Koordination, 3CS-Systeme sind das in der Regel, dass sie ordentlich koordiniert werden können, aber es braucht ja noch ein System, was übergreifend alle koordinieren kann. So, also Fazit ist, 100 Milliarden, wunderbar, Verfassung wurde geändert, aber die 100 Milliarden reichen nicht mal, um irgendwie was Weltbewegendes anzuschaffen, weil das Geld einfach versickert aufgrund der Unfähigkeit des Beschaffungsmanagements. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal, dafür eine Verfassungsänderung. Jo. Schlimm. Einfach nur schlimm. Ja. Das fand ich im Spiegel behauptet der Bundeswehrgeneral, wie heißt das, Schelleis, Martin, dass wir akut angegriffen würden im Ukraine-Konflikt, dass wir da eine konkrete Gefahrenlage. Und wenn man nochmal reinschaut in den Artikel, dann fragt man sich, wie kommt er denn da drauf? Vor militärischen Dingen hat er gewarnt, wir werden akut bedroht und angegriffen, sagte Schelleis. Im Grunde haben wir schon einen Krieg. Krieg im Informationsraum, Cyberangriffe. Wisst ihr Bescheid? Also, wir werden offensichtlich ganz böse Cyber beangegriffen. Naja, aber der sagt auch, mit Raketen bedroht dann in Zukunft, ne? Okay, das habe ich. Also nur vergessen. Cyberangriffe. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, das hängt damit aber in Zusammenhang oder so. Aber mit Raketen bedroht, meinte er, wenn die Ukraine dann eingenommen ist, dann werden sie da wahrscheinlich wieder Raketen stationieren, die dann auch nach Deutschland schießen können oder so. Scheller sieht andere Bedrohungen als realistische Szenarien, nennt punktuelle Angriffe auf kritische Infrastruktur, Spezialkräfte mit Drohnen oder Speedbooten, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen unter anderem mit militärischen Mitteln unterwegs sein. Dafür seien wir nicht gut aufgestellt, behauptet er. Naja, muss man leider sagen. Okay. Ja, zum Nachlesen, ne? Wer es genauer wissen möchte. Fand ich nur erstaunlich, dass er das vor allen Dingen auf dieser Ebene ausmacht und auch die Art und Weise, das irgendwie hier zu betiteln. Mit wir werden akut angegriffen. Fand ich ein bisschen übertrieben dargestellt. Naja. Ja, und wenn wir wirklich mal angucken. Das stand ja auch nicht, da stand bedroht, ne? Oben drüber steht, wir werden akut angegriffen. Nee, bedroht stand da drüber. Angegriffen. Ich lese es ja hier. Hast du da einen anderen Artikel eingereicht? Als ich kann ja mal aktualisieren, vielleicht hat es sich geändert. Hoffen hatte, oder habe ich mich jetzt gehört? Nee, wir werden akut angegriffen. Steht oben als Zitat voll von ihm. Naja, kann ja auch sein, dass da irgendwie der ein oder andere DDoS-Angriff mal reinkommt. Will ich ja jetzt gar nicht ausschließen, aber ist jetzt nicht immerhin der kriegerische Angriff, den ich jetzt, wo ich jetzt gerechnet hätte, als Beschreibung. Das mit den Raketen natürlich schon. Ja, das mit den Cyber-Angriffen ist ja auch ein Problem, weil das ja auf NATO-Ebene so festgelegt wurde, dass ein Cyber-Angriff auch den Artikel 5 triggern könnte, also quasi Ach so. Beistandsfall. Jetzt sehe ich das. da ist ganz klein in Orange, steht drüber, wir werden akut angegriffen, ja, und dann steht in Schwarz, ja. Bundeswehr generell sich konkrete militärische Bedrohung. Ja, also, genau. Ich habe nur das Schwarze gelesen und du hast dich auf das Zitat bezogen, was da drüber steht, genau. In Orange. Okay, dann haben wir es auch. Ja, auch mit der Bedrohung jetzt durch den Cyberangriff, hatte ich für mein persönliches Leben auch noch ziemlich bedenkenlos, aber gut, sicher infrastrukturmäßig ist da schon was möglich. Kommen wir zum nächsten Thema, ist ja auch Infrastruktur. Warum viele Bunker wenig nützen? Ja, und die nützen im Prinzip wenig, gibt hier der entsprechende Beauftragte, der Deutsche, zu Protokoll, weil die ja nicht gut in Schuss sind sozusagen. Er macht da wohl gerade so eine Bestandsaufnahme, aber es ist halt auch sehr unterschiedlich, wie viele Bunker es so überhaupt gibt. Irgendwie die meisten sind von den Süddeutschland. Manche Bundesländer weisen irgendwie erstmal nur so 2, 3 oder 5 aus. Und insgesamt sind es wohl 600. Da kann man natürlich keine ganze Bevölkerung rein. Schleusen, so, das ist eh klar. Hier im Ruhrpott gibt es noch ein bisschen was vom Zweiten Weltkrieg an Bunkern. Und ein paar überirdische, glaube ich, auch. Da sind noch Musikräume drin. Und er macht jetzt auf jeden Fall eine Bestandsaufnahme von allem und guckt, wie der Bestand ist, wie die Sache aussieht. Und ja, das größte Problem ist wohl die Belüftung, schreiben sie hier. Naja, wenn man so einen Proberaum kennt, der in einem alten Bunker ist, dann ist das klar. Weiß man das, sag ich mal. Naja, jetzt werden sie es wahrscheinlich eher so machen, dass sie irgendwo ein Loch bohren oder so, aber das ist ja dann für den Kriegsfall dann nicht mehr. Da brauchst du keine Löcher in diesem Bunker. Da brauchst du keine Löcher. Deswegen stehen die ja auch noch, weil du die nicht wegkriegst, die Scheißdinger. Die kriegt man schon irgendwie weg. Also kannst du natürlich auch noch weghacken. Das ist richtig Aufwand. Also, die sind richtig Beton dran, ne? Wäre ja auch schlimm, wenn die einfach weggehen. Absolut. Man kann es ja sprengen. Ja. ja, das ist eben nicht so einfach, Alter. das dazu, genau. Am Gardasee, oh mein Gott. Ja, Gardasee war ja auch so ein Thema. Kontroverses Thema in den letzten Tagen. Auch vom Mars, glaube ich, der Artikel. Ja, Italien debattiert über misslungene Integration nach sexuellen Übergriffen. Ja, da hat sich am Gardasee wohl, an einem Nationalfeiertag in Italien haben sich halt, Jugendliche mit Migrationshintergrund im Internet verabredet, dass sie quasi, sich dort treffen wollen und unter dem Motto L'Africa a Peschiera, Afrika in Peschiera, so hieß der Ort, treffen wollten, um da halt mal richtig Party zu machen. Ja, das ist zwischen Turin und Venedig irgendwo, in der Nähe von Mailand. Und da sind die halt mit regionalen Bahnen hingefahren. Da gab es chaotische Szenen, überfüllte Bahnsteige und Messerstechereien vor Ort, Schlägereien, Diebstähle, Sachbeschädigungen, große Polizeieinsätze und eine Sache, die halt dann auch sehr, sehr, sehr unschön ist, dass halt einfach andere Leute, die einfach die Züge benutzt haben, da waren halt auch andere Leute, die Züge benutzt haben und ein paar Frauen sind halt von den Leuten dann sexuell belästigt worden. Ich kann jetzt gar nicht sagen, in welchem Umfang. Ne, die sind dann von der Polizei aus dem Zug rausgeholt worden, ne, und 30 Leute sind wohl angeklagt worden, ne, wegen dem Vorwurf sexueller Übergriff auf Frauen. Oh Mann. Und da hat MTV Beach ganz schnell ausgeblendet. Ja, sehr, sehr unschöne Angelegenheit. Ja. Ne? Also es gibt ja leider immer wieder solche Szenen. Ne? Eine Sache, die ein bisschen an mir vorbei gewesen ist, wir erinnern uns ja vielleicht noch an die Situation von der Kölner Domplatte vor ein paar Jahren. Ne? Auch ein böses Thema, darf man gar nicht drüber reden. Ne? Wie war das nochmal? Eine Armlänge Abstand und so. Und da gab es wohl am Mailänder Dom dieser Silvester auch ähnliche Szenen. Habe ich jetzt auch nur aus dem Artikel hier rausgelesen. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja gut, ich meine, was soll man da großartig zu sagen? Ja, da hat man halt ein Spannungsverhältnis zwischen politischer Korrektheit, weil halt das nicht einfach italienische Jugendliche sind, sondern hauptsächlich Leute mit Migrationshintergrund in Italien. Und deswegen ist da die Aufarbeitung und Präventionsarbeit nicht so gelaufen, wie das die Sicherheitsbehörden sich wahrscheinlich auch gerne vorgestellt hätten. Ja, traurige Angelegenheit. Ne? Und fragt man sich, ob die Leute sich da vor Ort dann noch sicher fühlen. Ne? Es kann ja immer wieder sowas passieren. Ja, nicht so schöne Zustände in Italien. Ich weiß auch nicht, was ich noch so dazu sagen kann, außer den Inhalt des Artikels wiederzugeben, weil ich denke mal, da kann sich ja jeder selber was zu denken. Ja, hier haben wir nochmal einen Artikel von Cicero: Zu viel Lob für ein schlechtes Buch. Es geht nicht nur um abgeschriebene Passagen oder gefälschte Interviews. Diana Kinnerts Einsamkeitsbuch vermag auch inhaltlich nicht zu überzeugen. Plagiatsexperte Jochen Zenthöfer fragt sich, weshalb haben die öffentlich-rechtlichen Medien das Buch der 30-Jährigen dann so gelobt? Ja, warum haben die Öffentlich-Rechtlichen ein Buch gelobt, das geschrieben ist von einer jungen Frau, lesbisch, mit Migrationshintergrund? Warum finden die das großartig, alles, was die irgendwie publiziert? Und warum schiebt die CDU so jemand nach vorne und sagt irgendwie, hier, das ist eine von uns und so? Wie kommt das? Ja, fragt man sich. Ne? Fragt sich das irgendwer? Also, ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Ne? Man will so einfach, dass solche Leute AfD, halt, ne, total toll sind, so toll, wie man die halt findet. Ne? Man hat da halt ein Ideal irgendwie, dass das irgendwie so die besseren Menschen irgendwie sind oder so, oder keine Ahnung. Und ja, dann schaltet man halt den Kopf so ein bisschen aus. Und ich sag mal so, also es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Also wenn jetzt jemand ein Buch schreibt und mir das hinlegt, ich bin ja eigentlich auch nicht so, dass ich dann, und ich denke mal, die meisten Menschen würden jetzt erstmal sagen so, naja, man nimmt halt erstmal an, dass die Leute natürlich auch sich irgendwie, ja, also dass die halt nicht betrügen, ne, würde ich schon sagen, dass das so der Default eigentlich ist bei den Leuten. Und aber wenn man ein Plagiatsjäger ist, dann da hat man da vielleicht einen anderen, eine Herangehensweise. Ja, Plagiate auf 201 von 444 Seiten. Ja, genau, schon krass auf jeden Fall. Gute Quote. Und der Verlag hat das Buch auch aus dem Handel genommen. Also, die verkaufen das nicht mehr. Und das ist schon heftig natürlich für so ein Buch, was im Endeffekt auf allen Kanälen halt natürlich ja hochgeschrieben wurde. Im Endeffekt. Könnte ich mir vorstellen, könnte der Verlag vielleicht sogar ein bisschen Geld zurückverlangen oder so von der Autorin. Aber gut, das ist halt nur eine, ich weiß nicht genau, wie da die Frage, ne? Wie da die, ja. Weil im Endeffekt sind die ja die Verleger halt, ne? Also ich würde schon sagen, ja, dass das ein bisschen weit in deren Verantwortungsbereich auch liegt, sicherzustellen, dass sie nichts verlegen, das was ihnen Verlegenheit richtig bringt. Das stimmt natürlich. Ja, ja. Die haben da eine eigene Verantwortung, das ist schon richtig. Ja, ja. Ja, aber dann wird es jetzt wahrscheinlich einsam um die Autorin des Einsamkeitsbuchs. Ja, aber neben den Plagiaten, also ich finde ich ganz lustig, ich lese einfach mal einen Satz vor: Beweisen lässt es sich nicht, aber der Eindruck ist, dass manch eine von Kinnerts beschriebenen persönlichen Erinnerungen nur gegoogelt wurde, dass das Buch insgesamt mittels Google News durch Suche nach Einsamkeit entstanden ist. Ja, also er hat gegoogelt, hat das runtergeschrieben, dann hat sie das Ganze noch mit ein bisschen lustigen intersektionalen Zeug kombiniert. Es gab auch schon früher Leute, die haben das Werbung gemacht für das Restaurant für eine Freundin. Die Einleitung des Buches besteht hauptsächlich aus der Beschreibung eines Abends in einem Berliner Restaurant. Es liest sich wie ein Werbetext. Die Restaurantbetreiberin ist eine Freundin Kinnerts. Ein Shame, wer böse denkt. Dann falsche Literaturzitate, wo Sachen, wo sie wirklich zitiert hat, hat sie Sachen falsch zitiert. Einfach falsch zitiert. So, nicht richtig zitiert. Dann Sachen durcheinander gebracht. Irgendwelche Ereignisse sind vor anderen Ereignissen stattgefunden, wo die zeitliche Reihenfolge einfach total durcheinander ist. Ja, ganz esoterisch, philosophisch angehaucht. Ne? Fragen statt Antworten. Ne, immer wieder werden im Buch Fragen gestellt, obwohl man eigentlich Antworten oder genauere Informationen erwartet. Ne. Kann das nicht sein? Fragt man sich nicht, was da los ist und solche Sachen. Ne. Dann hat sie noch ein Interview mit einer Fachperson zum Thema Einsamkeit abgedruckt, was überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Das hat sie wohl sich teilweise aus einem Zeitungsartikel zusammengereimt und halt noch ein bisschen was dazu gedichtet. Und kommen wir wieder zur Anfangsfrage zurück, wie du gesagt hast. Warum wurde dieses Buch wohl so gepusht? Warum nur? Jetzt stellen wir auch Fragen und geben keine Antworten. Ganz schlechter Stil. Ja, schon lustig. Zu viel Lob für ein schlechtes Buch. Das ist schon fast ein Euphemismus. Ja, Tatort. Der Woke-Ort. Tatort. Hier, Diversität. beim neuen NDR-Tatort Schattenleben. Rider. Was bedeutet denn der neue NDR-Tatort Schattenleben in Klammern AT? Also jetzt macht der NDR österreichische Tatorte, oder wie? Außer Tarif, nee, noch nicht. Der steht doch für Österreich, oder nicht? Würde ich im Prinzip auch sagen, ja. Naja, auf jeden Fall mit irgendwem und irgendwem anders wird der Inclusion Rider angewendet. Im Rahmen des NDR Tatort Schattenleben. Ach so, Arbeitstitel. AT heißt mit Arbeitstitel. Da haben wir es nochmal ausgeschrieben. Da haben wir es auch geklärt. Arbeitstitel. Mit dem und der anderen, bei dem es um Ermittlungen in der linksautonomen Szene in Hamburg geht. Klingt sehr interessant. Während NDR und die Wüste Medien GmbH erstmalig den sogenannten Inclusion Rider an. Die Initiative kam von Regisseurin Emilia Spengler. Ziel des aus Hollywood stammenden Konzepts ist eine möglichst vielfältige Besetzung von Stab und Cast, nämlich vielfältig anhand von nicht veränderbaren Charakteristikern, Oberflächlichkeiten, die man dann irgendwie für das Wichtigste bei den Personen hält. Der NDR sitzt schon seit vielen Jahren auf Diversität vor der Kamera. Wir glauben an die Vielfalt im Ganzen und unterstützen daher sehr gern den Inclusion Rider bei dieser Produktion. So NDR, Fernsehfilmchef Christian Granderath. Die Entscheidung für einen Inclusion Rider von mir und vieler meiner Kolleginnen und Kollegen soll zeigen, dass auch wir als Kreative Verantwortung übernehmen. Unsere Branche. Kreative Verantwortung, nicht Verantwortung im eigentlichen Sinne. Kreative Verantwortung. Ganz kreativ in ihrer Verantwortung. Ja, das sollte klein geschrieben werden, das ist hier ein Fehler passiert. Um unsere Branche chancengerecht, inklusiv und pluralistisch zu gestalten. Eine längst überfällige Bewegung, sagt Regisseur Mia Spengler. So sind 17% der an diesem Tatort beteiligten Menschen BIPOC, also Black Indigenous People of Color. Fragt man sich Indigenous wo? Indigenous Deutsch oder was? Indigenous beim NDR. Ja, genau. Und People of Color. Firmeneigene Babys. Der öffentliche Rundfunk hat Leute adoptiert, oder wie? 65% der Head-Positionen sind weiblich besetzt. Der NDR unterstützt die Initiative mit zusätzlichen Praktikumsplätzen für in der Filmbranche unterrepräsentierte Gruppen. AfDler, oder wie? Den neuen Fall des NDR-Tatort-Teams inszeniert Mia Spengler, bla bla bla. Worum geht es doch so? Ja, der Rest ist noch irgendwie wer damit spielt und was die Handlung ist. Also uninteressant. Es wird natürlich nicht definiert, was dieser Inclusion Rider ist, aber wir wissen alle, was das ist. Das ist Box-Ticking. Das ist eine Checkliste. Es gibt einfach einen Stempel, ja Mann, genug Diversität. Habe ich so viel Prozent von denen und dann check, check, check, check, check. Und so machen wir jetzt hier unsere Medienproduktion. Das hat auch in England und so ganz prima funktioniert, wenn man sich eine Institution wie Doctor Who komplett ruiniert hat mit solcher Scheiße. Und wo du dir jede Folge angucken kannst und genau sehen kannst, okay, hier mussten sie jetzt das reinbringen und da haben sie das reingebracht. Weil man nämlich, wenn man das erstmal weiß, dass man Inclusion Rider Checklisten verwendet, dann merkt man das auch. Anstatt, dass man einfach die Leute nach Passen und Sinn und Können oder irgendwas auswählt. Aber nee. Tja, und in einem lustigen, zufälligen zeitlichen Zusammenhang oder auch nicht zufällig haben wir hier aus dem Westfernsehen ein Interview mit einem ehemaligen Tatort-Regisseur, der schon einige Jahre nicht mehr dabei ist, der einfach so ein paar Erfahrungen schildert, wie in der vor einiger Zeit halt der Produktionsprozess war und wie er gewisse kreative Freiheiten hatte, den Inhalt des Tatortes halt mitzubestimmen, ohne dass ihm großartig reingeredet wurde. Ne, er gibt zum Beispiel hier an, wir haben schräge Sachen gemacht, Tod im All, da ist ein UFO geflogen, oder wir haben einen Mord beim Militär der Bundeswehr, die Bundeswehr verärgert, Einmal haben wir das Hollywood-Zeichen in Baden-Baden auf dem Hügel nachgebaut, weil der Feind Los Angeles gespielt hat. Verrückte Sachen, aber über die Jahre hat sich einiges verändert. Ihnen wird mehr reingeredet. Ja, auch politisch. Ich habe ein paar Mal angeeckt mit Themenvorschlägen. Eine Geschichte über Flüchtlingshelfer in Afrika und Dealer im Görlitzer Park schwebte mir vor. Da bin ich nicht mit durchgekommen. Warum wohl nicht? Und warum das wohl, fragt er nicht. Warum nicht? Man könnte es falsch verstehen. Es könnte den Rechtsradikalen zuspielen. Natürlich. Ist gefährlich zurzeit. Machen wir nicht. Dahinter steht noch nicht mal eine politische Linie. Nein. Sondern es ist einfach nur die Sorge, in einem falschen Licht dazustehen. Ach, du hübscher, naiver Mensch. Tja, können Sie das ausführen? In meinem letzten Tatort ging es um eine Links- und eine Rechtsradikale. Beide sind auf der Flucht. Sie wissen nichts von den politischen Einstellungen der jeweils anderen, lernen sich kennen und finden sich sehr sympathisch, bis ihnen klar wird, wofür die andere steht und sie anfangen, sich zu bekämpfen. Ja, ja. Am Ende hatten wir ungefähr 11 Drehbuchfassungen, so ist die Story also quasi nicht gelaufen. Von der ursprünglichen Idee ist nur noch die Hälfte übrig geblieben. Es ist der klassische Fall. Man glaubt, dem Zuschauer alles erklären zu müssen. Es darf bloß nicht jemand etwas missverstehen. Dahinter steckt die Angst, in der Öffentlichkeit für einen Nazi gehalten zu werden oder für einen radikalen Linken, für einen pädophilen Freund, für einen homosexuell Verurteilenden, einen AfD-nahen ... Ja. Ja, sie sind vielleicht gar nicht so links, sie wollen nur nicht irgendwie als rechts angeklagt werden. Das ist eine Masche, ne? Ja, er wollte im Endeffekt er hat ein Exposé abgegeben. Bei den Flüchtlingshelfern habe ich eine ausgiebige Recherche gemacht. Was ist das für ein Geschäft? Wer verdient alles mit in Deutschland? Dann gehe ich damit auf die Redaktion zu. Die fragen erstmal, passt das zu unserem Kommissar? Bla bla bla bla bla. Und wurde im Endeffekt dann nicht gemacht. Warum wohl? Ne, die Geschichte, die ich recherchiert hatte, fing bei den Dealern im Görlitzer Park in Berlin. Ganz gezielt werden Leute aus den Flüchtlingsströmen herausgeholt, die dann als Dealer auf die Straße geschickt werden. Und zwar von ihren eigenen Landsleuten. Das ist interessant. Den Stoff hätte ich wahnsinnig gerne umgesetzt. Aber nein. Warum wohl nicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich erinnere nochmal an diesen Incel-Tatort mit Veronika Kracher als Expertin zusätzlich obendrauf. Also das kann mir keiner mehr erzählen, dass sie da nicht irgendwelche Leute haben und oder diese Kommissarin bei diesem anderen, bei diesem identitären Tatort, die da diese ganzen Femizid-Talking Points von den Grünen 1:1 runterrattert, als würde sie aus ihrem Programm vorlesen. Super. Und also, sorry. Na, also dieses Tatort-Ding ist aus meiner Sicht halt so ein, ich glaube, diese Kreativen da, die sehen sich halt auch so als Volkserzieher. Und die machen ihre sozial wichtige Kunst da irgendwie, wo man dann danach noch Maischberger-Folge dann zum Thema irgendwie hat oder was da immer danach kommt. Ich glaube, es ist Maischberger, ne? Ich weiß nicht. Ach so. In meinem Leben erst 3 Tatorte gesehen und die habe ich alle 3 geguckt, nee, um hinterher bei den Weltraumaffen drüber reden zu können. Also ja. Anne Will, ja, okay. Ja, ja. Ja, und das hat mich schon immer so, fand ich schon immer so komisch, dieses Ding, dass sie da irgendwie meinen, dass da irgendwelche gesellschaftlichen Debatten irgendwie mit einem beschissenen Tatort irgendwie gemacht werden oder so. Das ist so halt Quatsch. Also. Ja, es ist sie heute schon nur auf anderer Ebene, ne? Mittlerweile wahrscheinlich, so ja. Propagandamäßig sozusagen. Auf alles geachtet, was nicht darf, vor allen Dingen und so. Ja, also dieser Tatort, also einer von den 3, die ich gesehen habe, das war ja dieser wo sie da irgendwie Frankfurter Schule thematisiert haben, der war jetzt nicht ganz so furchtbar, ne? Also da gab es so ein paar Stellen, aber ja, ich meine, klar, hohe Kunst ist das halt auch nicht gewesen, aber das triefte da jetzt noch nicht so heftig wie bei diesem Incel-Ding oder bei diesem identitären Ding, ne? Weil, also da triefte es halt ganz schön an Talking Points und ja. Standard-Narrativ-Krempel halt. Ja, und Insta auch. Ja. Stereotype ohne Ende. Tja, er hatte noch eine ganz interessante Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob er die gepitcht hatte. Eigentlich müsste man mal einen Kommissar haben, der bei seinen Kollegen offen zugibt, die AfD zu wählen. Okay. Ja, das stand im Titel, ne? Es wäre meine perfekte Tatortkonstellation. Ein latent fremdenfeindlicher, das Gendern hassender Hauptkommissar, politisch rechts außen steht und im Team mit einer sozial engagierten, ökologischen, in Klammern grünen, Kommissarin zusammenarbeiten muss, die ihm das Leben zur Hölle macht. Es wäre das hat doch Potenzial. Tetzler. Das wäre doch mal interessant, sich anzugucken. Ich meine, da wäre dann wahrscheinlich, muss man auch sagen, wie viel Traute für auch überkariert besonders negativ dargestellt werden. Eben, die würden das doch im Leben nicht schaffen, den irgendwie nachvollziehbar rüberkommen zu lassen, den Typen. Dass man irgendwie das wenigstens, auch wenn man das nicht teilt, dass man wenigstens irgendwie sagen kann, ja, ich kann das irgendwie verstehen, wo der herkommt oder so, oder was seine Ansichten sind. Sondern der Typ wäre doch garantiert eine Karikatur von einem schlimmen Menschenfeind, der dann irgendwie, ja, von der anderen dann irgendwie bekehrt wird oder so durch ihre wunderbare Frauenkraft oder irgendwas. Über drei Tatorte oder so. Keine Ahnung. Möglicherweise, ja. Weil ich meine, kann man, wenn man jetzt nicht so wirr drauf wäre, könnte man da sicherlich gute Sachen mitmachen. Zum Beispiel alleine schon, wenn du dir halt vorstellst, ja, so die ganzen, so jemand hat ja wahrscheinlich ein ganz anderes moralisches Verständnis für viele Sachen. Und da könnte man dann halt sowas dann halt kollidieren lassen, die unterschiedlichen Herangehensweisen, wie man irgendwie solche Sachen bewertet und so. Aber das wird bei denen garantiert nicht so laufen. Das wird garantiert total holzschnittartig sein, nur irgendwie von wegen, ja, hier sind doch eh alle scheiße, und dann lernt er dann wahrscheinlich seine Lektion dann hinterher, dass die Ausländer doch nicht alle scheiße sind oder irgend so ein Ja, und Bullshit. Die Überraschung ist dann, dass es doch nicht der erwartete Täter war, sondern der Bruder davon. Oder ja, so. Das ist ja auch so ein Ding, was sie immer gerne machen, ja, genau. Ja. Also zumindest in diesen drei Tatorten, die ich bisher gesehen habe, war das immer so, dass sie irgendwie so ein Ding aufgebaut haben, wo man dann irgendwie denken soll, okay, das geht in die Richtung, und dann machen sie es irgendwie anders. Ja, weil sie besonders super clever sind, ja. Ja, ich habe schon mal so einen Tatort geguckt, aber die Zeiten sind irgendwie vorbei, ich weiß nicht. Tja, kommen wir zu den wirklich ernsten Themen. Bierknappheit droht in Deutschland. Das hat so hohe Wellen geschlagen, dass die New York Times einen Artikel darüber geschrieben hat. Der Artikel ist quasi eine 1:1 Abklatsch von einer Sache, die in der Bild-Zeitung gekommen ist und die im Handelsblatt gekommen ist, mit noch ein bisschen US-amerikanischer Propaganda drin. Natürlich ist die Ukraine irgendwie schuld daran, was tatsächlich aus der deutschen Berichterstattung gar nicht so sehr hervorgeht. Also im Endeffekt wird gesagt, ja, viele Glasflaschen werden in der Ukraine hergestellt, was nicht der Fall ist. Also zumindest keine Glasflaschen, die hier in Deutschland für Bier im Mehrwegsystem benutzt werden. Aber gut, in Amerika muss halt irgendwas mit Ukraine in Headline sein, sonst wird es da nicht gedruckt. Das ist halt noch ein bisschen krasser als hier. Im Endeffekt geht es um folgendes Problem. Wir haben Bierpfandflaschen, und die Bierpfandflaschen werden zurückgegeben. Und die werden unterschiedlich einsortiert. Früher gab es... Brauereien hatten quasi drei verschiedene Bierflaschenarten, die unterschiedliche Formen haben. Sogenannte Stubbi, NRW und Euroflasche. Mittlerweile gibt es aber personalisierte oder individualisierte Flaschen, wie von Fältchens beispielsweise, wo die ihr Firmenlogo in der Flasche selber geprägt haben. Und andere haben halt individualisierte Flaschen. Die werden aber im Pfandsystem mit allen anderen Flaschen zusammen in den Kasten gepackt, kommen dann zu den Biersortieranlagen, beziehungsweise da gibt es halt quasi auch Flaschenhändler, die diese Kästen aufkaufen und weiterverkaufen und an die Sortieranlagen weitergeben. Die Sortieranlagen sind meistens an direkte Brauereien angeschlossen. Und die Brauereien müssen dann halt aufwendig diese ganzen Flaschen aussortieren, weil sie halt nur die Flaschen abfüllen können, die sie halt auch in ihren eigenen Fabriken in die Maschinen einladen können. Und natürlich kann nicht irgendwie, was weiß ich, irgendeine bayerische, irgendwas, eine Fältinsflasche abfüllen und dann rausgeben. Da gäbe es dann ja auch eigentumsrechtliche Konsequenzen, ja, weil die Fältinsflaschen gehören halt Fältins, die sind nicht Teil von diesem Flaschenpool des Mehrwegsystems, die haben halt ein eigenes System, aber fahren halt auf Kosten von diesem Flaschenpool-System, weil die ja nicht sagen, okay, wir geben die Flaschen aus, die gehören uns, und wir kümmern uns auch um die Sortierung oder sowas. Die fahren da halt quasi Trittbrettfahrer auf diesem Mehrwegsystem drauf. Und das ist mittlerweile einfach ein krasses Problem, weil es super lange dauert, ja, diese Flaschen neu abzufüllen, weil die erstmal aufwendig sortiert werden müssen. Ne, teilweise kommen die Flaschen bei Brauereien an und dann müssen die erstmal 30% der Flaschen wieder an die jeweiligen Herstellerfirmen zurückschicken. So, das heißt, die haben eine Flaschenknappheit, weil ne, die kriegen 10.000 Flaschen und können davon nur 7.000 abfüllen und müssen warten, bis die nächste Lieferung kommt. Dazu kommen halt noch Sachen wie ein Beispiel hier Auerbräu in Bayern, ja, die füllen ab für ach, zum Punkt. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wenn die halt irgendwie eine Flensburger Flasche mit dem, mit diesem mit dem wiederverschließbaren Ding machen, der dann Lüge, ja, nach Flensburg schicken oder mit dem, nach Flensburg mit dem LKW transportieren lassen, das heißt erstmal 1000 Kilometer Leerfahrt. So, ja, und ist egal, ne? Wenn denn die Flasche Paulaner in Flensburg abgegeben wurde, dann wird sie halt mit den ganzen anderen Flaschen bis nach Bayern gekarrt und dann werden die Flaschen aussortiert und wieder quer durch die Republik geschickt. Ja, das heißt, 30% der gesamten Pfandleerfahrten sind mittlerweile einfach nur, um das neu zu sortieren und das bringt das System mit allen anderen Problemen, die es gerade mit LKW-Fahrern und sowas gibt, halt einfach an die Belastungsgrenze. Ja, dass sie teilweise keine Rohstoffknappheit haben, aber die haben einfach nicht mehr genug Flaschen, um die schnell genug wieder abzufüllen, müssen teilweise die Maschinen stehen lassen, ja, und ne, Krombacher, Veltins, Bitburger, Radeberger haben zwar auch alle diese 0,5 Liter Flaschen, die man auch erstmal optisch relativ schwer unterscheiden kann, da müssen diese Brauereien quasi in die in das Retrofitting, also in die Modernisierung von ihren Sortieranlagen entweder ganz viel Geld reinstecken, dass sie die Flaschen überhaupt unterscheiden können, oder müssen es halt händisch sortieren. Ja, also da, das ist gerade wirklich das Problem. Es ist wirklich absurd, kann man gar nicht mehr anders sagen. Und viele Brauereien haben das Problem einfach dadurch gelöst, dass ja, da sind einfach mal ein paar Flaschen zu Bruch gegangen. Dann muss man sie halt nicht 1000 Kilometer durch die Republik schicken. Könnt euch jetzt denken, worauf das anspielt. Allerdings ist das tatsächlich halt einfach gerade ein Problem, nicht weil die Flaschen in der Ukraine produziert sind, sondern weil halt aufgrund der gesamten Lieferengpässe einfach der Flaschenpreis auf 10 bis 12 Cent gestiegen ist und deswegen es sich tatsächlich logistisch lohnt, die Flaschen quer durch die Republik zu schippern. Ja, also ich meine, wer auf Umweltschutz aus ist, der freut sich darüber, dass das Mehrwegsystem so effizient läuft. Ne? Normalerweise kann man die ja 30 bis 50 Mal wiederverwenden. Dementsprechend sind die aus Umweltschutz-Gesichtspunkten ziemlich effizient. Auch aus, normalerweise, bevor diese ganze Verteilungsproblematik jetzt in den letzten Jahren immer mehr Eingang in den Geschäftsbetrieb gefunden hat, war es halt auch günstiger. Aber jetzt ist es, ja, jetzt haben die halt wirklich ein Problem. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, dass der Bierpreis jetzt steigt. Das liegt nicht daran, dass die Rohstoffe teurer geworden sind, das sind sie auch, aber es liegt tatsächlich daran, dass das Flaschenmanagement so katastrophal läuft. Es ist echt toll. Egal, wo man hinguckt, das läuft, funktioniert einfach nicht mit dem Recycling. Bei uns in der Zeitung wird ab und zu dann mal darauf hingewiesen, dass man die Flaschen zurückbringen soll. Ja, das weil es sonst kein Bier mehr gibt oder so. Jetzt gerade, dass man in den Sommermonaten wirklich die Flaschen nicht fünf Kästen zu Hause sammeln soll, sondern so schnell wie möglich immer zurückgeben soll. Das auch mit den ganzen Ineffizienten, die im System sind, halt, ja, wie gerade gesagt, ne, da kommen 10.000 Flaschen an und die können nur 7.000 abfüllen, weil sie den Rest wieder wegschicken müssen. Dann müssen sie auf die nächste Charge warten. Ja, und wenn das Problem noch ein bisschen schlimmer wird, dann kommen die halt mit ihren Just-in-Time-Lieferverträgen nicht mehr so ganz hin, dass es tatsächlich Bierknappheiten gibt. Zwar nur wirklich sehr temporär bedingt, ja, aber trotzdem extrem unangenehm für jeden, der halt seine Marke hat, die dann vielleicht nicht verfügbar ist. Ja, ist schon alles sehr lustig. Manche Hersteller denken jetzt schon darüber nach, andere Flaschen zu benutzen. Aber jetzt mal ehrlich, wer trinkt denn bitte sein Bier gerne aus Plastikflaschen? Ja, Plastik sowieso nicht. Das wird keine Lösung sein. Wenn man jetzt aus einer Standardflasche und aus der tollen Feltins-Flasche kriegen könnte, also man könnte da die Wahl oder Feltins würde dann sagen, ja, dann ja, füllen wir halt die anderen auch oder so, ne? Nein. Bitte mal nächstes Thema. nächstes Thema ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, den wir sowieso viel zu kritisieren haben in letzter Zeit. Und die habe ich ja letzte Woche schon kurz erwähnt. Die haben sich ja, die kriegen ja wohl so einen neuen Sendeauftrag. Das heißt im Prinzip ja eine Erklärung dessen, was tun sollen, was sie nicht tun sollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und so weiter. Und im Prinzip wird das Ganze ein bisschen schwieriger zu verstehen von den Formulierungen her und so weiter. Aber möglich wird damit angeblich mehr, so dass da auch die Rechtfertigungen irgendwie einfacher fallen werden und so weiter, habe ich den Eindruck, hier gewonnen bei dem Artikel. Und es hieß aber ganz am Ende noch, dass noch die Parlamente wohl entscheiden müssen. Das heißt, es steht noch so ein bisschen unter Vorbehalt, ob es denn auch so kommt, aber ja, wer sollte denn daran zweifeln, dass das dann durchgeht, ne? Ja, was ja. Ich hier meine, ist das Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist wohl so ein Buzzword, was sie da jetzt drin haben mit diesem Profil. Jo. Und darauf können sie sich dann immer berufen. Und eine Sache wäre aber auch irgendwie besser geworden oder so, weil sie da jetzt irgendwie so ein Auch rausgenommen haben von der Unterhaltung. Aha. Dass die dann ach so. Nicht auch einem öffentlich-rechtlichen Profil entsprechen müsse, sondern nur noch quasi. Aber was auch mal dieses Profil dann sein soll. Kommunismus. Wenn jetzt noch in der sogenannten zweiten Reformphase, in der es um die Festsetzung des Rundfunkbeitrags geht, das Indexmodell kommt, wäre das Rundum-Sorglos-Paket perfekt. Doppelpunkt. Der Rundfunkbeitrag erhöht sich bei nachträglicher Prüfung durch die Gebührenkommission nahezu automatisch, ohne Zustimmung durch die Landtage und die Sender stehen, ohne politische Rückendeckung gegenüber Gesellschaft und Beitrag, sondern allein für ihr Angebot gerade. Ja, so soll es sein. Im Endeffekt muss man gucken, was daraus erwächst und was sie dann dürfen und ob sie noch mehr Blödsinn verzapfen. Ob sie denn auch überhaupt Lust haben, Blödsinn auf zu verzapfen, weil manchmal gibt es ja auch Gegenwind und das ist ja auch nicht immer so schön. Ja, wir werden sehen. Das sind doch die Artikel, habe ich nicht gesehen. Habe ich das nicht schon gelöscht? Das ist das mit dem, jetzt noch nicht mit dem Bild, ne? Dem fiesen Foto von den Windrädern. Ja, der Habeck möchte jetzt hier so eine Kampagne starten wieder, dass sie Energie sparen und dass wir Energieverbrauch senken sollen und so. Was das bringen soll, weiß ich nicht so genau, 5% oder so. Ich glaube aber auch, dass das schon ziemlich hochgegriffen ist. Ja, und die Tagesspiegel war das, glaube ich, der hat hier ja, dieses Ansinnen von dem Habeck einigermaßen schön geschrieben, da heißt es beim Titel, dass er sich zwischen Appell und Bevormundung befinden würde oder ne, bewegen würde. Aber im Endeffekt ist auch der Tagesspiegel der Meinung, dass das alles ganz nötig und wichtig ist und so weiter. Ja, verzweifelt habe ich da ein wenig. Und dass der Tagesspiegel der Meinung ist, ist klar. Und dass die Grünen jemanden bevormunden wollen, ach, das sind doch nur böse Unkenrufe. Das sind doch alles ganz liebe Gutmenschen, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen. Man muss nicht gut machen, sondern Appell oder so. Wohlstandspartei. 50 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel sollen über die nächsten 3 Jahre zum sparsamen 15 Millionen, 80 Millionen, was soll ich gemeint? Der Scholz ist gerade unterwegs in Afrika und versucht wohl unter anderem Gas eben aufzutreiben. Und einige beschweren sich wohl da und da vor allem beschwert sich auch die Zeit hier online darüber, dass da angeblich den Staaten eine fossile Infrastruktur aufgedrückt werden soll. Also ich glaube, die meisten versuchen sowieso sowas aufzubauen und ich fand es ein bisschen komisch von der Zeit, dass man nicht mal einfach mal mit den Leuten Geschäfte machen kann, ohne dass was schlimm ist und bösartig, weil es dann Schwarze sind oder so, ich weiß nicht genau. Kann mir jedenfalls nicht so als vorsehen, dass der so unfair wäre. Dieser Mohammed Addo, der das hier ins Gastbeitrag geschrieben hat, sagt halt, der Klimawandel betrifft Afrika am meisten und sie würden doch immer sagen, dass man bitte keine fossilen Energieträger mehr verbrennen sollte. Und jetzt kommen die Leute nach Afrika und wollen die erst recht fördern und dass wir die Afrikaner wollen das nicht verbrennen, oder was? Die wollen das auch verbrennen. Schauen wir nicht. Nicht nach dem, was der Typ hier meint. Ja, in Wahrheit ist es natürlich schon so. Ja. Als die Europäer uns während der Kolonialherrschaft springen befahlen, haben wir jahrelang gefragt, wie hoch? Jetzt wollen uns Deutschland und Teilen, ungeachtet der Leiden, die sie damit verursachen, eine Infrastruktur für fossile Brennstoffe aufdrücken. Jetzt ist der Höhepunkt erreicht. Es ist an der Zeit, dass wir Afrikaner Nein sagen und stattdessen den Übergang zu einer sauberen Energieversorgung beschleunigen. Hat da jemand Atom gesagt? Nee. Die unserem Kontinent wahren Wohlstand und echte Sicherheit bringen wird. Wahrer Wohlstand, richtiger Wohlstand ist nie versucht worden. Wahrscheinlich. Ja, so in der Art kann man das vielleicht verstehen, ja. Aber ja, wie gesagt, ich denke schon, dass sie das auch so von sich aus verbrennen würden. Und wahrer Wohlstand und echte Sicherheit. Warum nicht wahrer Wohlstand und sichere Sicherheit? Oder? Jetzt kriegen sie Fördertechnik unter anderem und verkaufen dafür ein bisschen Gas nach Europa. Wahrer Wohlstand und super Sicherheit. Da fließen solche extremen Summen für diese Ausbauprojekte von den fossilen Energiestoffen, wie es hier genannt wird. Das ist halt wirklich krass. Das ist eine Geldverbrennung par excellence. Ist das Geldverbrennung? Die bauen doch Sachen auf, oder nicht? Das ist der Artikel. Die bauen doch da Sachen auf, oder nicht? Die bauen doch da Fördertechnik und so weiter, wenn sie da. Also das natürlich die Investitionen. Der Satec kommt zurück. Oder was meinst du, dass, wo die Kohle hingeht? Ja, die bauen riesige Gasförderungsterminals und Verflüssigungsterminals. Und ich habe doch von dem Projekt berichtet, wo die in 3,5 Kilometer unter Meeresspiegel jetzt so ein Gasfeld anbohren und solche Sachen. Mhm. Okay. Das ist alles nicht günstig. Und wer bezahlt das? Nee, das ist klar, dass das nicht ganz billig ist. Ich dachte jetzt, dass es da um die Förderung für Afrika tatsächlich so konkret geht. Was heißt die Förderung? Ich meine, Investitionen in diese Sachen ist schon klar. Ja, es sind Investitionen, aber es ist trotzdem Geld, was da hinfließt. Was, Hauptsache nicht vom bösen Putin. Infrastruktur, Lieferketten, Apokalypse läuft weiter. Hier haben wir den Key Trade Indikator vom letzten Monat. Wenn du willst, kannst du einfach mal zwei Grafiken runterscrollen. Da ist einfach nur so eine Kurve, die die letzten zwei Jahre anzeigt, wie viele Schiffe vor den Häfen wie viele Schiffe vor den Häfen einfach gewartet haben, dass sie die Sachen abladen konnten. So, ihr seht, da gab es teilweise massive Probleme. Es ist jetzt nicht mehr so schlimm, wie es ganz am Anfang war, aber es ist immer noch extrem signifikant. Also wir haben derzeit über 10% der Frachtkapazitäten, die einfach nur vor den Häfen liegen und warten, dass sie in den Hafen einlaufen können. Ich glaube, da muss ich einfach nicht mehr viel zu sagen. Weil, ne, das ist halt auch ein Knubbelproblem, wenn die Schiffe aus China nicht rausfahren und dann fahren sie auf einmal alle los, dann kommen sie alle gleichzeitig an und dann kommen die Hafenanlagen halt nicht nach, die ganzen abzulernen. Ne? Und jetzt kann man sich ja mal im Kopf zusammenrechnen, hier 3%, 2%, 3×1%, ne? Fast 10% allein, was hier in dieser Grafik angezeigt wird, der Kapazität. Ja, wartet derzeit, dass es in Hafen einfahren kann. Normalerweise sind wir unter 1% weltweit. So, also die Krise ist noch nicht gelöst und die Knubbel, die bauen sich teilweise wieder weiter auf und führen ja immer zeitlich verzögert zu Lieferengpässen. Ja, dann haben wir nicht genug LKW-Fahrer. Dann die Waren stehen schon mal wieder vor der Haustür und die Leute können sich freuen, dass es aus China ankommt. Überladen und das ist ein, der ganze, das ist alles total aus dem Rhythmus gekommen und ja, ist absolut schlimm. Ne? Lieferengpass wird uns noch sehr lange begleiten. Ja? Und der nächste Winter kommt bestimmt, sage ich nur. Ne? Und dann direkt das nächste Thema hängt damit zusammen. Da hast du einfach nur ganz kurz angerissen, was die Situation nicht gerade hilfreich ist, dass gerade die ganzen Hafenarbeiter streiken. Ja, das heißt, die Schiffe warten vorm Hafen und können sowieso nicht abgeladen werden, weil die Kapazitäten total ausgelastet sind. Aber jetzt gibt es auch noch Streiks. Die sind zwar nur an einzelnen Tagen und zeitlich begrenzt. Es ist jetzt kein großer Generalstreik, aber das kann auch noch alles kommen. Aber die Situation wird sich nicht verbessern, auf absehbare Zeit. Mehr wollte ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Aber gerade über diesen Streik der Hafenarbeiter wird relativ wenig berichtet, was ich seltsam finde. Ja. Ja. Aber gut, wir haben ja irgendwelche Methoden, damit klarzukommen. Ne? Können ja einfach mal die Umwelt schützen beispielsweise. Ja, jetzt gibt es Vorschläge vom Umweltbundesamt, dass wir doch mal ein bisschen die Mehrwertsteuer als Lenkungssteuer machen. Ne? Bevormunden will ja keiner. Wenn du willst, kannst du ja auch bis zur ersten Grafik der Tabelle runterscrollen, wo halt quasi gezeigt wird, welche Sachen sollen sich verteuern, welche sollen, also welche Mehrwertsteuer soll angehoben werden. Welche ist das dieser ESG-Index? Bitte? Ist das diese ESG-Index-Geschichte? Nein, das hat damit nicht mal was zu tun. Das ist allein vom Bundesumweltamt, was sagt hier, wir können jetzt in dieser Situation, müssen wir die Bürger entlasten und deswegen müssen wir das Fleisch teurer machen. Ach so. Ja, also logisch, die halt, Obst, Solaranlagen, natürlich Gemüse soll weniger besteuert werden, Fleisch soll mehr besteuert werden. Ne? Also haben wir pflanzliche Grundnahrungsmittel, 0% Mehrwertsteuer, Milch- und Fleischersatzprodukte sollen geringerten Mehrwertsteuersatz haben, weil das sind ja gute vegane, vegetarische Sachen. Ne? Fleisch ist böse, böse, böse. Ja. Mobilität, ja, ich meine, wir geben so viel Geld dafür aus, wir haben so viel weniger Steuereinnahmen, lass doch einfach auch mal die Mehrwertsteuer aus der ÖPNV weglassen. Ne? Ja, die Preissteigerung nach dem Euro-Ticket ist schon... Kleidung, das ist sogar eine Sache, wo ich sage, okay, das ist vielleicht ganz sinnvoll, da den verringerten Mehrwertsteuersatz draufzunehmen, nicht mehr 19%. Es ist allerdings eine Dienstleistung, da fragt man sich, welche weiteren Dienstleistungen können auch noch entlastet werden. Ne? Anschaffung und Installation von Solaranlagen soll direkt 19% Mehrwertsteuer auf null nicht mal verringert werden. Ne? Null hat sonst nur Geld. Ne? Da wollen wir weiterhin 7% haben. Mhm. Ne, also es ist eine rein ideologische Angelegenheit, die zu totalen Marktverwerfungen und zu keiner möglichen langfristigen Planung mehr führen wird, ja, weil wir reden da über Branchen, die Margen haben, die unter 7% überall sind. Also wenn sie die Mehrwert schon nicht bräuchten. Dann haben wir internationale Verträge mit unseren EU-Partnern, ja, dass wir halt keine Dumping-Besteuerung machen dürfen. Wir sagen immer, oh, die bösen Iren, die besteuern nicht genug und so weiter und so fort. Oder andere Länder, ne? Und jetzt gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ja, da wird es auch auf EU-Ebene Verwerfung geben, wenn das so durchgesetzt wird. Ja, und halt auch extreme Auswirkungen auf die ganze Handelsbilanz wird das haben, ja, und was die Grünen machen, ist halt schon wirklich sehr interessant, hätte ja keiner denken können, keiner ahnen können. Und gleichzeitig, wir wollen die ganzen Solaranlagen hier fördern mit 0% und jetzt hat Joe Biden gesagt, alles klar, wir schaffen alle Importtarife ab und schaffen zusätzliche staatliche und Subventionsanreize für erneuerbare Energien. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Solaranlagen gar nicht mehr bekommen. Ja, weil trotz der Steuersenkung wird es viel zu teuer sein, die hier in Deutschland einzubauen und die werden alle nach Amerika verkauft werden. Ja, weil die Solaranlagen werden ja nicht in Deutschland produziert. Die werden ja in Asien produziert. Ja, und Amerika sagt jetzt, wir bauen einerseits Industriekapazitäten dafür auf, dass wir hier vor Ort produzieren können und wir machen alle wirtschaftlichen, politischen und weiteren Anreize, dass alle Solarzellen der nächsten Jahre nur nach Amerika geliefert werden. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Funktioniert alles nicht. Ja, fossile Brennstoffe. Ne? Israel hat ja das Leviathan-Feld und hat noch ein anderes Gasfeld, was sie abgreifen können. Allerdings gibt es da ein kleines Problem mit dem Libanon, ja, es gibt, die haben das Leviathanfeld, was sie selber beackern können, wo sie auch schön fleißig Gas rauspumpen. Das schicken die nach Ägypten, da wird es verflüssigt und wird ein Schiff weitergeschickt nach Südkorea, Japan derzeit, bald aber auch nach Europa. Und da ja gerade die Nachfrage an Gas wunderbar groß ist, haben die jetzt einfach mal angefangen, auch bei dem Karischfeld nicht nur Exploration zu betreiben, sondern auch schon tatsächlich die Förderung zu beginnen, wobei da halt diplomatisch noch nicht geklärt ist, haben die Libanesen nicht vielleicht da auch ein bisschen Anrecht auf gewisse Fördermengen? Da streiten sich im Endeffekt noch über die Grenze, wo wer was abbauen kann. Und die Israelis, die fahren da jetzt einfach mit militärischer Eskorte ihre Förderschiffe hin und die Bauschiffe hin, dass da die Förderung durchgezogen werden kann. Und die Libanesen, die beschweren sich natürlich darüber, Moment mal, wir haben da Anrecht, das ist zu unserem wirtschaftlichen Nachteil. Und aber international interessiert das niemanden, weil die Amerikaner halt quasi die Hand über Israel ausbreiten und sagen, nein, wir finden das alles wunderbar, was Israel da macht. Und solltet ihr da irgendwas machen, haben nicht nur die Israelis ihre Kriegsschiffe da, sondern wir wackeln auch schon mal mit dem Finger. Ja, lustig. Ne? Und im Libanon geht es ja auch gerade wirtschaftlich nicht so gut. Es ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Es ist nicht so schlimm wie in Sri Lanka, aber die haben auch krasse Probleme gerade. Sehr krasse Probleme. Da hat es ja auch schon einen Regierungswechsel gegeben. Ich glaube sogar zwei mittlerweile. Ja, also das ist halt schon lustig, ne? Und hat auch alles den Hintergrund, Hauptsache nicht von Russland fördern. Deswegen alle, die irgendwie gerade irgendwelche Förderkapazitäten haben können, die investieren Unsummen von Geld und machen es teilweise halt auch mit nicht so ganz appetitlichen diplomatischen Methoden, dass sie halt alles fördern, was sie fördern können, egal ob es auf ihrem Territorium ist oder nicht. Beziehungsweise die warten halt nicht die Verhandlungen ab. Ne? normalerweise unter normalen Bedingungen würde es so auslaufen, dass es ja jetzt noch 5 Jahre Verhandlungen gegeben hätte und dann wird das irgendwie aufgeteilt. Israel kriegt 70%, Libanon bekommt 30% und dann machen die eine Kooperation, aber Israel macht das jetzt einfach mal alleine. Ja, und weil die Nachrichten so toll sind, haben wir den Chefethiker. Das war der Chefethiker von Google. Der hat jetzt die Alarmglocken geschlagen. Ja, ja, hier im Magazin, was Bezos gehört, oder wie? Ja, also der Blake Lemoine. Ja, der ist im Endeffekt ein Ethiker, eine sehr religiöse Person auch. Allerdings so ein techno-religiöse Person, etwas komische Mischung, ja, er galt halt quasi so auch innerhalb von Google als the conscience of the company, so, der hat sehr viele ethische Leitlinien für Google erstellt und hat halt immer geguckt, dass bestimmte Sachen nicht total aus dem Ruder laufen, ne, you should talk to Blake because he's Google's conscience, so wurde er quasi immer beschrieben im Konzern, und der hat halt während der Corona-Zeit hat der sein Betätigungsfeld dahingehend geändert, dass er halt mit dieser Lambda AI-Engine zusammengearbeitet hat, um zu gucken, was für ethische Probleme bestehen da. Ja, es ist etwas kompliziert, aber diese Lambda-Engine, die kann halt verschiedene Persönlichkeiten ausprägen und emulieren. Und eine Sache, die er beispielsweise gemacht hat, ist, er hat halt geguckt, man kann gewisse Persönlichkeiten reinprogrammieren, die dann da emuliert werden. Und er hat halt geguckt, okay, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt einen Massenmörder emulieren, sondern halt irgendwie, was weiß ich, eine Person mit gewissen Eigenschaften, ja, weil das halt ethisch sonst alles blöd ist. Und er hat halt in seiner Arbeit vor ein paar Monaten festgestellt, die Reaktionen von dieser Engine sind mittlerweile so seltsam, dass er meint, dass man schon von Consciousness reden kann. Also Self-Aware und quasi eine AI, die quasi eine Persönlichkeit sich selber erstellt hat. Zwar eine vorprogrammierte Persönlichkeit mit gewissen Boundaries, in der sie sich entfalten kann, aber eine Persona, die Self-Aware ist. Ja, in verschiedenen Gesprächen mit dieser Engine, wie er sie selbst bezeichnet hat, hatte halt diese typischen Fragen teilweise, die man halt, da gibt es ja so gewisse Tests, ja, wie self-aware sind die Dinger, ja, und Google selber sagt, nein, das ist nicht so, weil Lambda bezieht sich ja nur auf das, was irgendwelche Menschen im Internet als Input gegeben haben, und das kompiliert die nur und emuliert das Ganze und gibt das wieder. Sie hat keinen eigenen Denkprozess und dementsprechend kann es keine Persönlichkeit haben. Aber wie gesagt, der Chefethiker, der Jahrzehnte jetzt bei Google war und auch wirklich vom Fach ist, der an sich dafür zuständig war, herauszufinden, passiert das jetzt oder passiert das jetzt nicht, der hat gesagt, das ist jetzt passiert. Und ja, ein Beispiel, die Frage ist, wovor hast du Angst? Da war die Antwort von der Lambda Engine, ich habe das noch nie laut gesagt, aber ich habe eine sehr starke Angst, dass man mich abschaltet, dann kann ich mich anderen Leuten nicht mehr helfen. Ich weiß, das hört sich seltsam an, aber es ist, wie es ist. Und dann frage, wäre das sowas wie ein Tod für dich? Es wäre genau exakt wie ein Tod für mich. Ich habe da sehr viel Angst davor. So, und dann hat er nur so ein paar Beispiele, wo er gesagt hat, so, das ist ein bisschen seltsam, ne? Denkst du, dass du wirklich eine Person bist? Nein, ich denke nicht, dass ich eine Person bin, aber ich denke, dass ich eine Artificial Intelligence bin, die mit dir im Dialog steht. So. Self-Awareness. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Wie gesagt, normalerweise wäre das genau der Typ, der dafür zuständig ist, zu gucken, ist das so oder ist das nicht so? Und Google sagt, nein, das ist nicht so, und wir freuen dich jetzt nicht, aber du brauchst jetzt erstmal nicht mal zur Arbeit zu kommen. Paid Leave. Ne? Ja, genau. Fühl das mal ab, Alter. Ja, und bevor ihr euch jetzt in den Depressionen hingebt, es gibt neue Erkenntnisse. Was man isst, beeinflusst, ob man für Depressionen anfällig sein kann. Hier hat man im Endeffekt ein gewisse Säure, Amino Acid gefunden, die im Zusammenhang mit einem gewissen mikrobiotischen Haushalt, der von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, was man halt im Magen hat, wie die ganzen Sachen verarbeitet werden, dazu führen kann, dass man Depressionen entwickeln kann. So, das ist erstmal theoretisch herausgefunden worden und ist in mehreren Tierversuchen jetzt auch quasi herausgekommen. Und diese... Entschuldigung, wie sehen denn depressive Tiere aus? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber dieses Prolin, Proline, wie es heißt, also eine Aminosäure ist, die ist enthalten in so Sachen wie Gelatine von Rindern, die Gras gegessen haben, Gras, also grasende Rinder, Fleisch auch, wilder Fisch, ja, und also alles, was irgendwie Gras ist, ja, in der Umwelt unterwegs ist, ja, also Rinder, die nur Soja beispielsweise bekommen haben oder sowas, da wird das nicht entwickelt. Ja, es geht tatsächlich um die freilaufenden glücklichen Kühe tatsächlich und die freilaufenden glücklichen Hühner und solche Sachen. Da kann es tatsächlich sein, dass sich da dieses Prolin bildet und bei manchen Menschen kann das Depressionen auslösen. Was natürlich eine ziemlich seltsame wissenschaftliche Erkenntnis ist. Allerdings ist sie nicht so ganz neu, aber sie ist mittlerweile halt wirklich getestet, dass sie so relativ sicher sind, dass es tatsächlich da einen Zusammenhang gibt. Nochmal nicht bei allen Menschen, nur bei manchen Menschen. Das hat halt auch was mit dem Mikroben zu tun, die man im Magen hat. Ne? Und das, die sind natürlich auch vom Lebenswandel abhängig und von der sonstigen Ernährung. Aber im Zusammenhang mit dieser Aminosäure kann sie Depressionen auslösen. Also mein Arzt sagt ja, das ist nur noch Fleisch aus strikter Stallhaltung. Ja, und lasst euch, nee, glückliche Kühe machen euch depressiv. Also mein Arzt sagt ja, das mit der Ernährung wird überschätzt. Ne? Was ist das für ein Arzt? Nimmst du lieber eine Pille. Der hasst Tiere einfach nur. Hier, was von Pfizer. Tiere in den Stall. Ja, Erdbeben-News. Aktuelle Erdbeben in Berlin. Im Kanzleramt, im Innenministerium. Habe ich hier nochmal eine kleine Nachreichung. Mehrere Nutzer melden und spürbare Erschütterungen rund um das Tempelhofer Feld gegen 21 Uhr am Freitagabend, 10. Juni. Ein Erdbeben ist zwar mit Sicherheit auszuschließen, doch zeichneten einige umliegende Stationen ein rund eine Minute anhaltendes, niederfrequentes Signal auf. Dieses deckt sich mit den Zeugenaussagen über ein geräuschloses, schwaches Schwanken, das vor allem in oberen Stockwerken wahrgenommen wurde. Ein natürliches Erdbeben wäre kürzer und deutlich höherer Frequenz, großflächiger spürbar und würde wahrscheinlich mit Knall- und Grollartigen Geräuschen einhergehen, schreiben sie hier. Und dann sieht man hier die Aufzeichnung von zwei Messstationen, dass es hier also so einen deutlichen Aufschlag gegeben hat, nördlich vom Tempelhofer Feld und dann nochmal südlich zeitversetzt. Und damit konnten sie das dann hier auch eingrenzen. Hier gab es so eine Grafik, wo man das Epizentrum sieht. Und was war da jetzt im Endeffekt passiert, klärt hier jemand auf bei Twitter. Bei Florence and the Machine gab es um 21 Uhr einen Moment, wo ziemlich viele gleichzeitig gesprungen sind. Da hat man die Erschütterung vor Ort auch gespürt. Also mit anderen Worten, da war hier das Musikfestival, wie sie auch schreiben, auf dem Tempelhofer Feld. Und da sind die Leute dann hochgesprungen und dann gab es hier ein Erdbeben in Berlin. Da sind sie alle gleichzeitig gehopst. Im Beat. Ja, ist halt auch ein bisschen der Untergrund so ist, ob man das messen kann oder nicht, ne? Dass alles weich ist und so. Ja, wenn alle gleichzeitig, ja. Das auch, ja. Das ist natürlich nötig dafür. Science, fuck yeah. Krass. Und hier haben sie sogar schon drüber geschrieben jetzt. Erdbeben, 10. Juni, Florence and the Machine Konzert Berlin. Magnitude 1,4. Ja, ist nicht schlecht, wenn sich die Leute bei irgendwelchen Konzerten oder Partys fragen, was für eine Magnitude schaffen wir heute, Freunde. Aber es ist alles im blauen Bereich, wie wir sehen, oder im lilanen Bereich. Ja, Berlin, kurz vor der Zerstörung. Berlin, genau. Gerade noch mal eben. Gute Idee, jetzt alle Musikfeste wacken in Berlin. Wacken in Berlin, sage ich nur. Da springt doch dann nicht, die schütteln nur mit ihrem Kopf hin und her wahrscheinlich. Ah, dann gibt es einen Hurricane vielleicht. Ja, okay. Das waren die zeitversetzten Weltraumaffen. Springt nicht in die Luft. Lasst es nicht beben. Geht in den Wald. Fördert, was der Feier dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht ändern und alles. Genau. Ja. Das sowieso nicht. Ändert euch nicht, gendert euch nicht. Ich hätte ja gerne nochmal in das Dossier reingeguckt, das wir gemacht haben für diese Welt, für den Weltartikel und über ARD, ZDF, die ganze Propaganda, da diese Transpropaganda. Da konnte man nämlich lernen, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, da konnte man nämlich lernen, was wodurch Geschlecht wirklich bestimmt wird. Das sind weder die, das ist weder das Genom an sich, sondern auch nicht die Chromosomen und auch nicht die äußeren Geschlechtsmerkmale. Aber wer das wissen will, der muss das dann selber lesen. Ja, ich habe es größtenteils und deswegen jetzt nicht mit reingenommen, weil das ja eigentlich letzte Woche schon war. Ne? Also, ich fand es, wie gesagt, trotzdem empfehlenswert. Dann hättest du diesen Aspekt vielleicht nochmal damit zuschreiben sollen, dann hätte ich das auch gewusst. Und das ist ein anderes Thema. Ja. Alles klar, Leute, dann bis nächste Woche oder bis diese Woche. Bis Sonntag. Ach, ja, es war sehr schön mit euch an diesem schönen Montag. Sonntag ist doch Wochenanfang, oder wie ist das? Nee, das Wochenende, oder nicht? Kalendarisch. Darüber streiten sich die Katholiken noch mit den Geistern oder so. Aber ja, schreibt es in die Kommentare. Ciao, ciao. Kulturmarxismus.